Es wird Zeit, dass du schmeckst, was du am meisten fürchtest. Dein Deo-Spray wird dir hier nicht helfen. Wappne dich, mein Lieber. Wappne dich, mein Lieber. Du machst Ferien in Kambodscha. Es ist hart dort, Kleiner, aber so ist das Leben. Du machst Ferien in Kambodscha. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ja, ja. Schönen guten Abend, hallo. Willkommen zum Buchpreisgewichs. Buchpreisgewichs ist die korrekte Bezeichnung, würde ich sagen. Weil Gewinner, das stand bei Gewinner. Ach so, ich dachte, das ist ein Play auf Kreisgewichs. Ja, das auch. Aber mich hat vor allen Dingen gestört, dass die Leute alle geschrieben hatten, der Herr wäre ein Buchpreisgewinner. Das passt ja irgendwie nicht. So geht das nicht. Das ist ein Buchpreisgewinnens. Ja, Buchpreisbremse, schreibt einer im Chat. Das hatte ich, das war ja mein zweiter. Genau, das war die andere Alternative. Chris hat im Moment so einen Run mit den Titeln, die fallen nicht mal mehr lustiger ein. Ey. Ich bin schon aus der Übung. Also die letzten paar waren alle vom Chris. Ja. Muss man neidlos zugeben. Tja, ist doch gut, wenn die kreativen Säfte fließen. Ah, ich begrüße euch am Welttag des Anthropoentomophagie oder der Anthropoentomophagie. Ja, wie immer verbirgt sich hinter so einem komischen Wort etwas, was man nicht so gern aussprechen will. Und zwar ist es der Welttag der Speiseinsekten. Ja, you will eat the bugs and you will be happy. Ob Mehlwürmer, Wanderheuschrecken oder die domestizierte Hausgrille, ab in den Mund und ihr seid glücklich. Und man muss in der Regel auch gar nicht kochen. Also kann man sogar Energie sparen. Also warum hat der Habeck das noch nicht vorgeschlagen? Ich frage mich. Alter. Ich werde diesen Käfer nicht essen. Ich dachte, gestern war doch Welt-Caps-Lock-Tag. Keiner hat mir gerade... Ja, gestern war der Tag der Feststelltaste, ich weiß. Haben wir knapp verpasst, aber vielleicht machen wir nächstes Mal einen Sonderstream. Wann ist eigentlich der Tag des Rosenschleier-Feenlippenfischs? Weil der sein Geschlecht ja wechseln kann. Aje. Von männlich auf weiblich, oder? Ja. Also der von kann dem ein einen bis zweite, ja. Muss ich Pim fragen. Ich finde das so lustig. Habt ihr das mitgekriegt? Das tragen sie jetzt rum und sagen, guck mal, die Fischbiologin kennt sich gar nicht aus. Und dann weisen Leute sie darauf hin, dass die Fischbiologin in ihrem Vortrag genau darüber gesprochen hat. unsere Mediengesellschaft ist... Man kann hier jeden Tag beim Verblöden zugucken. Also sowohl den Medien als auch den sozialen Medien. Es ist wirklich traurig. Ja, aber vielleicht kommt ja bald Kommunismus, dann läuft alles richtig. Ja, ich meine, von den Siegern lernen, ne, der Hu hat verloren und der Xi hat gewonnen. Und ich meine, Xi ist natürlich wunderbar. Xi ist ja fast wie Xi. Also das ist ja ein schön mainstreamiger Name. Man weiß mal gar nicht, welchem Gender zuzuordnen ist. Aber jetzt mal der Witz beiseite. Ne, letzte Woche hatten wir ja nicht nur den Grünen Parteitag. Es gibt ja auch noch die Kommunisten in China. Die haben auch einen Parteitag gehabt. Und die haben direkt mal sich eine ganze Woche zusammengesetzt und das ein oder andere besprochen. Und ja, ich meine, wichtigster Punkt ist natürlich, dass der Xi Jinping jetzt diese... quasi die zwei Staatsdoktrinen um eine erweitert hat und eine aufgebrochen hat. Also es gibt quasi die Staatsdoktrin der vier Bewusstseinsbereiche, ne? Das ist die Loyalität zur Partei, die politische Integrität im Sinne der Partei, die Unterstützung der Führung der Partei und natürlich das Einhalten der Parteilinie. Also das könnten die Grünen auch direkt übernehmen oder haben sie vielleicht schon. Und dann gibt es die Staatsdoktrin der vier Selbstvertrauen. Da geht es um, man muss den Kurs der Partei vertrauen, man muss den Theorien der Partei vertrauen. Der Sozialismus nach chinesischer Prägung ist ganz wichtig. Ich meine, da haben die Grünen natürlich ein anderes Wording für, aber auch ähnlich. Und die chinesische Kultur muss einbezogen werden in alle Entscheidungen. Daran würden die Grünen wahrscheinlich scheitern. Es sei denn, die nehmen natürlich die chinesische Kultur, nicht die deutsche. Ja, klar. Und schließlich wurde die Staatsdoktrin der zwei Erhaltungen eingeführt. Und das ist im Endeffekt die Führungszentrierung, die Zementierung der Schlüsselposition des Partei- und Komiteechefs, was Xi Jinping ist, und die Autorität und zentralistische einheitliche Führung der Partei durch eben diese Person. Insofern hat er quasi die gesamte chinesische Staatsdoktrin, die seit Deng Xiaoping eingeführt wurde, erweitert in seinem Sinne. Ja, der hat ja damals quasi eine Abkehr vom Personenkult in die Staatsdoktrin mit aufgenommen, damit halt sowas wie unter Mao Zedong nicht nochmal passiert. Alle Staatschefs haben sich auch dran gehalten, unter anderem natürlich auch der Hu Jintao, ne, den haben sie für die Kameras zum Parteitag hergezerrt und dann, wo es nicht mehr gepasst hat, haben sie dann auch wieder von den Kameras weggezerrt. Dann hat der Xi Jinping direkt die Gunst der Stunde genutzt und hat direkt mal noch ein bisschen sich von unnötigem Ballast entfernt. Ne, der ehemalige Ministerpräsident Li Keqiang ist weg. Wurde das gesamte Politbüro umgebaut auf 25 Mitglieder, jetzt mit 7 Spitzenmitgliedern, natürlich mit ihm wieder an der Spitze. Der Han Zheng, ein sehr wichtiger Politiker in China aus Shanghai, wurde auch geschasst. Der Vizeministerpräsident Wang Yang, das war die Nummer 3 im Staate, spielt auch keine Rolle mehr. Und Li Shangshu, also die letzten beiden sagen mir persönlich auch nichts. Das waren im Endeffekt die 4 wichtigsten Personen hinter Xi Jinping. Die sind jetzt alle auch nicht mehr wichtig, was den ganzen Machtapparat betrifft. Also der hat die quasi weggemerkelt, könnte man böser sagen. Aber der meint es halt wirklich ernst. Weiterhin hat Xi Jinping den Staat quasi auf einen Kriegsmodus, der bald anstehen würde, eingeschworen. Das spielt meiner Meinung nach in der Berichterstattung in Deutschland eine sehr untergeordnete Rolle, obwohl es sehr wichtig war eigentlich auf dem Parteitag, dass im Endeffekt die Öffnung der Wirtschaft, die ja in bestimmten Sonderwirtschaftszonen wie in Shanghai, in Macau und in Hongkong, was ja jetzt auch zu China gehört, durchgedrückt wurde, dass diese Wirtschaft nicht mehr hat ja nie nach rein kapitalistischen Punkten funktioniert, aber das soll jetzt halt auch wieder mehr auf den Staat ausgerichtet werden, weil sich auf eine Kriegswirtschaft vorbereitet werden soll. Das sollte einem zu denken geben. Und was einem sonst noch zu denken geben sollte, ist, dass die chinesische Verfassung dahingehend geändert wurde, dass jegliche Unabhängigkeitsbestrebungen von Taiwan der Staatsdoktrin widersprechen. Das haben die jetzt sich explizit in die Verfassung geschrieben. Das lässt natürlich vieles erahnen, was die in nächster Zeit vorhaben. Und ansonsten ist der außenpolitische Kurs von China ja sowieso generell von weltweitem Dominanzanspruch geprägt, des Aufbrechens der bipolaren Welt, ja, also nicht der unipolaren Welt, wo Amerika generell die Rolle spielt, auch nicht der bipolaren Welt, wo Amerika gegen Russland oder so irgendwie unterwegs ist, sondern China strebt eine multipolare Welt an, mit natürlich China als Führer des Blockes der unabhängigen Staaten, wie man es auch immer sagen will. Das haben die ja die letzten Jahre über die Vereinigung quasi durchgesetzt und da wollen die weiter drauf bauen. Ja, generell verschärft China den Kurs innenpolitisch und außenpolitisch und jegliche Kritik am Parteichef, was diese ganze Zero-Covid-Strategie und sowas angeht, wurde quasi nicht mehr erwähnt beim Parteitag. Und so viel zu den Ereignissen in China. Was ich noch eine interessante Fußnote finde, ist, dass Hu Jintao seitdem als verschwunden gilt und dass die chinesischen Internetprovider die Suchmaschinen und den Namen in Social Media zensieren. Ist doch so ein, da wird's einem, dann läuft es einem kalten Rücken runter. Haben die nicht was von gesundheitlichen Problemen gesagt? Na klar, haben die was von gesundheitlichen Problemen gesagt. Gut, das mit den gesundheitlichen Problemen ist auch nicht ganz weit hergeholt. Ich meine, die haben dem, obwohl es ihm nicht so gut ging, vor die Kameras geschleift und haben ihn dann, wo es nicht mehr gepasst hat, wieder weggeschleift. Ja, nur, aber deswegen muss man ja seinen Namen nicht zensieren und normalerweise gelten solche Leute dann auch nicht als verschwunden. Tja. Ich glaube, der wird wieder auftauchen. Es sei denn, er macht wirklich jetzt reinen Tisch. Ne? Aber dann werden auch die ganzen anderen Co-Chefs, die ich gerade genannt habe, auch nicht mehr auftauchen. Hm. Hamburger Hafen wird nicht an China verkauft. Bleiben wir gleich beim Thema. Ja, da ging ja einiges durch die Medien jetzt, dass der chinesische Costco, die chinesische Costco-Firma einen Teil des Hamburger Hafen kaufen wird. Tatsächlich geht es um eine Minderheitenbeteiligung am kleinsten oder viertgrößten Containerterminal, je nachdem, wie man es jetzt sehen würde. Toller Ort heißt das. Es ist ein toller Ort und das finden die Chinesen auch. Deswegen wollen die sich mit 35% bei den Anteilen dort einkaufen. Bei der Containerterminal Toller Ort GmbH. Und ja, kann man generell kritisch sehen, weil es ein jedes Investment von einer chinesischen Firma im Endeffekt ein Investment des chinesischen Staates ist. Allerdings muss ich sagen, kann ich das jetzt nicht so ganz nachvollziehen, warum gerade dieses Thema so stark durch die Medien gepeitscht wird. Chinesische Firmen steigen in ganz vielen deutschen Unternehmen ein, auch bei kritischen Infrastrukturunternehmen. Das war nie irgendein Problem, obwohl ich sehe es schon problematisch, aber es wurde halt nie als Problem gesehen. Beispielsweise hatte ich ja auch öfters mal darüber gesprochen, dass die Chinesen sehr lang eine Strategie der Untergrabung unseres Rechtssystems gefahren haben, indem die sich einfach bei sehr vielen großen deutschen Wirtschaftskanzleien und anderen Kanzleifirmen eingekauft haben, um quasi Einfluss auf die deutsche Rechtsprechung zu nehmen über den Weg der anwaltlichen Beratung für die Bundesregierung und für andere Lobbyunternehmen, die sich ja auch juristisch beraten lassen. Das fand ich generell viel schlimmer. Allerdings ist das Thema ja seit 10 Jahren durch. So. Und jetzt will sich China an einem Viertel von einem kleinen Containerterminal beteiligen, was ich auch nicht für super cool finde. Aber es ist so eine kleine Beteiligung und es ist im Vergleich zu dem, was alles schon gelaufen ist, so unwichtig, dass ich einfach nicht verstehen kann, warum man sich gerade jetzt darüber aufregt. Wie gesagt, da könnte ich jetzt 10 andere Unternehmen nennen, die sehr viel größer und sehr viel einflussreicher sind und viel wichtiger sind für die deutsche Infrastruktur als dieses kleine Containerterminal da im Hamburger Hafen. Wahrscheinlich ist es nur deswegen interessant, weil ja Hamburg, Scholz, ne, der kann sich nicht erinnern, aber der war da ja mal Bürgermeister. Vielleicht deswegen. Ja, und die Hamburger Hafen AG stellt hier fest, wir sind im Verfahren für die investitionsrechtliche Freigabe. Von einer ablehnenden Haltung durch 6 Bundesministerien ist der HHRA nicht bekannt. Dass die EU die Kooperation widersprochen hat, ist nicht zutreffend. Die karteirechtliche Erlaubnis liegt vor. Das Verfahren läuft seit über einem Jahr. Die Gesellschaft Costco Shipping erlangt keinen Zugriff auf den Hamburger Hafen. Die Transaktion betrifft nur eine Minderheitsbeteiligung. Es ist nur eine Betriebsstätte. Die Kontrolle über die wesentlichen Entscheidungen bleibt bei der Stadt. Costco kriegt keine Exklusivitätsrechte, was ein Problem ist, was wir bei einem anderen Hafen gemacht haben, wie in Griechenland beispielsweise bei Piräus. Der Terminal bleibt für Containermengen aller Kunden offen und es wird kein strategisches Know-how übertragen, kein Wissenstransfer. Ich meine, da kann man nur drüber lachen, natürlich wird das passieren. Aber die Hafeninfrastruktur verbleibt im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg. IT- und Vertriebsdaten bleiben allein in der Verantwortung von der Hansestadt Hamburg. Und ja, also ich begrüße das jetzt nicht, aber die Empörungswelle, die sich darüber breitgetreten hat, verstehe ich einfach nicht, weil da warte ich auf Jahren drauf, dass sich da mal jemand drüber empört, wo die Chinesen sich überall eingekauft haben und jetzt jammern die wegen so einem kleinen Minderheitenbeteiligung im Hafen. Naja, gut, aber eher, dass die Chinesen sich daran überhaupt interessieren, weil das so unwichtig ist eigentlich. Aber ich meine, nachdem wir eben gehört haben, dass China sich gerne auf eine Kriegswirtschaft vorbereiten möchte, sollten wir doch sowieso insgesamt den Versuch machen, den Einfluss von China auf unsere Wirtschaft so klein wie möglich zu halten. Ja, natürlich. Aber dann könnten wir ja sagen, okay, ihr müsst euch jetzt ihr müsst jetzt Divesting machen von den ganzen anderen strategischen Firmen, die ihr habt. Ne? Stichwort Gasspeicher. Ja, haben sie ja alle gesagt, oh, das ist aber so schlimm, dass Russland hier eine Beteiligung an den deutschen Gasspeichern hält. Das ist eine kritische Infrastruktur. Ja, die Chinesen haben auch Beteiligung an Gasspeichern und an Stromleitungen und an Kraftwerken und an ganz vielen anderen Unternehmen, die beispielsweise auch für die Rüstungsindustrie tätig sind. Ja, und wie gesagt, die vorhin schon genannten Anwaltsfirmen und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, da können wir über sehr viele andere Themen reden, bis wir hier mal bei so einem Container-Terminal ankommen. Und wie gesagt, ich sehe es auch kritisch. Ne? Ich sehe es auch kritisch. Aber warum regt sich keiner über die ganzen anderen Beteiligungen auf? Außer ich. Mietwucher in geräumtem Haus. Liebig ja. 34. Oh Gott, meine alte Nachbarschaft. In der Ex-Bunker-Höhle. Die haben so ziemlich ausgeräumt und neue Mieter reingelassen. Und die müssen natürlich entsprechend der Wohngegend jetzt ganz schön bezahlen wohl. Das habe ich nur so angelesen, den Artikel. Das bringe ich trotzdem mal mit. Hat sich da ein Krimineller irgendwie eingeschlichen. Die haben das verpachtet. Einer? Einer alleine hat das gemacht. Ja, also die bezahlen 1200 Euro warm für eine 3-Zimmer-Wohnung. Aber es ist nicht warm. Die Heizung geht nicht. Die BZ schreibt hier vor dem... Von dem Hausverwalter Ruslan K., das ist der, der das da pachtet, an Tschetschenen haben viele der Mieter Angst. Die BZ hat K. schriftlich Umstellungnahme zu den Missständen, bat ihn schriftlich Umstellungnahme zu Missständen. Seine Reaktion kam am Telefon, wo er drohte, Doppelpunkt, in Anführungsstrichen, wenn sie noch einmal kommen zu diesem Haus, ich blöcke deine, hast du verstanden, Schweine. Oh mein Gott. Schreibt die BZ hier. Ja, ein Anwalt von dem eigentlichen Eigentümer erklärte gegenüber BZ, man habe keine andere Möglichkeit gehabt, als an die Firma von Ruslan K. zu verpachten. Eine eigene Bewirtschaftung durch den Eigentümer war aus Sicherheitsgründen für Leib und Leben nicht realisierbar. Ja, und die Firma war die einzige Bewerber für eine Verpachtung. Der einzige Bewerber, ja, spitze. Hm. Ja, gut, aber das ist das Geld auch der Inhaber und da war dieser Herr K. auch irgendwie beteiligt. Und er wurde zu einem Jahr und 7 Monaten auf Bewährung verurteilt, weil er in 17 Fällen keinen Lohn zahlte. Die Bewährung läuft noch. Ja, dann. Hat er bestimmt auch viele Freunde in der Stadt. Also keinen Lohn zahlen, das können wir gut anfangen bei den Mitarbeitern. Ja, die Stadt will nicht helfen. Heißt der jetzt Ruslan K. oder Ruslan K.? Der wird mehrmals im Artikel unterschiedlich. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis dann nächstes wieder besetzt ist. Und... Nee, hier steht Russland. Da steht auch Russland. Was das klingt Ruslan fast gewesen? Wie Russland. Und Russland wissen wir alle, das ist schlecht. Genau. Deswegen, also. Ja, Heizung und alles ganze Müll im Innenhof, das ist schon übel. Die haben das natürlich, weil das ja besetzt war, haben die den Müllabfuhr halt nicht bezahlt. Und da gibt's hier steht aber auch, im Artikel stand aber auch, dass der Herr Ruslan die Müllabfuhr nicht bezahlt. Also, aber das Ding ist, muss sich auch was ändern. Ist ja nur Verpächter. Siehst du nach Berlin, ne? Siehst du, was bei rauskommt? Play stupid games, win stupid prizes. Im Moment wohnen da wohl Flüchtlinge auch drin in dem Haus. Ja. Ja, aber die haben ja auch, Gänge. Die Flüchtlinge hätten nach Altötting fliehen können, da hätten sie es besser. So. Oder. Ja, die haben ja auch Gänge durch Häuser, dicke Häuserwände gemacht und so weiter, deswegen liegen da wahrscheinlich so viel Stein offen, ne? Weil die so viel Substanz abgebaut haben, die Damen und Herren Antifanten. Das wäre doch mal eine super Investitionsimmobilie für chinesische Investoren. Könnte man da nicht was regeln? Oder ist das auch kritische Infrastruktur? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch die kritischste Infrastruktur überhaupt, oder nicht? So ein paar schöne Fotos machen erstmal. Aber wahrscheinlich lassen sie die Linken dann direkt alle gratis wieder rein und die kriegen da auch mal ein paar rote Bücher geschenkt. Und ein bisschen. Ja, genau. Ein bisschen gratis Unterricht in den Dogmen der Partei, die wir gerade gehört haben. Die brauchen da jemanden, der mal renoviert und die Leute vom Grundstück brüllt, wenn da Leute das Grundstück betreten. Ich wüsste eben. Also wenn sie runterbrüllen, das ist Gunther ja einigermaßen. Nee, Mittelfranken. Was? Deutschpunk? Was? Deutschpunk und dann das Bild von diesen Kackhipstern. Oder was soll das mit einer Leute haben? Was sind das für Kackhipster? Kennt man die? Von Team Scheiße über Bernhard Ost-West bis Acne Kid Joe. Der neue Deutschpunk bleibt wütend, aber er schaut, ist mir schlecht. Das heißt, sie holen die Leiche des Deutschpunks. Das ist ein Punk oder ist das eher Oi? Sie holen die Leiche des deutschen Kanzlers aus dem Grab und schänden die mit ihren Woke-Ideen, oder was? Er ist jetzt erwachsen, der Deutschpunk. Ja, der Punk ist erwachsen. Ich meine, wie blöd kann man sein? Wie fucking blöd. Wie sehr haben Sie Punk nicht verstanden? Ja, ja. Oh Mann. Aber der ist noch ein bisschen zu männlich, schreiben Sie hier in dem Artikel vom Zündfunk, vom Bayerischen Rundfunk. Wer hätte das gedacht? Ey, ist noch zu männlich. Der neue deutsche Punk und dann diese vier Gesichter. Ich krieg, da muss sie noch viel tun. Ich krieg's nicht hin. Das ist noch zu männlich. Wie können die Punk sein? Ja, aber immerhin sagen sie sich ja auch, dass die einen hier irgendwie, ich glaube, das waren die hier, Beispiel 3, die Darmstädter Band Ersatzkopf. Auch die geht lieber Umwege, um ihre Message rüberzubringen. Beim Song Ausnahmen bestätigen die Pegel, prangern sie die Doppelmoral einiger Linker an. Das klingt ja halbwegs. Das klingt fast schon nach Punk. Damn it. Ja. Hier werden auch die eigenen Prinzipien hinterfragt. Es geht um Sexismus und Punk. Sexismus im Punk. Genau, was sollen wir alle haben? Prinzipien einfach mal hinterfragen, einfach mal A Cappella Punk machen. Gott, oh Gott. Die Sängerin der Band Black Square hat im Zündfunk-Interview schon einmal auf den Punkt gebracht. Laut ihr bildet sich gerade eine Gruppe, die im Punkrock irgendwie bestimmte Positionen einnimmt und halt sagt, hey, wir wollen das anders machen. Punk als konstruktive Kraft. Was habt ihr an Punk nicht verstanden? Nein, ja. Oh Gott, Punk als konstruktive Kraft. Hey, das gehört einfach zu unserem Konzept. No Future gehört, ihr Äffchen. Ich meine, Punk ist das Gegenteil von Aktivismus für eine bessere Zukunft. Die neue Generation. Die neue Generation. Sind sich auf ihre Wurzeln. Die Berliner werden Kotzreiz. Oder die Casanovas schwule Seite. Ja, das sind Punkfans. Das sind Punkfans, auf jeden Fall. Was? In 2022 wird mit mehr Wert darauf gesetzt, wie viele rein cis-männliche Bands auf Konzerten spielen. Ja, ganz wichtig. Wie mit Minderheiten umgegangen wird. Wie man auf Konzerten miteinander umgeht. Und in Zeiten, die es einfach nur dagegen sein. Also meistens reicht klatschen und mitsingen, also früher zumindest. Einfach nur dagegen sein von Impfgegnern und der AfD gekapert wird, will man lieber etwas hören, was umständlich dagegen ist oder was so stumpf ist, dass es noch stumpfer eigentlich gar nicht mehr geht, schreiben sie hier beim Zündfunk. Hey, Sexismus der Kassierer war als Satire gemeint. Trotzdem wäre es heute unvorstellbar, dass sowas nochmal funktioniert, meinen sie. Für immer Punk. Glaube ich nicht, dass das so vorstellbar ist. Bei den Rappern funktioniert das doch auch, oder nicht? Mit dem Sexismus, angeblich. Mit Textsexismus. 5 Meter lang muss er sein. 6 Meter. Ja, die Rapper müssen ja nicht erwachsen sein. Die sind ja schon divers. Dann brauchen die das nicht mehr. Das ist doch schon gut. Weil die Masken tragen, oder warum? Nee, weil die einen Migrationshintergrund haben. Mach das Bild weg, es macht mir Angst. Vor allem der Typ da, der zweite von links. Sieht schon so aus, wenn er singen würde, ne? So A Cappella. Als wollte er mich einatmen. Ich könnte aber auch A Cappella-Punk, das ist auch mal was ganz Neues. Ich finde eher den ganz rechts, finde ich eher ganz. Eine Gitarre, eine Bass, eine Schlagzeug. Ganz rechts, der ist doch von Tokotronic, oder? Nee, ich glaube nicht. Aber es sieht so aus. In Mitte links der ist der Lingemeier, oder? Die sehen so aus, als würden sie gerade dieses Geräusch machen von den Körperfressern. Oh ja, oder als würden sie darauf warten, dass ein begabter Photoshop-Mensch ihnen was. Schenker 42. Der war es, glaube ich. Der wäre der Beste darin. Oh Gott. Ja, kommen wir nun zum Buchpreisgewichs. Ich will mir das nicht mehr ansehen. Es ist erbärmlich. Es also ist entwürdigend. Das war bisher so das Beste, was ich gelesen hatte dazu hier von Lukas Schoppe. Hatten wir ja schon lange nicht mehr. Fällt mir dabei auch gerade auf. Der hat ja auch einen ganz guten Blog, von dem wir ja häufiger schon was hatten. Und der schreibt jetzt hier dazu, Zeichen für die Liebe, in Anführungsstrichen. Das klingt für mich so, als würde Literatur damit eine enorme Bedeutung bekommen. Tatsächlich wird sie womöglich eher kleiner gemacht. Als käme es gar nicht darauf an, ein Buch zu lesen, sondern nur noch darauf, damit ein Zeichen zu setzen. Genau. Denn die Jury hat diesen Preis ausgewählt als ein Zeichen gegen Hass und für die Liebe und für die Frauen im Iran, weil Gründe. Das hängt natürlich alles zusammen. So ist es. Und dann schreibt er weiter, in der Politik wiederum sind Liebe und Hass sehr ungünstige Kategorien. Selbst enorme Gewalttäter werden ja eben dadurch legitimiert, dass den Frieden, dass den Feinden Hass unterstellt wird. Wer beruft sich schon auf Hass? Alle sind der Überzeugung, die eigene Seite stünde irgendwie für Liebe. Schließlich finde ich die Äußerung von dem Typen auch respektlos gegenüber den anderen Nominierten. Wäre es kein Zeichen für Liebe gewesen, wenn die gewonnen hätten? Oder gar ein Zeichen für den Hass? Da ist es gut, dass zur selben Zeit auch ein anderer Buchpreis vergeben wurde. Ja, das redet ja noch über den Booker Prize und den Gewinner davon und Nominierten davon. Und ach, irgendwo anders hat er dann auch noch geschrieben, dass er das wohl auch angelesen hätte, das Buch. Das war wohl in einer anderen Unterhaltung hier und das aber ziemlich schnell dann schon weggetan hätte und das ist wohl auch irgendwie durchgegendert oder so. Also kann ich nicht wirklich empfehlen, ohne es gelesen zu haben, wenn das wirklich so ist. Ja. Ich meine, wir können ja ein paar Zitate aus dem Buch nehmen, dann könnt ihr selbst entscheiden. Und so wandle ich mich häufig zur läufigen, hautlosen Wölfin und dann führe die Nacht zu meiner Stätte und dann in Versuchung, denn ich will mit schon gespreizten Beinen an der großen Buche stehen. Come on, Inkubinendämon, give me your mummy's semen. Die Sporen der Nacht will ich willig empfangen und ausbrüten werd ich Maulesel, Getüme aus Maul, Haul aus Verwesen. Das war eins aus Blutbuch von Kim Del Horizon. Ja, sonst hätte ich mich vermutet, dass es vielleicht von Charlotte Roche war. Von Insta dunstiger so Musenhain. Krawel. Krawel. Ich meine, er hat auch ein paar tiefgreifendere Aphorismen da drin, zum Beispiel. Wie unglaublich sanft und lebendig sich ein penetrierter Arsch anfühlt, als wäre Mensch ganz aus Seide gezimmert. Also, ist auch was für den Kopf teilweise, muss man schon drüber nachdenken. Das muss man sich auch mal vorstellen, erstmal aus Seide zimmern. Also, grundsätzlich können die Leute ja drüber schreiben, worüber sie wollen. Und eigentlich wird das ja in Lesern gemessen. Und, ja, es ist ein Mehrwert für die anderen, die das ein bisschen abgeht, ne? Ja, nur, aber ich will trotzdem eine Lanze brechen hier für den jungen Mann, dass er natürlich im Rahmen der Kunstfreiheit gerne machen kann, was er will. Und das möchte auch daran erinnern, dass ich habe mal mit 18 oder 19 von einem Freund Naked Lunch geschenkt bekommen von William S. Burroughs und habe das versucht, im Griechenlandurlaub zu lesen und hätte ihm dann am liebsten aufs Maul geschlagen, weil dieses Buch wirklich harte Kost ist. Oder ich erinnere an Charles Bukowski, oder ähnliche Leute. Also es ist nicht das erste Mal, dass jemand mit einem Fäkalsprache, Sex-Dingen irgendwie, auch im Nachhinein muss man ja sagen, sind Burroughs und Bukowski Literatur, also große Literatur auch und Klassiker. Und wer weiß, wie die Leute in 50 Jahren über den Unsinn, also was ich jetzt gerade gehört habe, fand ich vom Niveau her leider underwhelming, also ja, das ist so Stream of Consciousness Writing, einfach mal schreiben, was mir einfällt, dann gebiert man halt Maulesel oder was auch immer. Aber ja, ist jetzt nicht, finde ich jetzt nicht überwältigend. Aber ich finde es schon wichtig, dafür einzutreten, den Mann jetzt nicht irgendwie, weil er so ist, wie er ist, oder weil das Buch um was handelt, was einen nicht interessiert. Ja, so reflexartig kaputt zu schlagen, wie das halt leider Teile jetzt auch der sozialen Medien getan haben. Ach. Es ist nicht. Ganz wir genau, wissen doch, Kritik, dass. Die Kritik zählt nicht dem Mann, der hat ja alles richtig gemacht. Sondern den Idioten, die das da wählen. Die kann ja, man ja genau. Den Punkt wollte ich gerade kommen. Der hat ja nichts Falsches gemacht. Was er hat sein Buch geschrieben. Aspekt gut für ihn. Ist, den ich sehe, also diese ganze Aufmache und so, ist halt auch nichts Neues. Das gibt schon immer irgendwelche Dandys und so. Auch das, nur dass wir daraus jetzt natürlich wieder so eine Sache machen wollen, die dann in diese ganze Trans-Thematik und sowas mit reinfließt, ne? Als ob das jetzt hier irgendwie ein Zeichen wäre gegen die ganzen bösen Leute, die meinen, es gäbe nur zwei Geschlechter oder so. Das ist halt schon problematisch, finde ich. Ne? Also. Ja, ich bin auch gefragt worden, ich hatte so ein bisschen gefrotzelt, bin ich auch gefragt worden, ob das jetzt meine Toleranzgrenze sprengt, wenn da jemand so jemand den Buchpreis gewinnt. Nee, natürlich überhaupt nicht. Ne? Aber warum müssen die so komisch abgehoben da urteilen? Das ist ja, das eben, die Welt dreht sich weiter, aber man merkt ja bei diesen Sachen wieder genauso, wie bei, das ist ja genauso wie, wenn sie jetzt irgendwelche Sachen nehmen und die, also irgendwelche etablierten Geschichten nehmen und die Charaktere vom Geschlecht her ändern oder von der Hautfarbe her ändern. Es ist ja nicht so, dass sich die Leute darüber beschweren, so wie das ja immer dargestellt wird, weil sie Frauen hassen oder weil sie Leute mit dunkler Hautfarbe hassen oder so. Das Hauptproblem, was die Leute damit haben, ist ja, dass sie wissen, was diese Leute, die keine anderen Ideen mehr haben, sich dabei denken. Das ist ja das Problem. Diese Leute, die diese Schnapsideen, die sonst keine anderen Ideen mehr haben, dass die halt meinen, die machen jetzt irgendwie die Welt besser damit, mit dem Quatsch. Und sich sonst weiter nichts dabei gedacht haben. Wenn die sich da wirklich irgendwas Richtiges bei gedacht hätten und das irgendwie einen Sinn machen würde, dann wäre es ja auch interessant und dann würde es den Leuten ja auch was geben und dann würden sie sich auch nicht drüber aufregen. Aber man weiß halt von vornherein immer schon, wo die Reise halt hingeht im jetzigen Jahr. Ne? Also, ja. Also das Buch ist ja auch anstrengend zu lesen, weil immer statt jemand, jemand steht und so weiter. Da frage ich mich auch, wie man als Jury drauf kommt, das dann so hoch zu hängen, weil jetzt überall Sternchen sind und diese Ausdrucksweise und so. Das ist ja schon ein ganz spezieller Ausdruck von Preis, ein ganz spezieller Ausdruck von Sprachehrung hier. Ne? Das ist eine ganz spezielle Sprache eben auch, die da benutzt wird. Ja, also das ist auf jeden Fall richtig. Man normalisiert damit diesen Unsinn. Ja, man schließt sich überhaupt total in seinem Elfenbeinturm ein damit. Ne? Ja, aber das ist ja auch, das wollte ich auch unbedingt noch sagen, dass hier ja auch das, was passiert, was immer passiert. Diese ganzen Preisverleihungen sind ja nicht fürs Publikum, die sind nicht für den Konsumenten, die sind nicht für die Leute, die die Bücher bezahlen, sondern für Verleger, Kritiker, Agenten und Autoren. Guckt man für die Industrie und das ist ja auch okay, aber für mich hat das diesen negativen Beigeschmack. Es wird gesagt, ihm wurde der Preis verliehen, um ein Zeichen gegen Hass zu setzen, aber gleichzeitig nimmt man ja diese Person, stellt sie ins Rampenlicht, um eine gewisse Reaktion zu provozieren, damit man wieder mit dem Finger auf Leute zeigen kann, da habt ihr doch den Hass. Da kommen wir jetzt auch zu. Weil das konstatiert natürlich auch sofort die Taz hinterher. Blablabla. Allerdings schützen diese zeremoniellen Manieren auch eine Person wie Kim de l'Horizon nicht vor jeder Form der Transphobie. Im Netz untersuchen und sezieren die VerfechterInnen der Zwei-Geschlechter-Norm emsig Kim de l'Horizons Äußeres und sprühen dabei Hass und Paranoia. Der Kölner Stadtanzeiger berichtete am Donnerstag, dass sein Verlag Dumont für de l'Horizon nach queerfeindlichen Bedrohungen einen Sicherheitsdienst engagiert habe. In einem Text für die Neue Zürcher Zeitung vom Mittwoch berichtet Kim de l'Horizon zudem von alltäglichen Gewalterlebnissen sprachlich und körperlich. Sichtbarkeit ist ambivalent. Hier steht eine Person im Spotlight, die kulturelles Kapital hat und sich schützen kann. Mittels einer Kunstfigur. Er gibt das Jahr 2666 als Geburtsjahr an. Und als Geburtsort den Planeten Geten aus dem Werk der Science-Fiction-Autorin Ursula Le Guin. Mittels Fähigkeit, Sprache entwaffnet einzusetzen und mit einer fast Christus-gleichen Weigerung den TäterInnen Macht über sich zu gestehen. Da war sie, Peter Weißenburger. Die Hängerme in ihm ist durchgebrochen. Die Hängerme im Körper als Polizisten oder so, würde ich was sagen. Ich vergebe euch, schreibt Kim de l'Horizon in der NZZ. Solche Stärke ist inspirierend. Bloß fällt sie Menschen nicht in den Schoß. Repräsentation durch eine einzige Person kann immer nur der Anfang sein. Gibt uns Macht, gibt uns Geld, gibt uns Posten, gibt uns Macht. Das hat er nicht geschrieben. Die letzten Sachen habe ich dazu erfunden. Ich sollte den Buchpreis kriegen. Ja, Peter Weißenburger, meine Damen und Herren. Jo. Seit Hengame nicht mehr da ist, mein Liebling bei der Taz auf jeden Fall. Hengame hat ein Interview gegeben. Leider Paywall. Aber sie lebt noch. Zay lebt noch. Sie macht jetzt einen queeren Verlag auf, wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen. Hat die nicht mehr ihre Kolumne? Ist sie da rausgeflogen? Nein. Die hat, also, die haben sich getrennt, also ist ohne dreckige Wäsche zu waschen oder so. Sie hat einfach geschrieben, das ist meine letzte. Ich jetzt neu zu neuen Ufern und so und fertig. Hatten wir doch drüber gesprochen. Wart ihr nicht da? Ja, aber ich dachte, das wäre mehr ironisch gemeint gewesen, aber okay. Gut. Nee. Ja. Der FIFA-Verlag schreibt. Ich will sagen, dass die das schreiben. Ich sag's nicht. Wenn ich jetzt vorlese, wir freuen uns auf Toxic Man von so einem Typen von der Bild-Zeitung. Wie ist das denn jetzt gemeint? Ja, man weiß es nicht, was Toxic Man bedeutet, aber auf dem Cover ist ja ein Hummer abgebildet. Oh mein Gott. Und wieso das denn schon wieder? Das ist sehr originell, das haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Ja. irgendwelche Scheiße mit Männern und einem John Peterson-Bezug. Ja. Ja, also das, auch hier ist es nicht so ganz klar, was man da zu erwarten hat, aber ich rechne mit dem Schlimmsten. Und ja, dieser Herr Schwilden macht auch einen sehr merkwürdigen Eindruck auf mich. Ich glaube, der ist so ein bisschen neurodivers, wie man sagt. Aber ja, mal schauen. Und das kommt dann wohl nächstes Jahr im Februar, wenn ich das richtig sehe. Ja, und diese Dame sagt uns, wie das ist mit dem Trans-Thema. Homosexuality doesn't really exist, because it can only exist in a binary. Hm, wisst ihr Bescheid, es gibt jetzt keine Homosexuellen mehr, haben die Trans-Leute entschieden. War eine super Idee, die den LGBT-Kram mit reinzuholen. Ja, es gibt keine Homosexuellen mehr. Auch ein netter Touch hier für die Leute, die uns nur zuhören. Die Dame ist wohl ein Priester, Pfarrer, wie auch immer, und hat eine Transflagge, an der Stelle, wo man normalerweise diese weiße Einlage hat, da in dem, wie auch immer man das T-Shirt nennt von den. Der Kragen. Das ist der Kragen des Vikars. Ja, gut, Vikar. Der Kragen. Das ist ein Wicker auf eine Wicker mit Sternchen. Wicker in ein, ja. War das nicht Nicolas Cage, der Wickerman? Nee, das war ein anderer, oder? Nee, der hat auch in The Wicker Man in dem Remake mitgespielt. Im Original war das mit Christopher Lee. Also, ja. Wir rekapitulieren. Homosexualität gibt es nicht, weil es gibt ja nicht Binäre. Dann gehe ich ja, da kannst du auch keine Hetero. Leute gibt es auch nicht, weil Bi ist ja binär und Lesben gibt es auch nicht, weil das ist ja das Pendant zur Homosexualität. Also gibt es quasi ja, doch, nur Lesben gibt es schon, aber Transmänner sind halt auch Lesben, wenn die immer noch auf... also Transfrauen sind auch Lesben, wenn sie dann trotz ihres Transseins immer noch auf Frauen stehen, was ja auch irgendwie immer der Fall ist. Manchmal wünschte ich, bei diesen ganzen Paradoxe, die sie da aufbauen, würde sich die Sexualität einfach in rosa Logikwölkchen auflösen und dann hätten wir weniger Stress auf diesem Planeten. Ja, dann wird meine Prognose wahrscheinlich wahr, dass sie bald ein paar neue Buchstaben brauchen. Dann ist es wahrscheinlich die TMAP-Plus-Bewegung bald. Ihr wisst ja, wofür MAP steht. Die T-Maps. Genau. Ja, apropos neue Abkürzungen. Hier haben wir die Heinrich-Böll-Stiftung. Schon vom letzten Jahr. Und hier erklären sie, was der Begriff TERF bedeutet. Und das sind natürlich die falschen Freundinnen. Und die machen Feminismus für privilegierte Frauen, weil sie ja die unterdrückten Transmenschen dann nicht mit reinlassen. Und das habe ich hier vor allen Dingen nochmal eingereicht, weil sie hier vorschlagen, dass man nicht mehr TERF sagt, sondern Fart. Und das soll stehen für Feminismus aneignende regressive Trans-Hater. Alter, ich kann mir auch 1000 beleidigende Akronyme ausdenken. Das ist halt nicht politische Auseinandersetzung, das ist Kindergarten. Das Gunter-Werner-Kindergarten-Institut für Geschlechterdemokratie. Dieser wunderbare Name. Ja. Ja, toll, ne? Emma heißt ja auch eine maskuline Marke, Arschloch. Ja. Fahrt. Anstelle einer empathischen Reaktion und dem Schließen von Bündnissen gegen Diskriminierung folgen Abwehrstrategien, die marginalisierte Gruppen als UnterdrückerInnen und Aggressoren, nee, UnterdrückerInnen und Aggressoren. Man sollte eigentlich Hashtag Fart trenden lassen. Feminist, Asshole, Regressive, irgendwas. Ja, es funktioniert ja. Feminism appropriating regressive trans haters. Geht ja sogar auf Englisch. Haben sie sich mal wenigstens mit ihrem eigenen Akronym internationalisiert. Ne? Mehr weil, so Agronym. Ist aber nicht so richtig, hat sich ja nicht so richtig durchgesetzt wohl, weil ja, habe ich jetzt noch nichts von gehört. Das wird sich wohl nicht durchsetzen. Fahrt. Da wird aber über die sexuelle Neigung von denen total hinweggesehen. Aber ja, Lesben gibt es ja nicht. Das ist ja auch ein binäres, beziehungsweise es gibt nur lesbische Transpersonen. Stimmt. Muss ich jetzt immer dran denken. Hat uns ja die Priesterin gerade gesagt. Mit Gottes Segen. Ne? Also hat die sich nicht selber ausgedacht. So ist es. Und dann haben wir noch die Eheleute Mar. Haben wir ja letzte Woche auch gesehen. Und die haben hier vor ein paar Monaten oder letzten Monat wohl so eine Veranstaltung gekapert, um einen Vortrag Race Realism, Sex Realism and the History of Anti-Trans Propaganda abzuhalten bei der Gesellschaft für Geschichte der Wissenschaften, der Medizin und der Technik. Und da war ein Vortrag ausgefallen und die haben sich dann einfach auf den Slot gesetzt. Und das hat dann dazu geführt, dass auch der Vorstand von dieser Gesellschaft dann nochmal was geschrieben hat. Und die haben geschrieben, liebe Mitglieder, wir schauen zurück auf die gerade vergangene, sehr schöne und erfolgreiche Jahrestagung in Erfurt, die uns als erstes wiedersehen seit Beginn der Pandemie und so weiter und so fort. Und dann schreiben sie hier noch, konkret geht es um einen nicht angemeldeten Vortrag, der im Rahmen der Sektion Geschichte der Sozialwissenschaften in Deutschland nach 1945 gehalten wurde. Sowohl der Sektionsleitenden als auch der Vortragenden war davor mündlich wie schriftlich klar kommuniziert worden, dass Programmänderungen im Nachhinein nicht möglich sind und solche Änderungen, die am Programmkomitee vorbeigehen, nicht in Ordnung sind. Das fertige Programm wird veröffentlicht und breit zirkuliert. Es kann danach nur noch in Ausnahmefällen verändert werden. Deshalb werden in der Regel nach Veröffentlichung des Programms ausgefallene Vortragsslots nicht nachbesetzt, sondern sie entfallen. Dies gilt auch für Sektionen. In diesem Fall entscheidet das Programmkomitee und nicht etwa einzelne Sektionsleitende selbstständig über Nachbesetzungen. Da ist die inhaltliche Zusammensetzung der Tagung alleine verantwortet. Dies ist auch eine Frage der Fairness gegenüber den vielen qualifizierten Kolleg-Doppelpunkt-Innen, deren Einsendungen vom Programmkomitee etwa aus Gründen der Zusammenstellung abgelehnt werden mussten. Jegliche Verstöße gegen diese anerkannten Regeln der Auswahl von Vorträgen und Durchführung von Tagungen beeinträchtigen die Wissenschaft in der Wahrung ihrer institutionellen Verantwortung. Sie schaden letztlich auch der Sache selbst, denn die Geltung wissenschaftlicher Erkenntnis beruht auf der allseitigen Akzeptanz wissenschaftlicher Regeln. Diese zu schützen ist unsere gemeinsame Aufgabe und so weiter und so fort. Ja, aber Regeln, was sind schon Regeln, wenn ich irgendwie behaupten kann, dass zu sagen, dass Geschlechter ja irgendwas sind, ja, praktisch einfach nur Propaganda und ja, praktisch sowas wie Rassismus ist, ne, das übliche Ding mit hier, wie sagt man, also mit diesem. Ja, das versuchen sie ja schon seit ein paar Wochen immer wieder, die Mars in ihren Beiträgen. Ne? Auch da oben, diese Notiz, Raum wird aus Sicherheitsgründen erst vor Ort bekannt gegeben. Pures Gaslighting. Wir sind bedroht. Und deswegen sind die Menschen, die uns zuhören, auch bedroht. Ja klar, der geniale Plan der Nazis, durch ihr Sagen, dass es Männer und Frauen gibt, wieder an die Macht zu kommen, wird ja mit diesem Vortrag hier vereitelt. Da werden die doch auftauchen. Und Dana aus Kassel. Ja, ohne Scheiß. Oh, wäre ein guter Streamtitel gewesen. Shit. Ach ja. Und Epileptiker, ja, jetzt bitte wegschauen. Ja, bitte. Ja, müssen wir eine kleine Warnung machen für alle Epileptiker unter uns. Wenn der non-binäre Han Solo in den Hyperraum geht. Ja, Microsoft hat sich bemüßigt gefühlt, so ein bisschen eine Neukreation der Flagge zu machen. Diese Flagge vereinigt 40 verschiedene Flaggen der LGBTQIA+-Communities rund um die Welt. Including Abrosexual. Ist das mit den Bäumen? Abrosexual? Ich weiß nicht. Ace Flux. Etwa die Two-Spirit? Sind das die Federn? Nee, aber die zwei Federn? Abro ist auch da, das rechts, ja, unten, diese Indianer-Dinger. Abrosexual, das wäre Arbosexual. Ach so, ja, Bäumen. Sorry, dass ich das durcheinander bringe. Vielleicht sind das Aborigines, dass denen nur auf Aborigines stehen. Aber hier kann man doch was lernen. Abrosexuell, Ace Flux, Agenda, das kennt man, Ambiamorous, Androgynous. Ist das ein Gender Identity? Egal. Aroace, Aeroflux, Aromantic, Asexual, Bigender, Bisexual, Demifluid, Demigender, Demigirl, Demiromantic, Demisexual, Gay, MLM Winkchen, Genderfluid, Genderflux, Genderqueer, Genderquestioning, Graysexual, Intersex, Lesbian, Maverick, Neutral, whatever. Non-binary, omnisexual, also eine Sexualität, um sie alle zu einen. Pangender, wow. Pansexual, polyamorous, polysexual, transgender, trigender. Trigender? Okay. Two-Spirit, Progress, Pride, Queer, Unlabeled. Aber natürlich nicht straight, weil gibt's ja nicht. Übrigens, abrosexual refers to an individual whose sexuality is changing or fluid. For example, someone could be gay one day, then asexual the next, then polysexual the next. Kisha. Und was ist Ace Flux? It's a sexual orientation on the asexual spectrum. Ach, Gender ist ja ein Spektrum, sogar in den Unterkategorien. Eine sexuelle Orientierung auf dem asexuellen Spektrum. Ihr seid alle nicht mehr ganz. Der kann sich nicht entscheiden, ist er jetzt sexuell oder ist er asexuell? Irgendwo dazwischen, Ace Flux halt, ne? Ja, wenn ihr dran denkt, wenn ihr was von Microsoft irgendwie kauft, also Office oder sowas, ne? Denkt immer dran. Ich habe böse Gerüchte gehört, dass das quasi der neue Bluescreen sein wird. Es gibt ja auch OpenOffice zum Beispiel. Oder LibreOffice oder Linux. Also da wird immer. Ja, Linux gibt's auch. Sind die Masochisten da eigentlich auch in der Flagge drin? Fällt mir bei Linux gerade ein. Das ist gar nicht mehr so schlimm. Es geht ganz einfach. Und im Gegensatz zu Macintosh ist es auch nicht durchgegendert, die Oberfläche. Ich habe meine ganzen Mac-Sachen jetzt alle auf Englisch umgestellt. Wer weiß, wie lange noch, wenn der Linus erstmal weg ist. Ja, ist mir egal, zur Not schreibe ich mir das dann selber um. Ja, stimmt. Okay. Eine Trigender-Person hat 3 Geschlechtsidentitäten, Bigender, 2, Polygender, viele, Querstrich, mehrere, Pangender, also alle. Der jeweilige Begriff sagt nichts darüber hinaus, ob die einzelnen Geschlechtsidentitäten sich fluide abwechseln, gemischt sind oder alle gleichzeitig vorkommen. Alles klar. Apropos Linux und Microsoft und so, die haben ja, also mittlerweile ist Microsoft ja bei Linux auch eingestiegen. Und früher haben sie aber, also irgendwie so im 2000 rum, hatten sie ja mal diese Werbung mit zu viele Mutanten, wo sie sich dann darüber lustig gemacht haben, dass es so viele verschiedene Varianten von Linux gibt. Und das wäre hier eigentlich ein ganz passend mit den zu vielen Mutanten. Also. Breaking News. Wir melden uns heute aus Tübingen. In Tübingen wird heute der Oberbürgermeister gewählt. Die Grünen haben eine Kandidatin aufgestellt und diverse andere Parteien auch. Aber der interessante Kandidat heißt Boris Palmer. Der tritt dieses Jahr unabhängig an. Und um 18.49 Uhr sind 53 von 74 Bezirken ausgezählt in Tübingen. Und Herr Palmer liegt bei 52,8%. Die nächsten Verteidiger von, die nächsten Herausforderer von der SPD und den Grünen liegen bei 21,5 respektive 21,4%. Interessant. Hat sich der Palmer echt von denen losgesagt? Ja. Nee, ich denke mal, die werden nicht aufgestellt. Die haben den nicht aufgestellt. Also ich weiß nicht, ob der immer noch Mitglied ist, aber die haben ihn nicht aufgestellt und er hat dann halt unabhängig kandidiert. Und offensichtlich honorieren die Menschen in Tübingen irgendwie gute Arbeit. Also es fehlen noch 18.000 oder 19.000 Stimmen von insgesamt 68.000 Wahlberechtigten. Ja. Ja, wir kennen das doch. Morgen kommen die ganzen Briefwähler rein und dann haben die Grünen wieder gewonnen. Oder nee, das war Amerika. Sorry. Das wird schwierig bei einem Abstand von 52,8 zu 21,4. Aber ja, schauen wir mal. Ja, so wunderbar. Da muss jetzt nur noch die Wagenknecht ihre neue Partei gründen, hat er direkt wieder ein Zuhause. Na, da kommen wir gleich dazu. Ja, und Jan Böhmermann. Jan Böhmermann, wo wir gerade bei komischen Preisen waren. Jan Böhmermann hat jetzt mit seinem gebührenfinanzierten Pornofilm den Preis der herausragendsten Produktion 2020 bei den Venus Awards eingefahren. Und es geht natürlich darum, ja, dass, man, das so besonders, dass man den Leuten ja gute, aus deren Sicht gute Vorstellungen von Sexualität irgendwie näher bringen muss. Und das wissen die dann natürlich, woraus die bestehen. Und deswegen haben sie da irgendwas produziert und sind sich ganz toll, weil sie ja so tolle Leute sind und genau Bescheid wissen. Und jetzt kriegen sie auch noch von der Industrie einen Preis für den Schmarrn. Der Kingsburn schreibt 1836. Ich verstehe nicht, was ist 1836 passiert? Ach, Euro meint er. Ach so. Ja. Ganz subtil. Ja. 1836 ist eigentlich auch falsch. Man muss den Leuten sagen, dass das über 200 Euro im Jahr kostet, der Unsinn. Das verstehen dann, die, glaube ich, eher. Das heißt dann aber nicht, warum liegt hier Stroh, sondern warum steht hier ein Massagesessel? Und ja, warum ist hier so teures Parkett, sag mal. Warum hast du eine Maske auf? Ich bin der Lauterbach. Jetzt wird es aber grenzwertig. Also Böhmermann und Pornos in einem Atemzug ist schon grenzwertig. Aber wenn du mit Karlchen ankommst, da nehme ich gleich Reis aus hier. So, sie können sich schon mal ausziehen. Ich trinke noch einen Schluck Rotwein und dann impfe ich sie gleich mit meiner Spritze. Genau, sie können sie schon mal frei machen. Ich habe ja die Impfarztzulassung. Bla, ne? Ja. Ich müsste mal ein Brustbild sehen. Und hinterher leidest du an Long-Karlchen. Oh Gott. Oder Short-Karlchen, je nachdem, man weiß es ja nicht. Long-Karlchen ist auch der Titel davon dann. Ja, aber kommen wir zu wahnbrechenden wissenschaftlichen Erkenntnissen. Warum geben Lehrer Frauen bessere Noten als Jungens? Italienische Forscher haben eine Antwortmöglichkeit gefunden. Ja, die haben einen relativ großen N-Faktor gehabt. Die haben 40.000 Schüler aus Italien ausgewertet, aus der 10. Klasse oder 10. Klasse Äquivalent zu uns, 15-, 16-Jährige. Und haben erstmal geguckt, wie sieht die Benotung über alle Fächer aus. Dann haben sie erstmal geguckt, okay, was können wir dann vergleichen? Okay, wir haben standardisierte Tests, die anonym ausgewertet werden. Und wir haben die Noten, die Leute für den Klassenunterricht bekommen. Und das haben die dann alles mal miteinander verglichen. Dann haben sie herausgefunden, okay, es gibt eine Abweichung im Fach Mathematik. Bei den anderen haben sie keine Unregelmäßigkeiten so weit festgestellt. Frauen sind in humanistischen Fächern ein bisschen besser bei den standardisierten Tests, also geringfügig aber auch nur. Und das korrespondiert halt damit, dass sie halt auch von den Lehrern im Klassenunterricht besser benotet werden. Aber bei Mathe verhält es sich genau andersrum. Da haben die Jungs eklatant bessere Noten, aber eklatant schlechtere Noten beim mündlichen Unterricht, beziehungsweise beim Klassenunterricht. Dann haben sie sich überlegt, okay, woran könnte das liegen? Kann das an der Schulart liegen? Kann das an der Größe der Klassen liegen? Und nachdem sie alles ausgeschlossen... Darf ich einen Tipp geben? Also ich habe den Artikel nicht gelesen. Ich würde gern raten, dass es daran liegt, dass sie immer erzählt bekommen, dass Mädchen schlechter behandelt werden. Deswegen behandeln sie grundsätzlich besser. Ja, einer der Faktoren ist es. Also wie gesagt, die haben alle Faktoren geguckt, bis sie was alles ausschließen konnten, dass es daran liegt. Und teachers unconsciously reward students exhibiting traditionally female behavior, such as quietness and neatness, which make teaching easier for the teachers. Also erstmal, Frauen werden bevorzugt, weil sie sich ruhiger verhalten im Unterricht. Und dann, inflated grades in mathematics are a way of trying to encourage girls, who are often seen as weaker in the subject. Also es gibt den Bias, dass Frauen schlechter in Mathe sind, Klammer auf, der von den standardisierten Tests quasi auch so bestätigt wird. Und deswegen geben die Lehrer den Frauen bessere Noten, um sie ein bisschen zu fördern. Also nicht fordern, sondern fördern. Ne? Fördern ohne fordern, so wie es richtig ist. Und wie gesagt, die haben alle anderen Sachen. Ne? None of the other factors had any significant effect in reducing the gender grading gap. Finde ich übrigens gut. Gender grading gap, darüber müssen wir mal mehr reden. Und wer hätte es gedacht? Also die Lehrer, die wollen die Frauen in diese Fächer quasi reinpushen und haben halt den unconscious bias, dass die Frauen schlechter sind und dass sie das dann ausgleichen müssen durch die bessere Benotung. Aber ist das Ganze fair? Nö. Ist das überall so? Kann man sich jetzt drüber streiten. Zumindest in Italien ist das wissenschaftlich nachvollzogen worden. Ne? Also man kann jetzt natürlich nicht von Italien auf andere Länder schließen, aber da kann man jetzt ja nur aus seinen eigenen Erfahrungen, aus der anekdotischen Evidenz mal überlegen, ob sie sich hier vielleicht auch ähnlich verhalten könnte. Böse Zungen behaupten, es könnte so sein. Aber böse Zungen behaupten auch, dass solche Forschungen wahrscheinlich hierzulande nicht gefördert werden. Ja, Forschungsförderung ist das richtige Stichwort. Da sind wir hier nämlich gelandet bei Australien und dem National Health and Medical Research Council, was jetzt seine Förderrichtlinie ändern will, weil Leute da behauptet haben, dass die halt zu wenig Frauen fördern. Und die benutzt natürlich Worte wie Equity und sie wollen halt, dass beide das gleiche gleichen Fördergelder bekommen. Aber natürlich dann auch noch ein extra Pot für Non-Binary-Menschen, ne? Wissen wir ja. Also wenn der Kim jetzt in Australien Forscher werden will, dann kriegt er seinen eigenen Pot. Ja, und Quoten für Fellowship-Programme. Ja, und die behaupten das halt, dass es halt weniger sind. Und wenn man sich das anguckt, so ganz oberflächlich anguckt, dann würde man auch denken, dass es weniger vergeben wird. Aber wenn man sich halt anguckt, wie viele Frauen und wie viele Männer gibt es dann da, dann schreibt hier der Lawrence Krauss, dass es in diesem jüngeren Segment gibt es sogar mehr Frauen als Männer und es gibt auch mehr Förderung für Frauen als für Männer. Aber in diesem älteren Segment, wo die Leute halt schon länger forschen, da dreht sich das dann. Aber es dreht sich halt auch der Anteil der Leute. Also du hast viel mehr Männer dann da, viel weniger Frauen und du hast eine Förderung, die im Endeffekt genau das abbildet, was du hast. Also du, ja. es ist absolut fair, du hast weniger Frauen da, du hast mehr Männer da, mehr Männer kriegen Förderung, weniger Frauen kriegen Förderung, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie so, dass jetzt nur die Männer irgendwie Förderung kriegen oder so. Es ist eigentlich genau in dem Verhältnis, was man erwarten würde, wie halt die Leute da aufgeteilt sind. Ja, aber dann die Mittel aufzuteilen, 50-50 für Männer und Frauen, das ist irgendwie, das hat dann nichts mit Gerechtigkeit dann zu tun. Das ist zwar paritätisch, aber nicht gerecht. Ja, aber das, was ich jetzt gerade beschreibe, das war quasi der Ist-Zustand, den sie jetzt ändern wollen. Mhm. Also die wollen halt den Frauen dann ja quasi die Hälfte vom Geld geben, obwohl die überhaupt gar nicht die Hälfte der Leute sind. Und in dem jüngeren Segment sind es sogar schon mehr. Ne? Absoluter Quatsch halt eben, aber man kann ja wieder behaupten und ja. Also es ist genau diese Sache mit, ne, was ja auch immer heißt bei der Politik und so, aber da hast du ja da hast du es ja auch, dass in den Parteien ja auch weniger Frauen sind als Männer. Und das ist ja sogar bei den Grünen so, dass sie weniger Mitgliederinnen haben als Mitglieder. Überall diese binären Stereotypen. Ja. Nicht so beim Gender SEO-ing oder SEI-ing, also Search Engine Optimization oder Anpassung, wie auch immer das dann mit dem A heißt. Da hat hier die hat so eine junge Frau einen Artikel drüber geschrieben, wie schwierig das ist, dass das erkannt wird mit den Sternchen, dass das irgendwie dann, oder diese Wandelform von Arzt nach Ärztin, zum Beispiel, dass das als gleichwertig oder sowas einkategoriert würde. Das wäre irgendwie schwierig und am höchsten wird wahrscheinlich immer noch das männliche Generikum sozusagen da gelistet, hat sie vermutet oder ja, ich glaube auch rausgefunden. Kommt nicht so gut an bei den Google-Links, aber das kann sich ja auch jederzeit ändern. Bei der Gelegenheit wollte ich noch erwähnen, dass es gibt ja so ein Plugin, das einem dann die Gendersprache rausmacht auf Webseiten. Und da hat mich jemand angetextet und hat mir auch ein Plugin gezeigt. Also gibt es jetzt mittlerweile auch mehrere schon. Da könnt ihr euch auch noch ein paar andere angucken oder so. Ja, so geht Search Engine Optimization nicht. Weiß nicht genau. Also, das ist nicht optimal auf jeden Fall, wie es momentan ist mit diesen vielen verschiedenen Versionen. Ne? Ja, leider würde ich da aber aus Software-Sicht sagen, dass das wahrscheinlich zu ändern ist und dass Microsoft. Ja, ist das Sternchen, das heute dahinter, wird das ja dahinter gedeutet, als irgendwie austauschbar oder wie war das nochmal mit dem Sternchen? Das Sternchen selber, nee, ist austauschbar. Gut, du musst dem Computer halt erklären, wie die Regeln sind. Aber ich halte das schon für handelbar, wenn Microsoft da Geld reinstecken will, was ich glaube, dass sie werden. Ja, oder Google halt in dem Fall wegen der Zuckerei, ne? Die müsste einfach noch mehr AI einführen. Das genau. Ist dann automatisch, wenn du Arzt reinschreibst, dass er automatisch Ärztin mit Hicks rausgemacht wird. Ends. Und Arzt und Ärztin beides verbieten, dass es nicht mehr als Schlagwort genutzt werden darf. Oder dass es intern direkt umgemodelt wird. Weil AIs funktionieren ja wunderbar. Ne, deswegen würde ich ja auch AIs. Ja, also AIs ist ja im Endeffekt ein Kunstbegriff, den der technische Prozesse, Markov-Ketten oder irgendwelche anderen Sachen beschreibt, meistens irgendwelche Blackbox-Systeme. Mit künstlicher Intelligenz hat das so ziemlich gar nichts zu tun. Ist ja im Endeffekt ein Marketingbegriff. Und hier haben wir ein schönes Beispiel von einer Branche, wo quasi ein Marketingbegriff mit einem anderen Marketingbegriff zusammengestoßen ist, um richtig schön Kasse zu machen. Und wir reden hier im Endeffekt um Auswahlverfahren in Großunternehmen. Da werden im Endeffekt AI-Systeme, in Anführungszeichen, genutzt, um Vorauswahl zu machen bei den Bewerbern. Damit man weniger Personal benötigt, auf der einen Seite, weil das günstiger ist. Aber das hat natürlich nichts damit zu tun. Es geht nur darum, dass halt der inhärente systemische, rassistische, patriarchistische Bias, den jeder von uns in unserer Gesellschaft an sich aufgenommen hat, dass der quasi ausgeschaltet wird und auch wirklich nur die Person, die am geeignetsten ist für den Job, auch eingestellt wird. Zwinker, zwinker. Ja, und da haben sich halt sehr viele Unternehmen beschwatzen lassen, was natürlich gar nichts damit zu tun hat, dass sich dadurch Geld sparen lässt. Nein, nein, nein, nein, nein. Die wollen alle Diversity haben. Und deswegen hat es jetzt, ist es so gewesen, im Jahr 2020 haben schon die 500 größten Unternehmen weltweit, also 24% der 500 größten Unternehmen haben solche Systeme schon in ihrer Personalabteilung genutzt. Und im Jahr 2021 haben 56% der Unternehmen, die das noch nicht genutzt haben, gesagt, wir werden es innerhalb der nächsten 2 Jahre auch einführen, solche Systeme, weil ist ja gut für Diversities. Und im Endeffekt jetzt mittlerweile im Jahr 2022, ich habe Current Year vergessen, sind wir auf einem Stand, dass 86% aller Fortune 500 Unternehmen 86% diese Systeme benutzen von verschiedenen Herstellern. Das Problem ist nur, dass diese Systeme überhaupt nicht funktionieren, so wie sie versprochen worden sind. Ja, das sind im Endeffekt Blackboxes, die mit Marketingbegriffen und viel Blabla zusammengestrickt wurden und den Unternehmen verkauft wurden, die natürlich überhaupt nicht daran interessiert sind, Geld zu sparen, die wollen nur Diversity fordern. Und hier haben sich mal ein paar Wissenschaftler damit beschäftigt und haben quasi erstmal versucht, die Systeme, die keine Blackboxen sind, so ein bisschen auseinanderzunehmen und haben dabei gemerkt, oh, also man kann die Systeme, erstmal sind die Systeme total fehleranfällig, dann tun sie nicht das, was sie machen sollen, dann sind sie total manipuliert, weil die Unternehmen sagen, ja, wir haben gewisse Anforderungen an unsere Leute, die sollen zielstrebig sein und die sollen, ne, andere Sachen machen, da gibt es so Pseudo psychologische Raster, die habt ihr bestimmt alle auch in der Berufsschule oder an der Uni auch mal gehört, ja, hier die Big Five Personality Traits, Extroversion, Agreeableness, Openness, Conscientiousness und Neuroticism, also Extroversion. Neuroticism. Genau, extrovertiert, introvertiert sein, ob man Agreeableness, halt wie man zu Leuten offen ist, wie Leute auf einen reagieren, ne? Dann ob man offen ist oder nicht geoffen, dann ob man gewissenhaft arbeitet und ob man neurotisch ist. So, da sind so, gibt es verschiedene Systeme, die auf diesen fünf Sachen fußen. Und ja, die haben festgestellt, im Endeffekt kann man die meisten Systeme, die auf dem Markt sind, austricksen, indem man einfach nur das Bild, was man einsendet, verändert. Im Sinne von, man dreht den Kopf ein bisschen zur Seite, man ändert die Belichtung im Hintergrund, man ändert den Kontrast von dem Bild und dann kann man quasi, und dann haben die quasi eine Webseite aufgestellt, wo jeder sein Bewerbungsbild hochladen kann und dann kann er das quasi mit diesen Belichtungstechniken optimieren, dass es halt für 80% von diesen Algorithmen, dass der Algorithmus sagt, das ist die nächste Führungspersönlichkeit, die müssen wir sofort einstellen. Also finde ich eine sehr lustige Aktion der ganzen Angelegenheit, die halt auch wissenschaftlich fundiert ist, weil, wie gesagt, das ist so ein Blödsinn. Das ist so ein Blödsinn und die Leute verdienen sich dumm und dusselig daran. Die Diversity-Leute, die freuen sich auch, weil ihre Handlungsempfehlungen umgesetzt werden. Die Unternehmen freuen sich, weil sie Geld sparen können, weil ich meine, so ein Software ist immer noch günstiger, als halt ordentliche Leute einzustellen, die Leute prüfen. Ne? Und es gibt ja auch gewisse Gesetze, dass man in gewissen Ländern, dass man alle Bewerbungen auch wirklich prüfen muss. Und wenn das heißt, man kann sie durch so eine Software durchjagen, ist es natürlich besser, als wenn man da händisch die Leute aussiebt. Und ja, die Konsequenz, dass man halt nicht so gutes Personal findet oder das Personal, was besonders gut geeignet wäre, halt durchs Raster fällt, spielt gar keine Rolle bei der ganzen Sache mehr. Ja, also ich frage mich, was ist heutzutage mit den ganzen Personalleuten los? Sind die nur noch auf Diversity Trainings unterwegs? Die werden ihrem Job gar nicht mehr gerecht. Und die Leute in den Top 500 Unternehmen, die scheinen es auch direkt zu interessieren. Sonst würden ja nicht 86% der Firmen dieses System aktiv nutzen. Also an sich ein riesiger Skandal. Und eine lustige Forschergruppe hat da einen lustigen Weg gefunden, wie man seine Chancen verbessern kann, solange diese Systeme noch genutzt werden. Ja. Bullshit-Bingo par excellence. Ja, was kann schon schiefgehen, wenn man AI und Diversity zusammennimmt? Ich fürchte, ich kann dich nicht einstellen, Dave. Genau. Ja, jetzt. Beste Überschrift aller Zeiten. Ja, und da ist die Frage, die jetzt heute im Chat auch schon mehrfach gestellt wurde: ja, wichst ihr nicht? Ja, wäre hier endlich mal angebracht. Denn, haltet euch fest, schwarze Frauen in Amerika haben ein Problem, an Spendersperma zu kommen, sollten sie denn welches haben wollen. Der Anteil der Spermaspender, die schwarz sind, ist zu niedrig. Während der Pandemie gab es wohl eine erhöhte Nachfrage von schwarzen Frauen nach eben Sperma von schwarzen Spendern. Haben wohl viele gedacht, so jetzt kann ich eh nicht raus, dann werde ich doch mal schwanger, wollte ich ja eh oder so und haben dann danach gesucht. Die Damen zahlen 950 bis 1300 Dollar für eine Ampulle aus dem Super Frier Dingsbums. Und die Spender erhalten 70 bis 150 Dollar pro Spende. Ich weiß nicht, woran das gemessen wird, wie viel oder wie weit oder was genau den Ausschlag gibt, was du kriegst. Aber ja, also spätestens bei dem Ding ist mir das nicht mehr ganz klar. So, warum finden die jetzt genau keine Spender? Ich weiß nicht, wie die Rechtslage in Amerika ist, ob man als Spender halt irgendwelche irgendwelche Verpflichtungen eingeht, das weiß ich nicht, aber dann hätte ich doch gedacht, für 70 bis 150 Dollar, um sich gepflegt einen zu schleudern. Ja, ich sag mal böse, man muss ein bisschen Voraussetzungen erfüllen. Hier sind ja auch nur 2% da, der Rest, den weiß dann, wenn jetzt 5% schwarze Frauen ist, dann kommst du schon nicht hinterher, ist doch klar. Ja? Also 18 Monate Wartezeit momentan. Ja. Kann man das Problem nicht irgendwie durch Importe 18 Monate, bis er sich eigentlich schleudert hat, sorry. Ich meine, kann man da nicht ein Geschäftsmodell draus machen irgendwie und irgendwie Samen nach Amerika exportieren? Ja, aber ich bin ja nicht schwarz-weiß. Ja, ja, wir können doch das machen, was wir immer machen. Wir nutzen die Afrikaner aus, weil wir sind ja so böse Kolonialisten. Und wir bauen Melkmaschinen. Ich sehe uns. Und man dachte, in der Zukunft würden wir Soylent Green nehmen. Nee, die war jetzt sieht ganz anders aus. Ja. Okay, Price Original Alabaster. Certified by Hengame. Ja. Ja, dann gibt es dann so Strawberry Mars zum Beispiel, so eine Special Edition, die mit roter Lebensmittel oder sowas. Ja. Ja, was ich mir dabei nur gedacht habe, ist, naja, wenn man so manche Zahlen sieht in gewissen Gegenden, scheint das ja nicht so schwer zu sein, da als dunkelhäutige Person Mutter zu werden ohne einen Vater dabei. Also. Ja, ich weiß ja nicht genau, vielleicht sind das ja auch Ehepaare, wo das irgendwie nicht klappt oder irgendwie ja, solche Sachen. Ich kann es nicht genau sagen. Ich meine, ja, das war jetzt auch. Dass wir da so drüber lachen, ist halt eigentlich auch böse, weil halt Leute, die das nicht können, aus gesundheitlichen Gründen oder aus irgendwas, ist natürlich eine traurige Geschichte. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, also zwischen 70 und 150 Euro für wie viel Arbeit, wenn man sich ranhält für wenige Minuten Arbeit? Warum, also, dass es da nicht einfach Leute gibt, die Kohle mitnehmen, verstehe ich nicht. Ja, oder noch eine andere verrückte Idee. Warum muss das überhaupt von Schwarzen sein? Ganz verrückt, Chris. Sei bitte nicht so verrückt. Ja. Das ist so ein bisschen, ne, also, ja, keine Ahnung. Man muss es einfach ausweiten. Person of Color oder BIPOX? Ja. Hat man direkt einen oder Indigene, warte mal, Chris. Wenn wir Indigene sagen, dann könnten wir hier in Deutschland, könnten wir doch. Weißt du? Da sind wir ja Indigene. Aber Gene sind doch eh da drin. Kommt doch eh die Gene als von deinem. Ja, wenn ihr Ideen habt, wie wir unser Startup vom Boden kriegen, ne, schreibt es uns in die Kommentare. Einen Titel braucht man nicht, da fällt uns schon einer ein. Irgendwas mit Wichs am Ende. Okay. Ja, kommen wir zu einer Sache, die erstmal ernst klingt, aber nachdem ich den ersten Tweet gelesen habe, habe ich dann doch gedacht, okay, also wir lesen hier, erst vor kurzem hatten wir ja im Rettungsdienst das Thema Rassismus. Die Malteser.de und auch Johanita standen zu Recht in der Kritik. Ja, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber ich würde mal vermuten, dass die nicht zu Recht in der Kritik standen. Aber lesen wir mal weiter. Heute möchte ich über ein anderes Thema reden, nämlich Sexismus. Me too. Wer glaubt, dies passiere nicht im Rettungsdienst, der irrt sich. So, jetzt kommt ihr wieder drauf, was jetzt für eine Geschichte kommt. Also gewaltig. Täter sind wie überall hauptsächlich Männer. Aber auch Frauen, Opfer sind nicht nur eigene Kolleginnen, sondern auch die uns anvertrauten Patienten. Die erste Berührung damit hatte ich vor über 18 Jahren. Eine junge, rothaarige Kollegin hatte sich beworben. Im Raucherzimmer kam man ins Gespräch und irgendwann kam die Kollegin der Spruch, oben rostig, unten feucht. Alle lachten, auch die Kollegin. Mir ist das damals ehrlich nicht so bewusst gewesen. Aber erst leider viel später, was muss das für ein Gefühl sein? Dein erster Tag auf der neuen Wache und gleich so unterirdischer, sexistischer Spruch. Ey, Junge, die hat mitgelacht und die hat dieses, ist vielleicht nicht sehr originell, aber die hat das sicherlich auch schon zigmal gehört und ey, regt euch doch nicht auf, ey. Außerdem wird so ein Spruch wahrscheinlich nicht komplett ohne Kontext gemacht worden sein. Ne, der Kontext sind rote Haare, Preis. Das ist, ja. Das ist ein tapsiger Versuch, das Eis zu brechen. Guck mal, die Neue hat rote Haare, was fällt mir ein? Rostisches Dach hat einen feuchten Keller. Da habe ich ja, und dann lacht die mit, weil die den schon 100 Mal gehört hat. Und jeder weiß, dass das irgendwie halt ein dummer Spruch ist. Das ist wie Gingers have no soul oder so. Ja, und auch die weiteren Sachen, die sie dann hier noch erzählen. Also ich habe ich wüsste von der Person gerne, ob die Person hinterher zu ihr gekommen ist, die Rothaarige, und gesagt hat, das war für mich ganz schlimm. Oder ob er das, oder er, glaube ich, das dann später nach Jahren hat er sich überlegt, ja, stimmt, das ist Sexismus gewesen. Ja. Tja, und also ich habe ja auch ein bisschen Berührungspunkte gehabt mit unserem Rettungsdienst. Und das sind Leute, die zusammen allen möglichen Kram durchmachen. Und wenn man da nicht ein bisschen locker ist, dann ist man da echt verkehrt. Also sorry, da muss man ein bisschen, weil sonst wird man da irre in diesem Job. Also, ne? Also das sind Leute, die zusammen auf jeden Fall eine Menge Schrott da erleben. Und ja, wenn man da nicht einen guten kollegialen Umgang hat, dann kann man, glaube ich, in so einem Job nicht arbeiten. Ja, und auch, er schreibt ja hier vor 18 Jahren, ich weiß nicht, oder wie auch immer, ja, weiß nicht, wie das ist. Ich habe noch mal ein paar Jahre davor, also eher so vor knapp 20, 30 Jahren, habe ich mal beim Roten Kreuz gearbeitet. Und die Leute, die in der Rettungswache arbeiten, sind auch ein gewisser Schlag Menschen. Die haben diese raue Schale, die müssen sie haben. Ja? Und die sind dann vielleicht, wie der Kingsburn hier schreibt, ein bisschen assi. Aber das ist halt, ja, das ist ein anderes Miteinander, wenn du jeden Tag irgendwie Leute von der Straße kratzen musst zusammen. Und da ist man vielleicht ein bisschen roher und ein bisschen weniger empathisch, weil man aber auch im Job diese Sachen abschalten muss, um zu funktionieren. Und das ist wie mit Soldaten oder Ähnlichem. Das ist in diesen ganzen Kameradschaftsgeschichten ist es so, dass der Ton meistens rauer ist, aber dass das ja halt auch nicht ernst gemeint ist. Ich meine, was hat er der Frau unterstellt? Dass sie, also glaubt man wirklich, die Person hätte gesagt, ah ja, die ist aber, weil so rote Haare hatte ich sie die ganze Zeit scharf. Oder was? Ich meine, das ist ja, wie schreibt hier jemand, Banter, ja, genau. Ja, es gibt auch ernste Probleme, ne? Hier zum Beispiel. Sowas. Ja, eben genau, von einem Ding, was irgendwie gar nicht relevant ist eigentlich, zu einer Sache, die extrem relevant ist. Und gerade unter dem Eindruck, dass gerade letzte Woche wieder bei uns zwei Menschen zerhackt worden sind und der eine buchstäblich zerhackt worden ist mit einem großen Messer, ist das hier eine Nachricht, die mir viel zu wenig Wellen schlägt. Danach hat es einen Brand in einer Asylbewerberunterkunft gegeben. Die ist meiner Meinung nach, also meinem Gefühl nach, viel mehr gewürdigt worden in den Medien und von den Kommentatoren als dieser Anschlag auf zwei Menschen, bei dem zwei Menschen gestorben sind, ein weiterer schwer verletzt, wenn ich mich nicht irre, glücklicherweise wohl außer der Lebensgefahr. Und Salman Rushdie, da hatten wir das ja vor ein paar Wochen, dass er auf offener Bühne von einem Verrückten, jetzt sage ich selber schon von einem Verrückten, aber es stimmt ja auch, also von einem muslimischen Täter angegriffen worden ist. Und ja, jetzt hat sein Agent sich geäußert und er wird wohl ein Auge nicht mehr benutzen können und genauso wenig eine Hand. Was natürlich schockierend ist, aber für meinen Teil ist es eine immer schlimmere Kultur des Hinnehmens in dem Bereich. Also das ist jetzt gar nicht mehr ein weltberühmter Schriftsteller, verliert ein Auge und kann eine Hand nicht mehr benutzen. Nicht auszudenken, wenn man überlegt, wenn das die Schreibhand ist. Ich weiß es jetzt nicht genau, ich habe den Artikel so genau gar nicht gelesen. Aber man möge sich das halt vorstellen, wenn es die Schreibhand ist. Also ich verstehe das nicht mehr, wie bei uns Dinge gewichtet werden und wie Gefahren vor allem, wo Gefahren gesehen werden und wo offensichtlich weniger Gefahren gesehen werden. Ja, und ich habe jetzt hier schon mal was in der Reihenfolge geändert. Ne? Das wurde ja gerade angesprochen mit der Geschichte mit dem Flüchtlingsheim. Das haben sie hier in diesem dämlichen Cartoon, hat man das hier dem März angelastet. Ne? Hier sehen wir so ein Karikatur-März, der da ja sich Mr. Burns-mäßig irgendwie drüber freut, dass das Flüchtlingsheim brennt. Und dann haben wir so ein Hutbürger-Eierwesen, was an so einer Fackel steht, als Sozialtourismus, und unten drunter steht, Die Saat der Tatworte geht auf. Die Saat der Tatworte, da habe ich auch echt. Das ist vom Tommy Schavel, das ist der Mensch, der für die grafische Gestaltung der Ärztealben und solcher Sachen zuständig ist. War ich doch ein bisschen so, also also dieses Bild ist nicht besser als der Rechte, der sagt, alle Ausländer irgendwie zerstören unser Land oder so. Das ist genau das Gleiche und das ist Niveau von politischer Karikatur. Also klar, Mr. Burns, der fällt einem ein, mir fällt aber noch jemand ein, der sich die Hände reibt und einen großen Zinken im Gesicht hat und auch irgendwie diesen Blick drauf hat. Und wenn den jemand benutzt, dann denkt man normalerweise nicht gleich an einen linken Comiczeichner, sondern eher an einen Stürmer. Also ja, ich muss sagen, ich finde, ne, die Saat der Tatworte, also das unterstellt ja auch, dass das eine Konsequenz ist, die er aktiv gewollt hat. Also erstmal, dass dieser Zusammenhang überhaupt besteht, als erstes, und als zweites, dass das auch ein gewollter, gewünschter Zusammenhang ist. Also absolute Frechheit. Ja, wo wir schon beim Thema Islamismus sind, können wir auch eigentlich das hier noch. Also auch noch, aber nochmal, um das auch ganz klar zu sagen, es ist weder Brandstiftung bestätigt in dieser Unterkunft, noch gibt es einen Hinweis auf politische Taten außer einem Hakenkreuz, was angeblich dorthin gesprüht wurde, zwei Tage davor. Es gibt aber keine also bisher zumindest keine öffentlichen ermittlungstechnischen Dinge darüber, ob das ein Anschlag war oder was da genau passiert ist. Aber die Karikatur ist halt schon mal raus. Ja, und dann schiebe ich dieses hier nochmal ein. Das war jetzt hier vergangene Woche im Bundestag. Da ging es um den Expertenkreis politischer Islamismus, den ja unser Innenministerium nicht mehr weiterführen möchte. Und da gab es jetzt einen Antrag. Ich glaube, es gab sogar mehrere Anträge, den wieder einzusetzen, aber von der Opposition halt eben, also einmal von der CDU und dann glaube ich auch nochmal von der AfD. Und hier wollte ich euch die Frau Kador gerne mal vorspielen. Das ist schon gemein und das weißt du. Ich habe auch einen Helge. Oh je. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf den Tribünen. Keine Frage, ja. Der Islamismus ist ein gravierendes Problem. Er ist nach wie vor ein ernstzunehmendes Phänomen in der Extremismusabwehr. Und deshalb haben wir das als Bundesregierung im Blick. Der Kampf gegen den Islamismus, sowohl gegen den Gewaltbereiten wie auch gegen den Legalistischen, hat in Deutschland kein sonderlich großes Erkenntnisdefizit. Er hat ein Umsetzungsdefizit. Das hat vor allem finanzielle Gründe, die bereits unter Ihrer Regierung übrigens nicht ausreichend gewürdigt. Kein Erkenntnisdefizit. Ist das so? Haben wir das schon komplett erkannt, wie da das Problem, wo es anfängt, wo es aufhört und so, kommt mir nicht so vor. Ja, sein, dass es irgendwelche internen Abteilungen drauf haben, aber vermitteln tun sie das nicht. Moment, aber warum gehen sie dann nicht hin, bevor die Leute ein Messer nehmen und andere niederstechen? Wenn wir das alles lückenlos auf... sagt sie doch, wir haben ja ein Umsetzungsdefizit. Ja, aber wenn dann jemand kontrolliert wird, weil er komisch aussieht, dann ist das wieder Racial Profiling, ne, Lamia? Richtig? Naja. Wurden. Und daran kann ein Expertenkreis politischer Islam nichts ändern. Sogar aus dem Expertenkreis selbst kommen daher Stimmen, wenn Sie sich mal mit allen unterhalten würden, die eine Fortsetzung für nicht sinnvoll erachten. Mitglieder erklären einem im Gespräch, die Arbeit in der Runde bringe einen nicht weiter. Es müsse mehr in die Umsetzung von Prävention und Deradikalisierung, in Gefängnisseelsorge, in Militärseelsorge, in die strukturelle Förderung progressiver islamischer Organisationen als Religionsgemeinschaft, beispielsweise auch die Anerkennung, investiert werden. Doch davon ist in den letzten Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, kaum etwas passiert. Wir drehen uns. Ja, und das sind so Sachen, wo sie uns ja immer wieder mitkommen, sagen, wir müssen die Leute nur reinholen. Und wir müssen halt einfach anstatt den Großen die Kleinen fördern und so weiter und so fort. Das habe ich hier schon oft gesagt. Und das ist immer noch wahr. So funktioniert das halt nicht. Wir können das nicht so machen. Und das ist immer wieder in diesen Artikeln dann über Religionsunterricht, dieses ganze Zeug, was man irgendwie machen will. Es ist immer so, dass die Leute dann losgelaufen sind und sich gedacht haben, ja, dann suchen wir uns halt nur die Richtigen raus und so, das wird schon irgendwie gehen. Und hinterher sitzen sie dann mit den Großen am Tisch, weil das nämlich so ist in Deutschland, dass du das nicht mit irgendwem machen kannst, sondern wir sind hier eine Demokratie und da zählt halt eben, wie viele Köpfe du hast. Und deswegen geht das nur mit den großen Verbänden. Und wenn das halt nicht die liberalen Verbände sind, dann sind es nicht die liberalen Verbände. Und dann könnt ihr euch auf den Kopf stellen und noch so oft sagen, ja, nee, wir müssen das einfach nur ändern und das Geld den richtigen Leuten geben. Ihr könnt es nicht. Es ist verfassungsrechtlich nicht möglich. Und seit Jahrzehnten in diesen Fragen praktisch im Kreis. Dass nun ausgerechnet die Union mit dem mahnenden Zeigefinger um die Ecke kommt, wenn es nicht so bitter wäre, würde ich tatsächlich lachen. War es nicht gerade die CDU-geführte Landesregierung in Nordrhein-Westfalen, die noch letztes Jahr auf Biegen und Brechen die Zusammenarbeit mit der DITIB beim islamischen Religionsunterricht durchgedrückt hat, aller Bedenken zum Trotz? War es nicht Ihre Landesregierung, die sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hat, der DITIB wenigstens liberale Vereine entgegenzusetzen? Ich kann Ihnen die Antworten geben, denn ich war schließlich selbst dabei. Und waren es nicht die von Ihnen und von der CSU geführten Bundesministerien, die von Anfang an die Deutsche Islamkonferenz auf die vier großen, umstrittenen Islamverbände ausgerichtet hat? Wen wollen Sie hier eigentlich hinter die Fichte hervorlocken? Der einzige Wermutstropfen ist, dass man in Nordrhein-Westfalen endlich einen anderen Kurs einschlägt und zumindest prüft, weitere islamische Vertretungen in die Kommission für islamischen Religionsunterricht mit einzubeziehen. Spoiler, wird nicht geschehen. Und auch ein Spoiler, richtige liberale islamische Vereine meint sie auch nicht. Sie meint den liberalen Islambund, wo sie selber tätig ist. Und, also ja. Das Problem haben wir ja öfters angesprochen, dass sie per Gesetz verpflichtet sind, nur die Größten anzusprechen, so, was auch ein Unding ist. Ja, aber die setzt da quasi auch nicht den Schulterschluss mit den wirklich, sag ich mal, Islam oder muslimischen Verbänden, die halt nicht religiös agieren und die da aufklären wollen, den Schulterschluss geht sie nicht, sondern sie setzt auf religiösen Islam und Verharmlosung von diesen radikalen Tendenzen, würde ich jetzt einfach mal wirklich hier unterstellen. Und ich möchte anmerken, dass man Leute zwar hinter dem Ofen hervorlockt, aber sie hinter die Fichte führt. Also wenn Sie Wortspiele verwenden in Ihren Reden, dann verwenden Sie bitte korrekte Wortspiele, Frau Kallor. Also Forderungen, kleine islamische oder muslimische Verbände mehr einzubeziehen, ja. Aber da lasse ich mich von der Dame auch nicht hinter die Fichte führen. Weil ich weiß, was sie selber Kolleginnen und Kollegen betreibt. Unsere Sicherheitsbehörden sind in den letzten 20 Jahren aus gutem Grund für den Kampf gegen den Islamismus aufgerüstet worden. Jede Behörde hat inzwischen Expertinnen und Experten. Islamwissenschaftlerinnen und Islamwissenschaftler haben hier seit 2001 ein zentrales Berufsfeld gefunden. 20 Jahre mediale Dauerbeschallung haben zudem dafür gesorgt, dass wohl alle Beamtinnen und Beamte sensibilisiert für die Gefahren des Islamismus sind. Manche sogar übersensibilisiert. Ganz anders ist das bei den anderen. Na, merkt man da was von? Irgendwer das Gefühl, dass in Deutschland die Sicherheitsbehörden komplett übersensibilisiert sind? Haben wir viele Artikel darüber, wie die Leute vollkommen zu Unrecht... Ja, die werden ständig, wird den Leuten in die Wohnung eingetreten und es wird gesagt, hier, und man liest ständig davon. Ja. Es werden Moscheen geräumt, weil da irgendwie komisch... Ja, haben wir hier ständig. Erst letzte Woche. Formen des Extremismus. Deutlich zu kurz gekommen in den letzten 20 Jahren ist etwa die Frage der Islamfeindlichkeit. Und was schon seit Bestehen der Bundesrepublik absolut unterbelichtet ist, sind die Gefahren des Rechtsextremismus. Warum? Map, Derailing. Also auch hier wieder. Whataboutism. Habt ihr das Gefühl, das wird überhaupt sich gar nicht angeguckt? Ne? Nie. Nee. Ein bisschen. Die haben doch letztens erst die 74-jährige Frau festgenommen, die in Lauterbach entführen wollte. Guckt ihr denn keine Nachrichten? Oder hier die Kinderbroschüren, dass wir in der Kita schon gucken sollen, ob die Sport treiben und Zöpfe haben und so. Oder diese Lina... Ach nee, Moment, Entschuldigung. Schlechtes Beispiel. Warum? Auch weil es die Union über Jahrzehnte in Regierungsverantwortung versäumt hat, dies in den Blick zu nehmen. Deshalb ist es Aufgabe dieser Bundesregierung, hier ihre Versäumnisse nachzuarbeiten. Dass Sie nun den Expertenkreis Islamismus gegen den Expertenkreis Muslimfeindlichkeit ausspielen wollen und hier von Ungleichbehandlung sprechen, entlarvt, dass es Ihnen am Ende nicht... Ja, das ist nämlich noch ganz wichtig. Den Expertenkreis Muslimfeindlichkeit, den haben wir nämlich noch. Ehrlich gibt es, ja. Um die Sache geht. Islamismus und Islamfeindlichkeit sind zwei Seiten einer Medaille. Sie bedingen und begünstigen einander. Islamismus und Islamfeindlichkeit sind zwei Seiten einer Medaille. Was sie damit wahrscheinlich meint, ist, weil ja alle so gemein sind zu den Muslimen, das ist ja der einzige Grund, warum die überhaupt irgendwelche schlechten Ansichten haben können, ne? Das ist ja nur, weil die anderen so gemein zu denen sind. Was aber wirklich stimmt, wo das halt schon richtig ist, ist, dass natürlich Ablehnung von Muslimen ganz stark darauf fußt, ja, dass halt viele von denen, also dass halt da welche ganz schön extrem sind. Und das ist nämlich der Zusammenhang auf der anderen Seite, der eigentlich diese Islamfeindlichkeit ein bisschen in Kontext setzen würde, den ihr dann aber nur als Rassismus dann wieder seht, ne? Ja, und das oder ist auch Religionskritik im Allgemeinen. Die haben auch egal welche Religion. Die haben ja auch in dieser ganzen in diesen ganzen Reden na, jetzt habe ich wieder meinen Faden verloren, aber egal, ich weiß mal weiter. Nach 20 Jahren haben Sie das leider immer noch nicht verstanden, denn sonst hätten Sie die Verlängerung beider Expertenkreise gefordert. Damit gefährden Sie aus meiner Sicht den gesellschaftlichen, dass Sie sich angesprochen fühlen, ist klar, aber ich komme gleich noch zu Ihnen. Damit gefährden Sie auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das konnten wir ja auch bei der Expertenanhörung, die wir hier vor etwa einem Monat hatten, lernen. Von dort kam daher der dringliche Appell. Aber das Totschweigen von den Problemen, die wir haben, das hilft natürlich, ne, bei der Spaltung, also gegen die Spaltung, Frau Kador, ne? Dieses, ja, wir haben einen Arbeitskreis Muslimfeindlichkeit, aber wir haben keinen für Islamismus. Das ist lächerlich. Ja, jetzt weiß ich auch wieder. Also, es geht um, das ist ja die Opfer vom Islamismus, und ich glaube, das sagst du gleich auch noch, dass die ja auch Muslime sind in vielen Ländern, aber natürlich nicht hier in Deutschland, das sagt sie natürlich nicht. Das ist ja richtig und es ist ja auch im Interesse von allen vernünftigen Menschen, die hier aus den richtigen Gründen ihr normales Leben gerne mit ihren Mitmenschen führen möchten, die ja auch im muslimischen Glauben sind. Das ist ja in erster Linie in deren Interesse, dass hier kein Islamismus stattfindet. Weil das sind ja diejenigen, die sich dann konfrontiert sehen zu Unrecht mit irgendwelchen Vorurteilen. Thema der Finanzierung unabhängiger deutscher Moscheegemeinden anzunehmen. Und da sehe ich seit Jahren leider keinen konstruktiven... Gebt mir Geld. Gebt mir Geld und Macht. Aber gibt's nicht. Wenn man den Leuten Geld und Macht geben will, dann gibt man das immer den Großen. Vorschlag. Und an der Stelle überschneiden Sie sich auch mit dem Antrag der AfD. Der ist, wie sollte es auch anders sein, im Geiste der Menschenfeindlichkeit geschrieben. Islamfeindlichkeit gehört ja bekanntlich zum Gründungsmythos dieser Partei, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wurde. Was die AfD in dem Antrag macht, kann man seit Jahren in Deutschland beobachten. Sie versucht, ihre Menschenfeindlichkeit unter dem Deckmantel einer Gefahrenabwehr zu kaschieren, um ihr Gift der Ausgrenzung unbemerkt in der Gesellschaft zu verteilen und wirken zu lassen. Deshalb braucht es ein demokratisches Antidot. Ihre Instrumentalisierung der wirklich ernsten Gefahren des Islamismus für ihre ideologischen Ziele ist nicht nur zynisch, ja? Sie ist erbärmlich. Sie ist ein Schlag ins Gesicht jedes Opfers von Islamismus. Denn sie zeigt, wenn es Ihnen um eine Gruppe eben nicht geht, ja, dann um die Opfer islamistischen Terrors. Den Spruch können Sie 100-mal bringen, dass ich irgendwelche Opfer in Ludwigshafen fragen soll. Also sowas von zynisch und geschmacklos, das habe ich selten gehört. Aber ich bin von Ihnen ja leider auch nichts anderes gewohnt. Ja, Frau Kador, man soll nicht von sich auf andere schließen. Kein Wunder. Bekanntlich sind ja weltweit die meisten Opfer von Islamisten Musliminnen und Muslime. Und dann schaut man halt lieber nur auf die Täter. Das ist ja einfach. Als neuesten Deckmantel haben sie sich nun den politischen Islamismus von der Kleiderstange des Agitationsschranks genommen. Sie wollen vor allen Dingen deshalb über den politischen Islamismus sprechen, weil der Begriff so schön wachsweich ist, weil seine Grenzen verschwimmen und staatsrechtlich sich nicht fassen lassen können. Das eröffnet ihnen nämlich die Möglichkeit, darunter alle Menschen und Gruppierungen. Das ist auch eine schöne Aussage, ne? Das weiß ja keiner. Was ist überhaupt Extremismus? Okay, when we do it. Was ist überhaupt Extremismus? Kann doch keiner sagen, aber wir machen überhaupt gar kein Problem. Frau ist, wer sich als Frau identifiziert. Das ist doch aber eigentlich, ja. Das ist ja auch so. Ich meine, das haben wir ja vor Jahren schon gehört bei diesen dänischen Sunniten oder was das da war, wo der auch meinte, so, ja, und dann sagen sie alle Extremismus, Abzweigung oder so. Seid ihr Extremisten? Seid ihr komische oder seid ihr ganz normale Muslime? Ja, Glückwunsch. Die dann nicht wollen, dass man mit den Frauen beten darf und so weiter und so fort, diese ganzen Themen halt. Und das ist ja auch so, also diese Geschichten, da wird sich da nichts dran ändern, solange wie man den Leuten immer nur, dieses ganze Rassismusgerede und so, das kannst du auch alles für Radikalisierung benutzen. Da kannst du den Leuten auch sagen, ja, hier in diesem Land hier, du bist hier nicht zu Hause, hier, die hassen dich alle. Du musst dich hier anschließen, hier unserem identitätspolitischen Scheißdreck und hier, was wir alle machen und so. Sollte vielleicht auch mal mit aufhören, ne? Stichwort Tatworte und so. Aber da habt ihr natürlich wieder überhaupt keine Schuld dran, ne? ...zu verstehen, die sich in ihren Augen zu stark zum islamischen Glauben oder auch zur islamischen Glaubenspraxis bekennen. Und das ist ganz einfach antidemokratisch. Inhaltlich kann ich daher nichts mit diesem Antrag anfangen. Vielen Dank. Antidemokratisch. Was ist denn das, was im Koran steht? Ist das demokratisch? Was ist denn nur die, wie war das? Unsere Gewehre sind unsere Minarette und die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufspringen, um dahin zu fahren, wo wir hinwollen. Ja, ja. Ich kann mir schon vorstellen, Helge war richtig angepisst. Man hat seine armen Freunde unter Verdacht gestellt. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann es Ihnen nicht ersparen, wenn man einige Beiträge gestern noch aus der Aufenthaltsrechtsdebatte im Kopf hat und auch das Agenda-Setting von einigen, nicht allen, aus den Reihen der Fraktion der CDU/CSU, ist man versucht, nicht mehr so verwundert zu sein, dass wir heute sowohl einen Antrag der CDU als auch einen der AfD zum Thema politischer Islam bzw. politischer Islamismus haben. Das, was wir nämlich gestern erlebt haben, das war buchstäblich gesellschaftspolitischer Stammtisch und der mit Lichtgeschwindigkeit in die Steinzeit geballert. Und ich hoffe nicht, dass das jetzt der Standard sein wird, indem wir auch über die Frage von Islam in diesem Hohen Hause sprechen. Gleichzeitig werden Sie jetzt sicher einwenden, wie können Sie kritisieren, dass wir ein Thema aufgreifen, das auch die AfD aufgreift. Das ist doch ein unredliches Argument. Das haben Sie gestern im Ausschuss getan. Aber auch das entlarvt Sie selbst, denn Sie selbst, Herr de Vries, haben vor gut einem Jahr hier im Bundestag sich verwehrt gegen den Begriff antimuslimischer Rassismus. Das war Ihr Argument. Ihr Argument war, dass dieser Begriff instrumentalisiert wurde von Islamisten und gebraucht wurde von Erdogan. Sie haben aber nichts dazu gesagt, dass es... Ja, das ist der angesprochene Herr de Vries von der CDU natürlich. Ja, und das war total richtig, was er gesagt hat. Das ist ja auch so. Das ist ja auch ein Begriff, der benutzt wird. Tatsächlich diesen antimuslimischen Rassismus gibt. Und in diesem Kontext müssen wir auch über Ihren Antrag heute diskutieren. Das ist die Realität. Sie haben auch nichts gesagt. Ja, also der Antrag, einen Expertenkreis Islamismus einzurichten, ist antimuslimischer Rassismus. Wisst ihr Bescheid? Muss man drüber reden. In Ihren Ausführungen über das BMBF-Programm RADIS. Ein gewaltiges Verbundprojekt mit über 80 Lehrstühlen zum Thema radikaler Islam. Kein Wort von Ihnen, aber Sie erwecken den Eindruck, es gäbe keine Forschung. Und ich wollte noch etwas anderes erwähnen. Weil das Ganze ja heute auch gehört wird und verfolgt wird von Musliminnen und Muslimen in diesem Land oder Menschen, die als solche wahrgenommen werden. In der Regel sind Muslimen und Muslime gefragt zu Debatten, wenn es um Radikalisierung geht, Prävention, Integration, wenn sie Glück haben, auch noch Rassismus und Diskriminierung und neuerdings eben auch zu politischem Islamismus. Wann hören wir denn auch gläubigen Muslimen und Muslimen zu, wenn es um große Fragen der Zeit geht? Energiekrise, Pandemie, große ethische Debatten. Christliche Expertinnen und Experten sind gefragt. Wo sind die anderen? Was? Wo ist die Ordnungspolitik? Was? Was redest du da? Christliche Experten sind gefragt. Ich meine, ist dir kein... Ist es beleidigend für dein Publikum, so einen billigen Trick zu versuchen? Ich kann die Fäden sehen, an denen das Taschentuch hängt, das du aus deinem Ohr ziehst. Ja, aber ich befürchte leider, es ist nicht ganz so verkehrt, was er sagt. Weil leider sind wir ja immer noch in Deutschland, wo ja auch bei mir in Niedersachsen hier der Herr Landesbischof in irgendwelchen oder irgendwelche Vertreter in irgendwelchen Gremien für die Endlagersuche sitzen. Ja, aber christliche Experten, er hat doch eben explizit von der vom Klimawandel gesprochen. Und da werden doch keine christlichen Experten eingeladen. Kirche, da guckt man doch nicht, doch, welche Konfession hat. Die dumme Kirche sitzt in jedem Scheiß drin. Wie gesagt, Endlagersuche sitzen Vertreter von der evangelischen Kirche drin. Ja, aber das heißt doch nicht, dass die als Experten geladen werden irgendwo. Und dass mit denen darüber gesprochen wird. Oder ja, sowas. Die sitzen da in dem Rat. Also ich sag's ja nur. Es ist nicht ganz verkehrt, was er sagt, aber das ist halt auch Humbug. Also. Aber die wollen ja nur noch mehr Humbug. Wir sind ja in Deutschland, wie gesagt, das ist alles total crazy mit dem Kirchendreck. Und die sind ja auch. Ja, aber die machen doch keine wirkliche Forschung oder das sind Funktionäre. Ja, aber auch die ganze Anti-Atom-Sache wurde ganz massiv auch von der Kirche schon immer mit bespielt. Ne? Also die haben da ganz lange Stimmung gemacht gegen die Strahlerei. Wahrscheinlich. Weil es auch strahlt und nicht weil vom Herrn kommt oder so. Das ist denen zu göttlich, das Atom. Ja. Das soll man nicht spalten. Also nee, aber christliche, ganz verkehrt, aber... Es werden aber trotzdem keine Christen. Also was? Wir haben hier jetzt einen zum Klimawandel einen Geologen eingeladen, der uns erklären soll, wie das in der Vergangenheit war anhand von Bohrkernen und welcher Konfession haben Sie denn? Oder was? Also so. Nee, Helge. Politische Initiative auch von Ihnen, dass der Islam hier sich in den Gemeinden professionalisieren kann. Wohlfahrt, Seelsorge, Sozialarbeit, eigene unabhängige Struktur, nichts. Und wo, und das frage ich ganz deutlich und an uns alle gerichtet, wo reden wir mal über die stinknormale Religiosität in Hunderten, Jahrtausenden von Gemeinden, den normalen Glauben, der alltäglich gelebt wird, jenseits von Extremismus, kein Wort darüber, merken. Ja, warum soll man da auch drüber reden, Helge? Das ist nicht deine Aufgabe. Ich meine, ich weiß, wir sind in Deutschland, ich habe das ja gerade auch selber gesagt, da wird ja leider viel zu oft drüber geredet von Politikern, über irgendwelche Glauberei. Aber es ist nicht eure Aufgabe. Wenn die Leute da diese Ansichten haben, dann haben sie die. Und solange wie die mit nichts in Konflikt geraten, sind die auch kein Thema für Menschen. Aber ihr braucht doch die Leute nicht dazu zu verpflichten, das zu ihrem Thema zu machen. Weil das muss es auch nicht sein. Man muss das nicht wissen, was die da jetzt genau glauben oder so. Und das ist egal. Wenn das deren Überzeugungen sind, dann sind das deren Überzeugungen. Und dann können sie sich auch auf die Straße stellen, da was drüber reden oder ein Video drüber machen oder was weiß ich nicht was, wenn sie möchten. Oder 30.000 Bücher drüber schreiben. Das ist alles normal. Aber das ist nicht Aufgabe unserer Politik, sich um solche Dinge zu kümmern. Das ist nicht deren Aufgabe. Wir nicht und merken Sie nicht, welche Ungleichbehandlung und welche tagtägliche Stigmatisierung das ist, die Sie damit vollziehen. Wenn Sie wirklich Reformen wollen, wenn Sie in den Verbänden Veränderungen wollen, wenn Sie wirklich Musliminnen und Muslime ernst nehmen und ernsthaft streiten wollen, dann müssen Sie gefälligst den antimuslimischen Rassismus als Realität anerkennen und eben die Normalität gelebten Glaubens von Muslimen und Muslimen tausendfach, ja millionenfach in diesem Land endlich sehen und als Normalität wahrnehmen. Letzter Satz. Dann funktioniert das und nur dann. Ja, das war ja auch schlüsselreich. Da auch die Möglichkeit. Das Ende. Ja, nee, geht noch weiter. Kriegt er noch eine Rückfrage oder was? Ja, der Herr De Vries wollte sich nochmal erklären. Ach so. Sich zu erklären und erhält die Möglichkeit einer Kurzintervention. Herr Kollege Lind, Sachkompetenz ist keine Voraussetzung für eine Rede im Deutschen Bundestag. Aber Anständigkeit schon. Das will ich an dieser Stelle einmal deutlich sagen. Und wenn Sie das nächste Mal Unwahrheiten verbreiten, dann gucken Sie mich bitte wenigstens dabei an. Ich will das mal ganz klar sagen. Sie haben zuerst Bezug genommen zur Debatte gestern Chancenaufenthaltsrecht. Ich bin in dieser Debatte gestern Abend gar nicht gewesen, weil ich parallel im parlamentarischen Kontrollgremium gewesen bin. Sie haben mich angesprochen und haben behauptet, ich hätte vor einem Jahr gesagt oder behauptet, es gebe keine Muslimfeindlichkeit in Deutschland. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe mich gegen den Begriff verwehrt. Ich habe ausdrücklich gesagt, dass es Muslimfeindlichkeit gibt und dass sie mit aller Kraft bekämpft werden muss. Ich habe das im Übrigen auch heute gesagt. Es war auch nicht die SPD, es war die Union und Horst Seehofer, die vor 2 Jahren den unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit eingerichtet hat auf 2 Jahre. Wir haben die voll unterstützt. Bitte verbreiten Sie nicht solche Unwahrheiten an dieser Stelle. Vielen Dank. Bam! Sick burn. Das stimmt alles nicht, der ist gemein. Ist es denn immer noch nicht vorbei? Sagt der, der muss noch mal antworten, oder was? Der Vollständigkeit halber. Ja, doch. Weil das Protokoll Ihnen ja zur Erkenntnisfindung helfen wird. Zum einen, und es ist wirklich keine gute Methode, vermeintliche Unwahrheiten mit Unwahrheiten auffangen zu wollen. Ich habe mitnichten gesagt, Sie hätten gestern das in der Debatte zu Aufenthaltsrecht gesagt, sondern ich habe allgemein von einigen Beiträgen aus der CDU und CSU. Schauen Sie ins Protokoll, Sie werden es sehen. Und zum Zweiten habe ich auch nicht gesagt, Sie würden den Umstand von Muslimfeindlichkeit leugnen, sondern ich habe wörtlich gesagt, dass Sie sich verwehrt haben gegen den Begriff des antimuslimischen Rassismus und ich habe Ihre Rede wiederholt gelesen mit der Begründung, der Begriff würde verwendet von Erdogan. Genau das habe ich gesagt und es ist eindeutig unmissverständlich und Sie können es in dieser Minute im Protokoll nachlesen. Also bleiben Sie bei der Wahrheit, es würde uns allen helfen. Vielen Was Dank. Anderes hat er eben auch nicht gesagt, Helge. Er hat gesagt, dass er sich gegen das Wort verwehrt. Der hat es direkt danach gebraucht, um die Situation zu beschreiben. Hörverständnis, dran arbeiten. Ja, okay. Das war es jetzt von diesem Tagesordnungspunkt. Ich kann das in anderen Sachen noch sagen. Also der De Vries hat halt auch noch selber natürlich dazu gesprochen. Es war auch eine vernünftige Rede. Auch der Kuhle war ganz vernünftig. Also war nicht so schlimm auf jeden Fall. Es war nur wieder der Helge, natürlich. Ja, yeah, einfach abfahren. Okay. Panik, Leute, Panik. Ja, yeah, hüpfen. Panik, hüpfen. Hüpfen, Panik. Willst du noch vorlesen oder lesen die das noch vor? Nee. Unsere Welt ist voller Krisen. Man fühlt sich schnell machtlos. Wie gehst du damit um? Ich habe erkannt, dass Ohnmacht keine schlechte Laune ist, sondern Ohnmacht ist das Fehlen von Macht. Und gegen das Fehlen von Macht, um einer Situation gerecht zu werden, braucht es Ermächtigung. Und das mache ich jeden Tag als Aktivistin mit ganz, ganz vielen anderen Menschen in diesem Land, die sich überall engagieren. Ja. Ohnmacht ist die Abwesenheit von Macht und dagegen hilft das Ermächtigungsgesetz. Nein, warte, ich hab's gleich wieder. Was kann ich gegen diese Ohnmacht tun, Frau Neubauer? Ich glaube, in dem Augenblick, wo man erkannt hat, man hat nicht nur schlechte Laune oder irgendeine Art von sagen, Krisenmüdigkeit, sondern eine Art von Ohnmacht, ist schon ein wichtiger Schritt getan. Und dann würde ich sagen, los geht's, weil Ohnmacht ist im Endeffekt auch ein Privileg. Ohnmacht ist im Endeffekt auch ein Privileg. Hast du nicht auch irgendwie gesagt? Man erkannt hat, man hat Ohnmacht. Ja, da muss man die Rettungsleute mit den rostigen Haaren rufen. Ist aber schwierig, wenn man ohnmächtig ist, kann man meistens kein Telefon. Also Ja, man selber nicht. Man selber erkennt ja auch nicht, dass man Ohnmacht hat. Wer das Privileg hat, sich rauszunehmen, sich der Gleichgültigkeit hinzugeben, zynisch zu werden in diesen Krisen, der ist schon mal nicht direkt betroffen. Wer direkt betroffen ist, muss handeln. Wer das nicht ist, der hat das Privileg, diese Entscheidung fällen zu können. Und Privilegien kommen mit Verantwortung und dann miteinander sprechen, auf die Straße gehen, sich zusammentun, sich anschließen, all das, die Tür, die Welt ist offen. What? Ja, wenn man nie betroffen zu sein und nicht handeln zu können, das ist quasi die Definition von Ohnmacht, aber egal. Egal. Ist völlig egal. Ja, weil, doch, wenn man es nicht, wo man's nicht denn, einsieht, dann ist man auch nicht betroffen. Das ist ja auch geil. Ne? Was für ein gigantisch tolles Problem. Wenn ich es nicht sehe, wenn ich es nicht einsehe, bin ich gar nicht betroffen. Ja, das ist doch super. Und die, Frage ja auch, anders, ne? Die Frage auch an die Frau Neubauer, wo ist sie betroffen? Weil sie macht ja den größten Wind. Ja, sie sieht das ja, deswegen ist sie ja betroffen. Ist ja nicht ja, so privilegiert so. Wie die Leute, die gar nicht betroffen sind. Alter okay. Schwede, ey. Und auch mit dieser Argumentation, so kann ich auch sagen, so ja, die anderen Leute, die sehen das gar nicht, hier, dass, keine Ahnung, die Obdachlosen auf unsere Kosten oder weiß ich nicht wie, also, die sind also gar nicht betroffen. Und ich habe mir dann gedacht, dann, wenn ich betroffen bin, muss ich auch handeln. Also, da kannst du ja alles mit rechtfertigen. Also das ist so Scheiße, die Leute hinterher im Knast erzählen. Also. Oder viele Menschen, glaube ich, denken manchmal, dass ich, was ich verkörpere, die einzige Form von Aktivismus ist, die es so gibt. Und das stimmt natürlich nicht. Menschen innerhalb von Institutionen setzen sich überall in diesem Land ein. Und es gibt wieder, echt, es gibt einen Haufen schöne Blumen, aber die Narzisse ist mir irgendwie die liebste. Sind darauf angewiesen, dass MitstreiterInnen dazukommen. Menschen gründen neue Dinge, erfinden neue Dinge, werben für neue Dinge und vor allem überall tun sich Menschen zusammen, die feststellen, in dieser Zeit geht es nicht mehr nur um das bessere Argument, es geht darum, Argumente mächtig zu machen und das tun wir mit unserer Stimme. Ah ja, es geht also im Argumentwettstreit nicht mehr darum, wer das beste Argument hat, sondern wer am lautesten schreit, Luisa. Ja, quasi so? Argumente ermächtigen. Ne? Ja, geil. Was denn sonst? Wie war diese andere Formulierung? Da war auch noch sowas dabei. Ich mach nochmal. Ach ja, genau, die Menschen erfinden neue Dinge. Das fand ich auch ja, gut. Ja, da musste ich an Franziska Giffey denken, muss ich sagen. Ja? Die auch immer Dinge tun wollte und Dinge verbessern wollte. Ja, aber Dinge erfinden. Also man war davon ausgeht, dass es alles nur erfunden ist, diese als Vorwand dient, dann hat ja, das ist auch ein bisschen Doppeldeutung. Argumente mächtig zu machen und das tun wir mit unserer Stimme. Da, da, da, da, Musik weg. Oha. Ja, das ist geschnitten wie ein Werbevideo, sagt der Fake-Account im Chat. Genau das war's. Das war ein Video von der Buchmesse, wo die Dame ihr neues Buch, das auch irgendwas mit Ohnmacht heißt, gegen die Ohnmacht. Ja, hatten wir ja vor ein paar Wochen schon. Das mit. Vielleicht war ich da nicht da. Ja, das kann sein, ja, das mit ihrer Oma zusammen, ja. Genau. Werbung. Oh ja, das ist auch so ein Tiefschlag. Science must respect the dignity and rights of all humans. Ja, Nature hat sich mit einigen anderen Publikationen zusammengemacht und hat quasi einen Best-Practice-Ansatz rausgegeben, woran man sich bei der Forschung halten soll, insbesondere bei Forschungen, wo es um humanistische Themen geht, sprich Soziologie, Psychologie, Anthropologie, allerdings auch bei allen anderen wissenschaftlichen Themen, wo Personengruppen betroffen werden sein können. Sie beginnen hier mit dem schönen Satz, akademische Freiheit ist fundamental, aber es ist nicht ohne Grenzen. Mhm. Es benötigt fundierte ethische Frameworks, um den Ablauf von Studien in ordentliche Bahnen zu lenken. Bei jeder Studie muss man die potenziellen Benefits und Harms of Research für gewisse Personengruppen im Hinterkopf halten. Beispielsweise Forschung könnte, wenn auch unbeabsichtigt, gewisse Individuen oder Gruppen stigmatisieren. Es könnte diskriminierend sein, rassistisch sein, sexistisch sein, ableistisch sein oder sogar homophobisch sein. Und das könnte dazu führen, dass gewisse politische oder wissenschaftliche Gruppierungen eine Rechtfertigung bekommen, um Menschenrechte von bestimmten Gruppen zu unterminieren, nur aufgrund von diesen Charakteristiken. Deswegen brauchen wir einen neuen Kompass, einen neuen Leitfaden, der diese potenziellen Schaden aus der Forschung rausnimmt. Und deswegen haben die sich zusammengeschlossen, weil Papers, also wissenschaftliche Papers, die mit sozial relevanten Charakteristiken wie Rasse, Ethnie, Nationalität, soziale Herkunft, Sex, Gender-Identität, sexuelle Orientierung, Religion, politische oder andere Weltanschauungen, Alter, Krankheit, Behinderung oder sozioökonomische Status betreffen. Vor allem sehr lustig, political beliefs, das passt irgendwie in diese Gruppe nicht so ganz rein, aber ja, das zeigt schon die Richtung auf, wie weit das geht. Im Endeffekt müssen alle partizipierenden Wissenschaftler, die in den einschlägigen Magazinen einen Peer-Review-Prozess durchgehen, sich eine respectful, non-stigmatizing language halten, um potenziellen Missbrauch oder die Risiken von schlechten Dingen, die solche Gruppen betreffen könnten, auszuschließen. Denn potenzielle Benachteiligungen von diesen Gruppen könnten den wissenschaftlichen Nutzen dieser Studien überwiegen. Also wenn man wissenschaftliche Erkenntnisse hat, dann soll man sich nicht mehr nur an rationalen wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren, weil das könnte, wenn man da die in Anführungszeichen falschen Ergebnisse bei diesen Studien rausbekommt, könnte es sein, dass gewisse Personengruppen negativ betroffen seien und das wiegt schwerer als die wissenschaftliche Erkenntnis. Besonders muss man darauf achten, dass Studien do not include hate speech or denigrating images. Does not promote privileged exclusionary perspectives. Und diese weichen Kriterien müssen zu harten Kriterien werden und müssen have to supersede the value of publication. Also diese Kriterien, die wiegen wichtiger, als dass eine wissenschaftliche These veröffentlicht werden darf. Ganz besonders wird der Fokus wird auf zwei spezifischen Sektionen gelegt. On race, ethnicity and racism und on sex, gender identity und presentation and orientation. Also besonders im Rahmen von Rassismus und gender equality muss man ein besonderes Augenmerk darauf legen. We commit to using this guidance cautiously and judiciously, consulting with ethics experts and advocacy groups where needed. Also wir werden uns natürlich daran halten, dass wir da nur ganz vorsichtig mit umgehen. Und wenn es sein muss, dann werden wir uns an die Experten wenden und gewisse Advocacy Groups, also irgendwelche Aktivisten im Endeffekt, konsultieren, dass die uns auch ihr Okay geben, was da wohl bei rauskommen würde. Wir versprechen, no research is discouraged simply because it may be socially or academically controversial. But it is important to prevent harm. Also wir versprechen, wir werden es nicht missbrauchen, aber es ist wichtig, müsst ihr verstehen. Science has for too long been complicit in perpetuating structural inequalities and discrimination in society. Die böse Wissenschaft ist schuld, dass strukturelle Ungerechtigkeiten und Diskriminierung in unserer Gesellschaft existieren. Ja. Wir müssen natürlich auch ein Augenmerk darauf legen, dass gewisse kulturelle Hintergründe von indigenen People nicht berührt werden dürfen und nicht disrespektiert werden dürfen. Außerdem dürfen Studien keine Auswirkungen haben auf Ecosystem Disruptions. Also die Umwelt darf nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, nur weil es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Ja. Wenn we may decline publication or may correct, retract, remove or otherwise amend already published content. Das heißt, bei neuen Papers werden wir uns darum kümmern, aber wir werden auch den Katalog an bereits veröffentlichten Studien überprüfen, ob der diesen Kriterien entspricht und im Zweifelsfall korrigieren oder aus nicht mehr publizieren. Mhm, und macht echt Spaß. Authors should use inclusive, respectful, non-stigmatizing language in their submitted manuscripts. You have to follow the guidance on bias-free language provided by the American Psychological Association for papers published in the English language. Also zumindest im englischen Sprachraum. Ich weiß jetzt nicht, ob es da auch eine Guidance für deutsche Publikationen gibt, aber die englische Sprache ist ja quasi die Lingua Franca, wo die meisten Sachen drin veröffentlicht werden. Ja. Und was Race, Ethnicity and Social Political Constructs betrifft, da gibt es auch einen Leitfaden und das ist der, das sind die sogenannten SAGER Guidelines, Sex and Gender Equity in Research Guidelines, an die muss man sich auch halten. Diese beiden Sachen habe ich mir angeguckt. Ja, es ist im Endeffekt, ne, man soll Sternchen benutzen, man soll nicht das generische Maskulin benutzen und solche Sachen. Nichts, was wir irgendwie nicht woanders hören können. Beispiel, authors should use the terms sex, biological attribute, and gender, shaped by social and cultural circumstances, carefully in order to avoid confusing both terms. Also man muss ganz klar zwischen sexuellen Kriterien und Gender-Sachen unterscheiden. Man darf die beiden nicht vermischen und darf nicht vom einen aufs andere schließen. Wunderbar. Besonders Augenmerk wird gelegt auf Gender, Gender Identity und Gender Presentation. Was ist ein Gender Presentation? Gender Identity kennen wir ja. Das ist, wie man sich selber fühlt, das ist man quasi. Aber Gender Presentation, how a person publicly expresses or presents their Gender Identity. Das ist auch nochmal ganz wichtig, dass man halt nicht irgendwelche Leute outet. Ne? Und deswegen muss man ganz vorsichtig sein und darf auf gar keinen Fall das generische Maskulin benutzen. Oder man darf halt auch nicht das Gender von den Leuten assumen, wenn wir über Volksgruppen sprechen, weil Volksgruppen sind ja divers. Sexist, misogynistic and or anti-LGBTQ plus content is ethically objectionably, regardless of content type, be it research, review or opinion. Und wird eiskalt deplattformt. Und ja, alles als part of the peer review process and we in severe cases we will refuse publication of or retract post publication sexist, misogynistic and or anti-LGBTQ plus content. Ja, also Wissenschaft, fuck yeah. Stunning and fuck yeah. Brave. Stunning and brave. Die wissenschaftliche Methode, ach, wir brauchen sowas halt noch, hallo? Hauptsache es wird wir nicht nehmen niemanden. Hauptsache wir treten niemandem auf den Schlips. Und das ist eine kollektive Sache, die von Nature ausgeht, aber es geht auch um die British Sociological Association, Lancet, American Sociological Association, American Anthropological Association, World Medical Association, also quasi die größten Publikationen in dem humanistischen Bereich, die es weltweit gibt. Ich habe nochmal eine Breaking News aus Süddeutschland. In Tübingen hat Herr Palmer bei 62,6% Wahlbeteiligung mit 52,4% den Oberbürgermeistersitz gewonnen. Und die Grünen gucken in die Röhre. Auch wenn der Herr Palmer irgendwie, wenn nicht 100% sympathisch ist, während der Corona-Zeit auch merkwürdige Dinge geredet hat, die Klatsche gefällt mir. Mehr als doppelt so viele Stimmen. Ja, apropos merkwürdige Dinge reden, ne? Mhm. Ja. Und Parteirebellen. Die Linken spalten sich immer mehr wegen Wagenknecht, hat man den Eindruck, die Wagenknecht hat jede Woche irgendwie neuen Ärger wegen jener Aussage. Was ging es diesmal nochmal um? Was hat sie da Falsches gesagt? Letztes Mal ging es ja um den Wirtschaftskrieg, den angeblich Deutschland angezettelt hätte. Sie hat gesagt, die Grünen seien die gefährlichste Partei in Deutschland, gemessen an der Zerstörung, die sie anrichten. Ach genau, dann hat der Barsch nämlich gesagt, dass, nee, das stimmt ja nicht, das ist ja die AfD. Ne? Aber die AfD hat natürlich keine Macht da. Die waren Knechte der Rechten. Ja doch, kommen die von der AfD erlassenen Gesetze, die haben Deutschland an den Abgrund gebracht. Genau. Das wissen wir doch alle. Und die schlimme Energiewende, die gestartet haben. Ja, ja, die AfD, als sie da die Atomkraftwerke einfach abgeschaltet haben, ey. So bin ich froh, dass die nicht mehr regieren, diese Alice Merkel oder wie die hieß. Also ich glaube zwar nicht, dass die Wagenknecht eine eigene Partei aufmachen sollte. Dann würde es wahrscheinlich genauso doof aussehen wie die Frau Petri. Ach, warum? Aber dass man sich da so schlimm spalten lässt, irgendwie, das finde ich auch doof von den Linken, der eine. Ja, die rote Partei gibt es dann, oder wie? Also die rote Partei. Oder? Nee, ich weiß ja nicht mal, ob die Wagenknecht, also die Linke, die verfolgt ja gar keine in dem Sinne wirklich linken Ziele mehr. Das ist ja eher ein woker Haufen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass eine sozusagen noch genug SED. Klassisch linke Partei, die halt eher auf die kleinen Leute schaut. Und wir wissen ja auch, wie zum Beispiel Frau Wagenknecht zu ungeregelter Migration steht und solchen Dingen. Also da verschmelzen ja auch Dinge, die eigentlich nicht zusammengehören. Deswegen sehe ich schon Potenzial. Also sicherlich nicht für irgendwie instant Regierungsbeteiligung, aber dass sie der Linken die Hälfte ihrer Stimmen wegnehmen kann, das sehe ich auf jeden Fall. Und ja, da kommt es halt drauf an, kann sie zum Beispiel einen Boris Palmer dazu holen? Kann sie andere Leute dazu holen, die auch ein bisschen ziehen. Also Möglichkeit sehe ich da schon, weil sie... Hat sie nicht schon mal probiert? Es gab doch mal diesen komischen Aufbruch. Ja, es gab dieses Aufstehen. So, ne? Aufstehen, ja. Ja. Aber das ist traurig, traurig zerflossen. Da hatte ich ja auch gehofft, dass... Ich bin ja immer noch der Meinung, dass im Endeffekt in Deutschland nur sowas wie diese Cinque Stelle in Italien helfen können, weil der momentane Parteienapparat ist halt meiner Meinung nach von A bis Z verkrustet, voller Politprofis sozusagen, die nie was anderes im Leben gesehen haben. Und ich denke, da muss erstmal irgendwie eine Wendung eintreten, damit wieder mehr Menschen in Parlamenten sitzen, die auch wissen, was es mit dem Leben da draußen irgendwie auf sich hat, und weniger Leute, die mit dem goldenen Löffel im Maul im Elfenbeinturm gelebt haben. Und ja, aber wir haben ja in den letzten Jahren auch erlebt, was mit neuen Parteien in Deutschland passiert. Die werden unterwandert und von innen zersetzt, ne? Sei es die Piratenpartei oder auch die AfD. Ne? Die AfD in ihrer jetzigen Form ist komplett was anderes, wie wo sie sich mal gegründet hat. Mhm. Oh ja, der Average Atheist, ja, sagt gerade ja der Demasi, das ist auch noch so ein Charakter, den ich durchaus mit der Wagenknecht zusammen an der Spitze so einer Partei sehen könnte. Also da finden sich welche. Ja, was hat die Wagenknecht eigentlich gemacht? Also wir gerade bei politisch und was anderes und richtig gelebt oder so. Die ist doch auch nur Labertasche, oder nicht? Ja, er ist halt Vorsitzende, glaube ich, länger gewesen, ne? Die Partei. Ja, gut, das wäre ja auch eine ganz normale Fraktionsvorsitzende jetzt oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Oder geteilte Worte, ich weiß es nicht. Ist die nicht? Aber nur, ja, sie hat eine Stimme, ne? Und Mitglied von irgendwelchen, ja, Vertretung, Landtag, Bundestag und so. Ihr wurde eine Arbeitsstelle als Sekretärin zugewiesen. Diese kündigte sie allerdings nach 3 Monaten, was für DDR-Verhältnisse äußerst ungewöhnlich war. Sie erhielt fortan keine staatliche Unterstützung mehr, bestritt ihren Lebensunterhalt mit dem Erteilen von Nachhilfestunden in Russisch. Okay. Ja, Russisch können, das ist wichtig auf jeden Fall. Ja, ansonsten Partei, ja. Ja. Ja, ich meine, die Linke, die ist ja wenigstens nicht so, dass sie sich jetzt auf die kapitalistische Seite vorgeschlagen hat oder so. Da halten sie immer noch ein bisschen die Stange hoch, sag ich mal. Aber in vielen Punkten sind sie natürlich. Ja, Geld schon an die Bewegung spielen dann stattdessen. Ja, ja, genau. Ja, nun, Kommunismus ist Kapitalismus vom Staat ausgehend, ne? Nicht viel anderes. Ja, hier hat nur einer eine schöne Aktion gemacht in, ich weiß nicht mehr, wo das ist, in Hamburg. Da hat auf jeden Fall also dieser Rapper die Obdachlosensperren abgesägt, die mittlerweile doch gang und gäbe sind bei uns. Es ist auch so, dass die Bänke im Park mittlerweile zu Einzelsitzen gemacht wurden, damit da bloß keiner mehr liegen kann. Ne? Und diese Dinger hier, diese Bügel, Diese Metallbügel sind auch dazu da, eben nicht zu, dass die Leute nicht zu lange da verweilen, sozusagen. Dass das nicht zu gemütlich wird. Ja, und der Rapper hat sich gedacht, dann machen wir nochmal was anderes hier. Schneiden wir das mal ab. Ist auch mal eine Aktion, sozusagen. Ist vielleicht auch irgendwie sowas von, hat vielleicht auch was von zivilen Ungehorsam, aber hat wenigstens irgendwie einen Sinn und nicht so einen Kack, wie die Klimakids da machen, dass die Straßen blockieren oder so. Das wollte ich nur sagen. Ja, aber der Ausgang ist ja so ähnlich. Also die Stadt hat quasi gesagt, dass sie das nicht anstreben, gegen den irgendwie vorzugehen. Und so ein bisschen, also ich meine, sind ja auch öffentliche Mittel, die in dieses Zeug reinfließen, ob man das jetzt gut findet oder schlecht. Das ist nochmal eine andere Frage. Also aus meiner Sicht ist das auch nicht das Beste, dass die Leute irgendwo draußen pennen. Also egal wo. Das stimmt. Und naja, also klar, das hat natürlich erstmal jetzt so ein bisschen wie mit Taubengitter oder so, und dann hat sich da nichts hingesetzt. Das ist natürlich für Menschen jetzt nicht unbedingt so schön. Aber ja, also wenn sie das da schon beschließen, sowas da aufzubauen, da öffentliches Geld für auszugeben, dann finde ich nicht, dass da einfach Hinz und Kunst dann um die Ecke kommen sollte und das irgendwie wegflexen. Nee, nur die Methode ist ja schon fragwürdig, ne? Dass sie da die Sitze so gestalten, dass die Leute sich nicht zu lange aufhalten und die entsprechenden Leute eben sich auch nicht zu lange aufhalten und so. Ja, das hat ja schon noch einen Vertreibungseffekt. Soll er für seinen hier Bezirksrat kandidieren und einen Antrag einbringen, dass es nicht mehr gemacht wird. Ja, aber zäumen wir das Pferd mal von der anderen Seite auf. Warum ist denn eine Stadt überhaupt angehalten, solche Hindernisse für viel Geld anzuschaffen? Anstatt irgendwie sich um die sozialen Probleme in ihrer Stadt, in ihrem Gebiet zu kümmern. Also ich finde das schon vielleicht auch irgendwie. Vielleicht tun die das ja auch. Also ja, diesen Obdachlosen auch nicht immer helfen. Ne? Das ist wahrscheinlich das Problem. Ja, das kann aber man vielleicht nicht. Aber was kostet so ein Scheißwinkel da? Der kostet sicher 500 Euro mit Montur. Mindestens. Es ist aber eine einmalige Aktion. Ne? Und es ist nicht ein dauerndes Generve und ein dauerndes Zerstören von irgendwas und ein dauernder Kostenverursacher oder so. Dann sehe ich das nochmal ab, dann kostet es nochmal was, ja, tut mir leid. Nein, ich meine ja gar nicht seine Aktion, sondern ich meine, was kostet das, diese scheiß Bügel dahin zu klemmen? Was kostet das die Stadt, den Steuerzahler, die Menschen? Für wie viel Nutzen denn? Wie viel Nutzen hat das, dass da keiner liegt? Was für ein Nutzen ist das, dass da keiner liegt? Wenn sich irgendwelche Leute über den Aufenthalt von Obdachlosen im öffentlichen Raum beschweren, lässt sich da leichter Geld für mobilisieren als ein zusätzliches Obdachlosenheim oder ein Wohnheim irgendwie langfristig zu finanzieren. McVay hat... Das ist ja auch immer die Frage, ob die Leute denn da überhaupt hinwollen. Aber das ist ja auch so ein Ding. Das wird ja immer viel gesagt. Das ist sowieso das große Problem. Aber zum Beispiel einer, mit dem ich mich häufiger unterhalte, hier bei mir in Hannover, der hat mir eine neue Brille gekriegt. Dann sage ich so, ja, ist ja cool, neue Brille und so. Ja, war auch teuer und so, musste ich lange verkämpfen. Und eine Woche später treffe ich ihn ohne Brille und er sagt schon, ja, frag mich nicht nach der Brille. Ich so, was ist mit der Brille? Hat ihm einer kaputt getrampelt von den Leuten da in diesem Wohnheim, wo er wohnt. Einfach aus Bösartigkeit. Ja, sowas passiert dann auch noch, ja. Der McVay im Chat empfiehlt, den Obdachlosen sich festzukleben. Hm? Ich nur mal für die Vollständigkeit erwähnt haben. Ach ja, und der, von dem ich erzählt habe, das ist so einer von diesen Zeitungsverkäufern. Oh. Aber das ist hier in Hannover irgendwie, also in Berlin ist es ja teilweise so wildes Rumrennen irgendwo. Aber ja, hier geht das relativ geordnet zu. Also es ist jetzt keiner, der die Leute einfach nur anbettelt oder so, will ich damit nur sagen. Ah, Schönbohm. Das ist der Sohn von dem Schönbohm, ne? Auch irgendwas Innenminister, oder? Was immer. Ja, kommen wir zu einem Geheimdienstthema. Ja, hier geht es im Endeffekt um den Chef des BSIs, ne? Das ja unsere. Das ist eine den Geheimdiensten nahestehende Organisation, die halt die Sicherheit im IT-Sektor sicherstellen soll auf Bundesebene. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik steht öfters in der Kritik, weil die nicht so sinnvolle Sachen teilweise machen. Sei mal dahingestellt, jetzt gab es da eine Reportage in Anführungszeichen vom ZDF-Magazin Royal, ne? Ja, der alte Pornostar, den wir vorhin schon hatten, Der hat im Endeffekt die Nähe von dem Chef des BSIs zu einer Vereinigung, die mit auch mit russischen Geheimdiensten in Verbindung steht, aufgedeckt, in Anführungszeichen. Im Endeffekt geht es um den Verein Cybersicherheitsrat Deutschland. Schönbaum hat er den gegründet, bevor er sein aktuelles Amt angetreten hat, schon vor Jahren. Und dieser Verein Cybersicherheitsrat Deutschland hat halt auch mit verschiedenen Firmen, denen Russland Kontakte nahegelegt werden, Kontakt gehabt. Insbesondere geht es da um die Firma Infotex und Protelion, die halt von ehemaligen russischen Geheimdienstleuten gegründet wurden. Noch aktiven Kontakt mit denen haben. Und ja, da hat es jetzt zu einem Skandal geführt und der Herr ist zurückgetreten, hat quasi seine eigene, hat eine eigene Dienstaufsichtsbeschwerde gegen sich geführt. Er hat selbst um die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen sich gebeten, weil er die Umstände geprüft haben will und selber nicht genau weiß, was jetzt die konkreten Vorwürfe sind. Er ist durchs Innenministerium freigestellt worden und hier sind dem Spiegel gewisse Dokumente zugespielt worden, die im Endeffekt nahelegen, dass das dem Innenministerium gar nicht so recht war, dass diese Beziehungen offengelegt wurden und dass da so ein öffentlicher Skandal um den Herrn Schönbohm aufgewickelt wurde, weil da gab es wohl eine langfristige Observationsangelegenheit, die das Innenministerium, der Verfassungsschutz und der Inlandsgeheimdienst und der Bundesnachrichtendienst gegen diese von Russland finanzierten und gegründeten Firmen und Vereine geführt hat. Die haben die langfristig observiert, um quasi das Verhalten nachvollziehen zu können und um an Informationen zu kommen, die halt nachrichtendienstliche Relevanz haben. Und die ganze Sache ist jetzt quasi durch diesen Skandal so ins öffentliche Licht gekommen, dass diese Observationstätigkeit stark beeinträchtigt wurden und nicht mehr weitergeführt werden können. So läuft das manchmal mit den Geheimdiensten. Ne? Die sind sich diesen Verbindungen bewusst und nutzen die im Endeffekt aktiv aus, um an Informationen zu kommen. Denk mal beispielsweise an V-Leute in irgendwelchen extremistischen Vereinigungen. Ähnliches Prinzip. Ja, man lässt die Leute machen, um halt zu gucken, wie operieren die und können wir da nicht vielleicht einige relevante zu verarbeitende Informationen für uns rausziehen. Und ja, so ist diese ganze Sache jetzt dann doch weiter hochgekocht. Und ja, die sind nicht so ganz froh darüber, dass das Ganze überhaupt in die Öffentlichkeit gespielt wurde. Die haben das quasi stillschweigend akzeptiert, dass der Herr diese Kontakte hat, weil die sich halt einen Erkenntnisgewinn daraus erhofft haben, dass der im Hintergrund observiert wurde und die anderen Teilnehmer im Hintergrund observiert wurden. Einfach ein interessanter Einblick in die Geheimdiensttätigkeit, wie sie halt im Alltag läuft in Deutschland. Und der Böhmermann spielt auch eine Rolle. Ja, der alte Pornochef. Ja. Ist ja gut zu wissen, dass wenn er nicht mal bei den Öffentlich-Rechtlichen arbeitet, dann hat er auf jeden Fall noch eine zweite Karriere vor sich. Ja, das hier ist nicht so unbedingt wichtig, aber hier ist mal wieder so ein Ding hier, die Mediatheke der Holger wollte hier ein Interview führen mit jemandem, der sich der radikale Demokrat nennt. War mir jetzt persönlich nicht bekannt, aber... Ich bin ein Roboter. Kurz. Sag doch einfach nochmal. Bei mir nicht. Oh, okay. und ja, auf jeden Fall hat er jetzt irgendwie kalte Füße gekriegt und da werden irgendwelche Sachen ausgegraben, dass angeblich ihm Leute geschickt hätten, dass Massengeschmack eine toxische Community mit ganz bösen Leuten irgendwie hat. Und deswegen geht das dann nicht mehr. Und dann schreibt er hier, Mediatheke, wie lange soll das mit den Verleumdungen jetzt noch weitergehen? Angebliche Beweise für Morddrohungen. Also Morddrohungen geht es auch schon wieder. Bekannte Persönlichkeiten aus der Medienlandschaft. Dann bitte Ross und Reiter, wenn du solche Vorwürfe formulierst, langsam wird es justiziabel. Ja. Das ist einfach nochmal wieder so ein Beispiel. Und in der Bio von dem Typen steht irgendwie drin, die Gesellschaft demokratisieren oder so. Und denke ich mir auch schon wieder so, ja geil, genau. Alles eins und Das Zentralkomitee entscheidet dann, dass es dann die Gesellschaft demokratisieren oder was? Schwachfug. Radikaler Demokrat. Ja, schon komisch, dass er so was hinterher laufen und dann mit Schmecken mit Dreck schmeißen, ne? Also, hat der Holger eigentlich nicht verdient, würde ich sagen. So, und wenn ihr euch fragt, wofür euer Steuergeld ausgegeben wird, ich habe versucht zu gucken, ob das hier ein Satire-Account ist. Ich habe nichts gefunden, was darauf hindeutet. Wenn das ein Satire-Account ist, hat derjenige sich sehr viel Mühe gegeben. Ja, wir haben hier ein Impf-Promotion-Plakat aus Rheinland-Pfalz. Ich weiß nicht, du kannst es ja mal so scrollen, dass man das ganze Ding sieht. Die kalte Jahreszeit kann der Impfkönigin nichts anhaben. Jetzt den Corona-Impfschutz auffrischen und gleichzeitig gegen Influenza mitimpfen lassen. Die Impfkönigin voll durchgeschützt. Und für die Leute, die es ein bisschen härter mögen, gibt es noch ein anderes Motiv. The Impfung is coming. Ja. Stark durch den Winter. Stark durch den Winter, versteht ihr? Was ist eigentlich mit Ned Stark passiert? Ah, na egal. Impfung is coming. Also, wie gesagt, ja. Dafür geht euer Geld drauf, nicht? Da hatte jemand eine wirklich lustige Idee im Ministerium für Wissenschaft, Gesundheit und in Rheinland-Pfalz. Und jetzt, deswegen, ich habe es gesehen, jetzt müsst ihr es auch sehen. Noch gendern, ansonsten Freigabe, sage ich dann. Mhm. Ja, hier haben wir eine Meldung, die sich selber relativiert. Also wir haben einen deutschen Forscher, wohl auch ein relativ renommierter, ein junger Forscher, der aber auch schon Preise abgeräumt hat. Den diesjährigen Innovationspreis der Deutschen Biotechnologietage zum Beispiel, der Mann heißt Valentin Bruttel, arbeitet am Uniklinikum in Würzburg. Und er sagt, im Sommer 2021 habe er erste Auffälligkeiten im Genom von SARS-CoV-2 festgestellt. Mit anderen Wissenschaftlern zusammen hat eine Vorabpublikation zusammengestellt zu dem, was sie da gefunden haben. In Kombination mit anderen molekularen Hinweisen zeigen unsere Ergebnisse, dass dieses Virus zu 99,9% eine künstliche, wahrscheinlich manipulierte Kopie eines natürlichen Virus ist, so Bruttel gegenüber NTV. Die dafür vermutlich verwendeten Methoden würden in sehr ähnlicher Form von einzelnen virologischen Laboren ebenfalls zur Herstellung synthetischer Viren verwendet. Auch er setzte diese Techniken bei seiner täglichen Arbeit ein. Und dementsprechend, hier wird es so beschrieben wie praktisch ein Fingerabdruck für eine gezielte Manipulation am Erbgut des Virus. Und daran macht der Herr Bruttel das halt fest. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, der Artikel widerlegt sich mehr oder weniger dann selber. Heftige Kritik aus der Fachwelt. Christian Andersen vom Scripps Research Institute in Kalifornien sagt, das sei Nonsens, die Studie sei so fehlerhaft, dass sie nicht einmal in einem molekularbiologischen Kindergarten bestehen würde. Im Erbgut von SARS-CoV-2 sei lediglich zufälliges Rauschen zu erkennen. Hier ein Virologe von der Universität Gießen sagt, dass es sowieso möglich ist, auch halt das Virus zu manipulieren, um solche Spuren genau da reinzutun. Oder auf der anderen Seite auch das Virus zu manipulieren, ohne diese Spuren zu hinterlassen. Und er sagt, das würde sogar Geld und Arbeit sparen. Der Bruttel hat sich dagegen verteidigt, sagt, diese Kritikpunkte seien nicht belastbar. Und ja, es wird da weiter darüber diskutiert werden. Wie gesagt, es gibt jetzt nur so ein Abstract dazu. Und er warnt halt weiterhin vor der Gain-of-Function-Forschung an Viren, weil es allein in Amerika, glaube ich, zu x Störfällen, wo war das hier? Na, er nennt auf jeden Fall eine Zahl für die Störfälle. Genau wöchentlich gefährliche Unfälle in Hochsicherheitslaboren in den USA, sagt er hier. Also, schauen wir mal. Ja, ich meine, Hinweise gibt es genug auf die ganze Sache. Die Dementis und die Banking-Sachen wiederholen sich auch immer wieder. Ne? Also, Ja, die Fledermaus hat noch keiner gefunden, die da den Chinesen gebissen hat, wovon das kommt. Und deswegen ist die Sache halt weiterhin ungeklärt. Ne? Und ich meine, es ist weder so eindeutig wie die Leute, die die Laborthese vertreten, das sagen. Aber es ist ja offensichtlich auch nicht so eindeutig, wie die Leute sagen, das kann gar nicht sein. Ne? Müssen wir weiter abwarten. Ne? Vielleicht haben wir noch 3 Jahre Corona und dann wissen wir irgendwann, wo es herkommt. Ne? Weil, ja, also wie gesagt, das kann man natürlich nicht, man kann da jetzt nicht sagen, das stimmt oder das stimmt nicht. Was man sagen kann, ist, dass das deutsche Gesundheitssystem ziemlich unter Volllast läuft auf der letzten Rille und dass hohe Krankheitsstände in den Einrichtungen, lange Schichten, viel Stress. Und hier ist jemand aus der Akura-Klinik in Baden-Baden. Ob der letzten Aussagen von Karl Lauterbach einfach mal der Kragen geplatzt. Und hier der, leider ist es auf Facebook gewesen und hier der Ex-Realo hat es glücklicherweise auch auf Twitter verbreitet, da habe ich es gefunden. Scheiße, Karl, da hast du uns aber erwischt. Gegen ihren Willen zwingen wir Nacht um Nacht unsere Krankenschwestern in den bösen Schicht- und Nachtdienst, damit unsere faulen Ärzte ein bisschen Party machen können. Und unsere Betriebsräte, anstatt sich vor die hilflosen Kolleginnen zu stellen, saufen einfach mit. Ändern wir jetzt natürlich sofort. Der Lauterbach hatte gesagt, schwere Schichtdienste sollen wegfallen, um das Personal zu entlasten. Da hängt er sich dran auf. Meinst du wirklich, Kliniken setzen zum Spaß ihre knappen personellen Ressourcen absichtlich in der Nachtzuschlagszeit ein, weil sie noch gestörter sind als du? Glaubst du, Patienten hören auf zu pinkeln oder Schmerzen zu haben, um zu leiden oder Durst zu haben, weil es dunkel ist? Glaubst du, Patienten auf Intensiv liegen da, weil es schöner ist als in der Disco? Dann gehen sie darauf ein, dass sie nicht glauben, dass deine Approbation irgendwie rechtmäßig erhalten worden ist. Da halte ich mich raus. Warum schreiben wir das? Weil diese Meldung dem Fass schlicht den Boden raushaut. Wir befürchten, dass wenn du einmal stationär liegst, es echt lebensgefährlich wird, weil die Ärzte und Pfleger, die einmal all das machen werden, was du so vehement forderst. Schwere Schichtdienste sollen wegfallen. Mit der geplanten Krankenhausreform sollen demnach Pflegekräfte durch das Wegfallen der schweren Schichtdienste entlastet werden. Ziel dabei sei es, für alle geeigneten Behandlungen als Tagesbehandlung durchzuführen. So würden Nachtdienste wegfallen. Wir haben ja nicht zu wenig Pflegekräfte gemessen an der Bevölkerung. Wir setzen sie wenig effizient ein, sagt Karl Lauterbach. Kleiner Tipp, bis zu 25% der Arbeitszeit der Pflegekräfte geht darauf für die Dokumentation. Davon ein großer Teil Schwachsinn, den sich dein Ministerium über Jahre ausgedacht hat. Da würde ein kluger und geistig gesunder Minister ansetzen. Dein Dirk Schmitz. Ja, da ist wohl einfach mal jemandem der Kragen geplatzt. Aber das ist halt diese Entfernung von den Gremien, die irgendwas regeln sollen, von den Menschen, die unten an der Basis, an der Front stehen, ist so groß wie noch nie, glaube ich. Und das mit der Dokumentation, das glaube ich sofort. Also dieser Dokumentationswahn der letzten 20 Jahre oder 30 Jahre ist wirklich so außer Kontrolle geraten, nicht nur in der Medizin, sondern überall. Das sind viele Brösler eingeführt in der Medizin? Bitte? Das sind ja viele Brösler eingeführt in der Medizin? Ja, das ist ja über Jahre gewachsen, dass auf einmal alles zertifiziert und geprüft und gedingst und gebla. Klar, musst du dann jeden Scheiß halt haarklein notieren. Ja, was aber auch Teil der Wahrheit ist, das mit dem Dokumentationswahn, ja. Aber der Punkt ist auch der, dass die Strukturen so dünn sind und so auf Verschleiß gefahren werden, dass alles zweimal und dreimal dokumentiert werden müsste, weil sonst alles drunter und drüber gehen würde. Weil aufgrund des Zeitmangels die Leute nicht mehr nachvollziehen könnten, wo die eine Person aufgehört hat und die nächste Person müsste anfangen. Also klar, zu viel Dokumentation, aber wir können froh sein, dass es mit der Dokumentation noch so gut läuft. Obwohl, nochmal, zu viel, aber weil auf der anderen Seite einfach zu wenig Personal, zu viele medizinische und auch nicht medizinische Sachen in einer zu geringen Anzahl von Zeit machen würden, würde es ohne diese Dokumentation überhaupt gar nicht mehr funktionieren. Ja, deswegen rein die Dokumentation ist auch nicht das Problem. Das Problem ist, sind die vorgegebenen Zeitabschnitte. Für was darfst du wie viel aufwenden? Und damit meine ich nicht nur in der häuslichen Pflege, sondern auch in Krankenhäusern oder sonst wo. Und natürlich die Personalschlüssel und vor allem der Pflegeschlüssel. Ja, weil da hast du das Problem, dass du pflegebedürftige Patienten hast, aber du hast keine ordentlichen Pflegekräfte, die den ordentlich behandeln können. Und dann müssen die Leute, die normalerweise nur nach Patienten sehen müssen, müssen halt heben, tun, machen, bedienen, Essen bringen, füttern und sowas. Und dafür ist kein Personal mehr da für diese nicht-medizinischen Tätigkeiten, die halt das medizinische Personal auch erfüllen muss. Das ist ein riesiges, großes Problem. Und das lässt sich nicht lösen, außer durch mehr Personal. Aber vor allem mehr Nicht-Fachpersonal. Das Problem liegt nicht an zu wenig Fachpersonal. Das Problem liegt daran, wie bei der Dokumentation, dass das Fachpersonal zu viel nicht-fachliche Tätigkeit durchführen muss in einer zu geringen Zeit. Ja. Liegt nicht mal am Geld. Das ist unglaublich. Ja. Karl Lauterbach ist der Femininismus-Fan. Ist der auch ein Fart? Oder tut er nur so? Karl Lauterbach. Ja, er ist der Fart und die anderen sind die Turfs. Ne? Die gute Frau von der Leyen hat hier der Frau Meloni gratuliert, wie sich das gehört, für ihr Amt, dass sie einer neuen Regierungschefin eines EU-Mitgliedslandes gratuliert und sie praktisch zur Zusammenarbeit einlädt. Das tut sie hier und Professor Dr. Karl Lauterbach sagt, das ist kein Feminismus. Ja, das ist eigentlich schon der ganze Witz. Die Pointe müsst ihr euch selber suchen. Was das wissen, ne? Bedeutet das, was genau daran ist kein Feminismus? I count on and look forward to constructive cooperation with the new government on the challenges we face together. Ja, das ist kein nicht, Feminismus? Wieso eigentlich nicht? Feminismus ist doch auch, gibt es auch 30 Versionen von Holger. Daher kann das auch Feminismus sein, würde ich auch sagen. Aber warum gerade er? Und warum das aus dem so wie, Winkel? Das ist und so wie dieses, das ist keine Pfeife. Ja, ja, genau, das ist exakt, ja. Aber bei Karl kann man das nicht so richtig sagen, dass das keine Pfeife ist. Auch das, Chris, hast du vollkommen recht. Ja, und hier geht es ja dann noch weiter mit... Genau, hier haben wir dann Georgine Kellermann vom WDR, die auf kannst vielleicht nochmal hochgehen, damit wir nochmal den Anfang, wie es entstanden ist, sehen, bla bla. Da sagt dann nämlich jemand, wir in Polen kennen die Frau von der Leyen so gut, warten wir doch einfach auf die ersten Sanktionen mit einem Bild von Donald Tusk, hätte ich jetzt fast gesagt, wegen Donald Duck. Genau. Hier haben wir diese Fotomontage und dann sagt Frau Kellermann, sagt dann, weil Polen eine Schande für alle Europäer ist. What? Ich meine. Ja, ich meine, das sind ja so die Sprüche von der Leyen, ne? Die haut ja schon mal raus, ne? Nicht von der Leyen, Kellermann. Kellermann, Georgine Kellermann vom WDR sagt das, weil Polen eine Schande für alle Europäer ist. Okay. Das ist eine Person, die sagt, sie ist von Hassrede betroffen, ganz schlimm. Und sie nennt eine ganze Nation, die wir zu einem Überfall letztes Mal, als Ärger war, auch noch überfallen und verwüstet haben, nennt die eine Schande für ganz Europa. Ich meine, warum kann uns Deutsche in Europa kaum noch jemand leiden? Antworten liegen zum Beispiel hier und natürlich auch bei Frau von der Tusk. So von Mama, glaube ich. Hallo? Ja. Mit Tagesspiegel. Sorry. Der Tagesspiegel versucht die italienische Regierung als auf Identitätspolitik zu trimmen, sozusagen, oder denen das sozusagen nachzusagen. Ich finde das ein bisschen komisch, weil eigentlich ist so Identitätspolitik eben eher nicht so rechts oder so. Beziehungsweise die machen nur hauptsächlich Familienpolitik und so. Haben sich so auf die Links geschrieben. Ja, haben sie aber ziemlich ausgebreitet, das Ganze, und begründet ausführlich und so weiter. Und kann man sich durchlesen, wenn man unbedingt möchte, wo da die Parallelen sind. Ja, ich meine, Identitätspolitik Ja, Mann, die nicht ja auch so irgendwie dass sie irgendwas mit den Schwulen dann machen oder so. War das nicht auch hier, dass sie irgendwie gesagt haben, ach ja, genau, hier. Und das ist nicht alles im Wahlkampf, versprach die jetzige Regierungschefin die Rechte von Frauen und LGBT und so weiter nicht anzutasten, jedenfalls nicht die, die sie schon haben, wie das Recht auf Abtreibung und Ehe für alle. Jetzt hat sie eine Ministerin geholt, die nicht einmal die existierenden Rechte anerkennt. Eugenia Rokella, Ministerin für Familie, Geburt. Ja, vielleicht hätte man da nicht die Eugenia aussuchen sollen, verdammte Scheiße. So was würde ich bei einer Regierungsübernahme von der AfD auch rechnen, dass dann doch irgendwie, dass das dann doch irgendwie ein bisschen härter wird. Familie, Geburtenrate und Gleichstellung. So. Also, weil ich weiß, also es war zumindest lange Jahre so, dass Italien die geringste Geburtenrate in ganz Europa hatte, oder ich glaube sogar auf der ganzen Welt. Richtig. Der Minister für Verteidigung wird Luigi Angriffskrigo, nehme ich an. Verteidigung natürlich, für Verteidigung. Wahrscheinlich. Homopropaganda oder Sexualisierung sind die Kampfbegriffe. Ja, ja. Ja, ja, Identitätspolitik, ja, es ist schon, ne? Also weil irgendwie sagt, diese Sachen mit Familie oder irgendwie Europäer und so weiter, das ist ja eben, ist auch eine Art von Identität, klar. Das ist dann auch eine Form von Programm und dann ist es identitätspolitisches Programm. Ja, okay. Aber wir müssen natürlich jetzt mit unbedingt und am Ende kommen sie über den Faschismus, glaube ich, wieder raus. So war das doch irgendwie, ne? Ja, genau. Nächste Woche sind es 100 Jahre, dass in Mussolinis Marsch auf Rom das Zeitalter des Faschismus für ganz Europa anbrach. Die triumphierenden Erklärungen der Sieger Doppelpunkt innen vom 25. September kann man gerade jetzt und gerade mit deutschen Ohren nur mit Schaudern hören. An deutschen Ohren soll geht die Welt verloren. Genau. Ja, und dann regen sie sich darüber auf, dass sie sich den ökologischen Umbau nicht mehr machen wollen, obwohl sie da irgendwie Geld von kriegen vom Europa. Vom ökologischen Umbau. Grand Theft Öko. Ich meine, wenn die Italiener jetzt so eine Linie fahren wie die Ungarn, dass sie da eben so Sachen da ablehnen und so, dann müssen wir die ja auch demnächst dann für unrechtsstaatlich halten oder so erklären. Die Ungarn, die Dänen, die Polen, ja. Die Ungarn, ja. Das machen wir ja. Aber nur Ungarn. Ungarn. Aus Ungarn? Der Preis sagt, es sind noch 30 Tabs. Ich glaube, wir müssen mal auf die Tube drücken. Ja. Ja, aber die Bundestagssachen, die kann ich ja gleich zumachen, die habe ich ja vorgezogen. Ja, dann. Ja, auf jeden Fall Listas ist ja jetzt zurückgetreten. Und die BBC, der Salat hat gewonnen. BBC hat hier geschrieben, Breaking News. Und das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, in diesem Fall wirklich kein Troll-Account, sondern mit einem blauen Haken, hat getwittert, Public Enemy Can't Trust It. YouTube-Video als Antwort. Es war mittlerweile gelöscht. Das hat er doch selber gemacht, ey. Im Archive. Und dann hat hier jemand von Breitbart die gefragt, was das eigentlich bedeuten soll. Und dann haben sie geantwortet mit diese Antwort auf den Tweet von BBC Breaking war nicht offizielle Kommunikation aus dem Ministerium. Wir versuchen gerade herauszufinden, wo der Tweet herkam. Oh, the tweet originated, ja. Danken allen, die uns darauf aufmerksam gemacht haben. Es erinnert mich an diesen einen Tweet, wollen Sie etwa an der Kompetenz des Ministeriums zweifeln? Das war ja das gleiche Ministerium. Die Kinder von dem habe ich dann. Also es ist, wenn man die scheiß Praktikanten freitags alleine im Büro lässt. Wissen wir doch nicht, wer hier rumtwittert. Wir versuchen gerade herauszufinden, wer es war. Ja. Ist ja auch jetzt rausgekommen, dass wohl hier dieser Hackerangriff in Nordrhein-Westfalen auf den Landtag auch von einem grünen Computer ausging. Ne? Okay. Ich hacken ein Muster. Grüne können nicht mit Technologie umgehen, zumindest ihre Spuren nicht auch nicht verwischen. Ja, ja. Also der Salat hat gewonnen gegen die Truss. Ne? Das ist ja auch schon mal wichtig gewesen. Wer hätte es gedacht? Ja, ist ja viel schief gelaufen. Ich habe ja auch über das ganze wirtschaftliche Desaster, was da passiert ist, auch kurz berichtet und habe gesagt, wenn die nicht ganz schnell was machen, dann könnte es da ganz schnell knallen. da ist einerseits durch eine Kombination zwischen Policy-Änderungen, eine Kombination zwischen sehr viel Glück und einer weiteren Ausweitung der Zentralbank, die zwar die Anleihekäufe beendet hat, wie sie es angekündigt hat. Da ging es um die Pensionsfonds, die fast umgekippt werden. Aber dafür hat sie jetzt gesagt, wir legen einen neuen Energiefonds auf und kaufen quasi Unternehmensanleihen von Energiefirmen, dass die nicht durch die ganzen Wellen, die da jetzt in Gang getreten wurden, auf dem Anleihemarkt umkippen, dass wenigstens die Energieversorgung sichergestellt ist. Und der neue Finanzminister, der dem quasi ehemaligen Finanzminister gefolgt ist, der quasi Quatting, so hieß der Jeremy Hunt, der hat mehr oder weniger alle wirtschaftlichen und finanzpolitischen Sachen, die seit der Truss-Regierung umgesetzt wurden, zurückgedreht. Da geht es um das 65 Milliarden Ausgabeprogramm, um die wirtschaftliche Lage der Bevölkerung glatt zu halten. Das wurde komplett zurückgedreht. Das Einzige, was übrig geblieben ist von dem ganzen Maßnahmenpaket, ist, dass die Stamp Tax für Immobilien ausgesetzt wurde und was war noch? Die Sozialversicherungsbeiträge wurden eingefroren, dass sie nicht erhöht werden, also für NHS und sowas. Besteuerung von Dividenden wird erhöht, mehrwertsteuerfreies Shopping für Touristen wurde abgeschafft, Einkommenssteuer wird erhöht, Körperschaftssteuer wird erhöht. Genau das Gegenteil, was die Regierung vorher gemacht hat. Der neue britische Schatzkanzler hat sich nach Kräften bemüht, die Glaubwürdigkeit des Landes an den Finanzmärkten wiederherzustellen. Und da geht es halt im Endeffekt darum, dass die Schulden durch ein vorher nicht angekündigtes kurzfristiges Programm um 65 Milliarden gestiegen werden, wären. Das ist jetzt nicht der Fall. So, und bei gleichzeitiger, also einerseits mehr Schulden machen, 65 Milliarden, und andererseits Steuersenkung, Körperschaftssteuersenkung, Einkommenssteuersenkung, also Einnahmen wären runtergegangen. Und das plus die Kombination zwischen Glück und einem zusätzlichen aufgelegten Programm von der Zentralbank hat den großen Knall jetzt erstmal verhindert. Allerdings sind die Probleme, die durch dieses ganze Wirtschaftspaket gelöst werden sollten, ja dadurch nicht gelöst. Da geht es auch um den ganzen Energiepreisdeckel in England. Das findet jetzt so nicht statt. Und also die Bevölkerung wird in Großbritannien leiden. Die haben jetzt quasi keinerlei Hilfssachen mehr, wie wir es ja in anderen europäischen Ländern, auch in Deutschland, sehen. Da passiert jetzt erstmal gar nichts. Ganz im Gegenteil, es wurde jetzt auch noch der Marschbefehl gegeben, okay, alle öffentlichen Sektoren müssen sparen, alle sozialen Einrichtungen müssen ihre Leistungen einschränken. Wir müssen jetzt Geld sparen, wo es nur geht, damit die Staatsanleihen nicht den Bach runtergehen im Endeffekt. Also sehr unangenehme Zeiten für Großbritannien. Und da kann man jetzt hämisch drüber sein, dass die Liz Truss jetzt so schnell zurücktreten musste innerhalb von 45 Tagen, was ein Rekord ist. Aber für die Bevölkerung in Großbritannien wird das sehr unangenehm werden. Sehr unangenehm. Buch von Precht und Welzer, strotzt vor falschen Behauptungen. Ja, der Precht hat ja jedes Jahr ein neues Buch raus. Ne? Und der Niggemeier hat sich das mal angeguckt und behauptet eben, das strotze vor falschen Behauptungen. Und dann hat er da gefunden, dass sie ganz viel über Twitter geschrieben haben, oder ein Kapitel geht wohl konkret um Twitter und die Mechanismen, wie die Meinung sich angleicht oder so. Und im Endeffekt war es aber, dass sie dann bildlich dargestellt hatten, so ein Instagram-Post, also so, dass man irgendwie sich fragt, warum man sowas macht. Aber nie, wenn ich, also wirklich nie, wenn Brodnik, Kracher, Strobel irgendwas erzählen, da kommt nie der Niggemeier und sagt hinterher, ich guck mir das mal an und schau mal, ob das trägt oder so. Das stimmt, das habe ich auch schon ein bisschen gedacht. Wenn man jemandem eine reinwürgen will, der gerade nicht auf Linie ist. Ne? Ja. Wobei ich den Precht auch nicht mag, aber Der sagt halt vielleicht ab und zu wenigstens mal, was er denkt und nicht das, was ihm. Ich finde den Wölzer, glaube ich, blöder. Die Analyse ist ja irgendwie, ja, irgendwo anders hatten sie geschrieben, die Schuld ist immer das Internet oder so. Und das stimmt ja auch so ein bisschen, ne? Aber die, was die da gemacht haben an Analyse, das ist wahrscheinlich zu oberflächlich, ja, genau. Fehlen ja irgendwie noch Studien, die eigentlich kommen und so. Haben sie bei Lanz ja darüber gesprochen. Und ja, ansonsten ist das eben ein bisschen grob geschrieben. Klar gibt es Mechanismen, die über Twitter funktionieren und weswegen sich die Medien da ein bisschen angleichen. Aber es ist ja auch irgendwie erklärt, das Ziel vom Staat, dass er irgendwie Qualitätsmedien schaffen will und dann irgendwie nicht so qualitative Medien irgendwie aussperren oder so und ne, eine Sichtbarkeit einschränken und so. Das ist ja jetzt, das denkt man sich nicht, also nicht aus, dass es da eine Tendenz zur Gleichmacherei gibt. Ne? Das zieht man sich ja nicht aus dem Finger. Also das ist ja auch ganz einfach eigentlich für den Precht und den Wölzer gewesen. Ja, wie gesagt, ich halte auch nicht so viel von. Bin so ein bisschen oberflächlich und wie gesagt, der Precht haut auch jedes Jahr ein neues Buch raus. Was soll da schon so toll dran sein, ne? Also. Ja, was soll da schon so toll dran sein? Ist eine gute Überleitung. Freut ihr euch auch schon wie Bolle auf die WM? Ja, geht das los? Irgendwann los. Im Dezember. Keine Ahnung, ist mir ja scheißkacke. Das wird ein heißer Winter. Im November schon, glaube ich. Ja, heißer Fußballwinter nur. Ja, also und weil wir da, weil Menschen leider immer noch diesen Mist gucken wollen, auch wenn es in Katar stattfindet, auch wenn es überhaupt nichts mehr mit Fußball eigentlich zu tun hat, brauchen wir Reporter vor Ort und die schicken wir da auch hin. Und das hier ist ein stellvertretend für die ganze Geschichte ein Bericht von Deutschlandfunk. Darüber, wie ein Reporter, der halt die Arbeitsbedingungen der Gastarbeiter dokumentieren will, von einem wahrscheinlich Regierungsvertreter beschattet wird. Und während der WM gelten noch viel härtere Regeln. Also es ist grundsätzlich auch nicht erlaubt, in Innenräumen zu filmen. Es ist grundsätzlich nicht erlaubt, außerhalb praktisch der zugelassenen Zonen zu filmen. Es gibt ganz viele Hürden, über denen die ein Journalist springen muss. Also ja, Pressefreiheit, Fressefreiheit, wie Frau Baerbock gesagt hat. Ja, für die Fans aber auch. Da gibt es dann irgendwie Rosenwasser statt Bier oder so, ne? Ja, nicht nur die Journalisten werden eingeschränkt, die Bevölkerung ja sowieso, aber generell alle in Katar. Katar ist halt. Ja, ich weiß nicht, wie weit das mit der feministischen Außenpolitik in Einklang zu setzen ist, was da passiert, aber die Menschenrechtsverletzungen in Katar betreffen ja nicht nur Frauen. Vielleicht ist es deswegen wieder okay, weil wenn Männer betroffen sind, dann ist es nicht so schlimm. Aber ganz unironisch gesehen, die Fans werden ja auch geknechtet. Ich meine, über die Sexregeln haben wir ja auch schon mal geredet, ne? Und dass man irgendwelche regenbogenfarbenen Embleme irgendwie zur Schau stellt, könnte zu problematischen Situationen führen mit dem Rechtsstaat dort. Aber als Fans, wenn man anreist und sich nur die Spiele anguckt, da wird man auch ein bisschen getriezt, bestimmte Sachen zu machen. Und zwar muss man zwangsweise zwei Apps, die der Staat rausgibt, auf sein Handy installieren. Das eine ist die E-Terras-App, die Infektion mit dem Coronavirus nachverfolgen soll. Einmal installiert, kann sie unter anderem auf sämtliche Daten auf dem Handy zugreifen. Sämtliche. Ne, also hatten wir bei dem Thema Chatkontrolle auch, Client-Side-Scanning, ja. WLAN oder Bluetooth-Verbindungen werden überwacht und der Standort wird sowieso ausgelesen und die ganze Zeit an den Startserver gesendet, egal wo man hingeht. Und GPS kannst du so gesehen auch nicht ausschalten, sonst funktioniert die App nicht mehr. Du kannst nirgendwo mehr reingehen und das soll wohl auch auf der Straße kontrolliert werden von der Polizei. Wenn du da einfach nur am Strand liegst, dann musst du halt das Handy auch anhaben mit der App und GPS an und so weiter. Diese willkürliche Überwachung und das ist eine willkürliche Überwachung und Verletzung von Privatsphäre sowie Datenschutz. Aber ich meine, Privatsphäre und Datenschutz, das sind Konzepte, die haben wir hier. Die werden hier auch nicht immer so ernst genommen und in Katar ist das halt mehr so ein optional, sage ich mal. Ja. Die andere App, Haya, ist die offizielle App für die Weltmeisterschaft. Mit ihr lässt sich die sogenannte Haya-Card verwalten, die für Touristen und Einreisende zwingend vorgeschrieben ist, weil die musst du überall vorzeigen, sonst darfst du auch nicht in Restaurants oder sonst was reingehen. Ja, ja, da wird unterschieden zwischen Staatsbürgern und Touristen. Ich weiß jetzt nicht, ob Staatsbürger auch so eine ähnliche App haben müssen. In China hat sich das ja schon eingebürgert. Da kommst du ja ohne die App nirgendwo mehr rein. Aber vielleicht brauchen die Inländer nur die Corona-App. Aber die Haya ist halt quasi das Ticket, womit du überall reinkommst, womit du mit dem öffentlichen Verkehr fahren darfst und musst du halt an der Grenze vorzeigen und im Hotel vorzeigen und musst überall genutzt werden. Die Haya-App ist zwar weniger invasiv als die Corona-App. Ich meine, muss sie ja auch nicht, weil über die Corona-App kann schon alles abgegriffen werden. Das ist dann ja quasi nur noch so die Kirsche oben auf dem Cocktail oben drauf. Aber sie doppelt hält besser. Deswegen werden trotzdem auch kritische Daten nochmal doppelt abgegriffen. Standort wird ausgelesen. Smartphone kann man nicht abschalten. Ja, also es wird die Ausschaltfunktion des Smartphones wird unterlaufen. Also kann man quasi nur warten, bis sein Akku leer geht, aber dann kommt man nirgendwo mehr rein, weil man das Handy ja braucht, um vorzuzeigen. Netzwerkverbindungen werden überwacht und persönliche Informationen können beinahe ohne Einschränkungen ausgelesen werden, also sehr ähnlich wie bei dieser anderen App. Und das erlaubt Überwachung durch die Regierung und weil es sich um Katar handelt, muss man das zusätzlich berücksichtigen, weil ja, das ist halt ein vorzeigbarer Rechtsstaat, da wird natürlich überhaupt gar kein Schindluder mitgetrieben. Und man freut sich doch, dass da man den Fußball so richtig genießen kann, ohne irgendwie was im Hinterkopf zu haben, was irgendwie negativ anstößen könnte. Ne? Also jegliche Sachen, Aktivismus für Freiheitsrechte von Leuten zu demonstrieren, irgendwelche Aktivisten, Sachen, die sollen einfach in Keim erstickt werden, ähnlich wie bei der kritischen Berichterstattung. Ja, kritische Berichterstattung gibt es teilweise auch auf Telegram, teilweise wird da auch nur rumgeschwurbelt und böse Hate Speech wird gemacht. Und was ganz, ganz böse ist, Telegram gibt es von der eigenen Software aus keine Möglichkeit, böse Hate Speech zu melden oder andere strafbare Inhalte. Das dürfen die ja nicht, weil laut Netzwerkdurchsetzungsgesetz muss Telegram quasi eine Möglichkeit für Nutzer geben, strafbare Inhalte wie zum Beispiel Hasskriminalität zu melden. Und das ist bei Telegram im Moment nicht der Fall. Telegram hat eine Umfrage gemacht bei den Telegram-Nutzern, ob sowas implementiert werden soll. Und die Telegram-Nutzer haben gesagt, okay, ja, wir wollen so eine Meldemöglichkeit haben, allerdings nur für Sachen, die Terrorismusverdacht und sonstige Kriminalität vorsehen und nicht politische Verbrechen wie Hasskriminalität oder sowas. Das geht halt nicht so mit deutschem Gesetz anheim, ne? Das ist zwar ein Unternehmen, was in Dubai sitzt, aber es hat viele, viele deutsche Nutzer. Deswegen unterliegt es dem Netzdurchsetzungsgesetz. Und deswegen gibt es jetzt eine Geldstrafe von 4,25 Millionen Euro, weil es die Meldemöglichkeit nicht gibt. Und 875.000 Euro, weil es keine offizielle Postadresse in Deutschland gibt, wo man irgendwelche ladungsfähigen Sachen hinschicken kann. Ja, aber Telegram bleibt soweit hart. Noch. Mal gucken, wie lang noch. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob die sich dadurch eine Geldstrafe von abschrecken lassen, weil das ist ja für die schon fast sowas wie Marketing, so nach dem Motto, ja, wir sind die Einzigen, die das halt nicht durchsetzen. Und ich meine, über Telegram wird sowieso nur negativ berichtet in allen einschlägigen Medien. Deswegen gibt es einen Reputationsverlust, müssen sie nicht fürchten. 4 Millionen, gut, ist nicht wenig Geld, aber vielleicht zahlen die das einfach und warten auf die nächste Strafe. Also, dass sie jetzt ihr Leistungsspektrum so weit einschränken würden, dass sie diese Meldemöglichkeiten einführen würden, würde ich mir jetzt nicht so denken. Aber hier, das ist das schöne Netzdurchsetzungsgesetz. Das muss jetzt durchgesetzt werden. Ja. Das ist richtig. Ja, wir sind beim Thema Sperren und Hassrede und soziale Netzwerke, in diesem Fall Twitter. Und zwar der Jan Caron, da ist er wieder, jede Woche einmal dabei mittlerweile. Der hatte jetzt vergangene Woche wegen dieser Messergeschichte getwittert, Somalia ist ein Shithole-Country mit Steinzeitkultur. Wenn ein Migrant aus Somalia zwei Menschen absticht und zwei weitere verletzt, ist das ein Problem. Wenn das 800 Meter von deinen Eltern an dem Ort passiert, an dem du aufgewachsen bist und so weiter, das kann ich nicht mehr lesen. Aber auf jeden Fall, das hat er getwittert und das hat Frau Kuhnke Quattro Dingsbums lieber nicht sagen, dass wir nicht gesperrt werden. Oder wieder ab 18 werden, hat geschrieben: Hallo ARD, Presse und RBB. Wisst ihr eigentlich, was euer in Klammern freier Fragezeichen Mitarbeiter auf twitter.de von sich gibt? Gilt hier nicht wegen sogar Strafgesetzbuch, Klammern STGB, Paragraph 130, Volksverhetzung. Juraschilf. Eine Stellungnahme eurerseits wäre hier angebracht. Ja, und RBB hat auch, das sehen wir jetzt hier zwar nicht, aber die haben auch geschrieben, dass sie jetzt prüfen würden mit der Produktionsfirma. Also der Herr Caron ist da wohl beteiligt an so einem RBB-Format, was von einer Produktionsfirma produziert wird, also nicht direkt vom RBB. Und die würden das prüfen wollen. Mal gucken, was daraus wird. Aber auf jeden Fall wurde dieser Tweet von ihm gesperrt. Darüber hat sich dann hier wiederum die Judith Bassert geäußert. Und dann wurde der Tweet von ihr, die sich darüber aufregt, dass er gesperrt wurde, wurde auch weg. Also dieser, den wir hier sehen, jeder, der ihn kennt, weiß, dass er kein Rassist ist. Dass sich die Abteilung vom RBB, Presseabteilung, nicht hinter seinen Mitarbeiter stellt und sich von wahren Rassisten wie der Dame treiben lässt, ist der eigentliche Skandal. Und das wurde dann wiederum auch gemeldet und weggelöscht. Und die Judith hat dann auch eine Sperre gekriegt, die sie mit dem Steinhöbel irgendwie 2 Tage später dann wieder auflösen konnte. Ja, das war irgendwie die Woche der Gesperrten. Also es ist schon wild halt, ne, was für Sachen dann, wie sich die Leute darüber aufregen und das ist dann halt erstmal, weil es irgendwie gemeldet wird von Leuten, dann halt alles da seinen Gang geht. Also die Leute dann erstmal gesperrt werden, das heißt, ihr habt gegen die Regeln verstoßen. Was ich dabei halt super heuchlerisch finde, ist, dass fast jeder dieser Journalisten, die hier zum Beispiel Judith kritisiert haben oder den Jan Caron, dass die schon mal vom Failed State Somalia gesprochen haben. Und das ist ja nichts anderes im Endeffekt. Er hat das nur drastischer formuliert. Aber wir sind uns alle einig, dass Somalia irgendwie auseinandergebrochen ist, komplett. Das war ja wirklich so, dass da halt die Regierung komplett kollabiert ist und auch jetzt eigentlich nur ein loses Geflecht aus von Warlords beherrschten Landstrichen ist. Ja. Mal mehr, mal weniger. Und ja, Somalia zählt offiziell als Failed State. Eben. Ja. Eben. Und das, ja. Und dass man auch ihm nicht, er sagt extra, dass es ein paar Meter vom Haus seiner Eltern und in der Stadt passiert, wo er aufgewachsen ist. Aber dass das emotional ihn mitgenommen hat, vielleicht bei dem Tweet oder so, das wird gar nicht einberechnet. Das ist Volksverhetzung. Mit der Keule drauf. Keule, ja genau, Volksverhetzung, genau. Ja, vor allen Dingen, wenn das in Somalia alles prima ist, ja, dann können wir doch die Leute da einfach wieder hin zurückbringen, oder nicht? Was machen die denn überhaupt hier? Also, weil das ist auch so ein Ding, so auf der einen Seite müssen die Leute unbedingt flüchten, weil da ist es ja ganz schlimm, aber wenn man sagt, da ist es schlimm, dann ist das Volksverhetzung, oder was? Irgendwie auch Blödsinn, es geht ja gar nicht gegen die Leute oder so, es ist ja nur eine Beschreibung von den Zuständen. Ja, die Leute sind natürlich für die Zustände auch verantwortlich. Das schon, ne, ja, aber schon, ja. Natürlich, ja, nicht alle genau, und so, nicht jeder, aber einzelne, nicht ja. In welchem Maß und so. Aber dass es ein Höllenloch ist, ist ja, glaube ich, unbestritten. Und das sagt ja den Charakter von einzelnen Menschen, macht das ja nicht. Hashtag not all Somalis. Ja, jetzt hier. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat wohl eine Meldung ausgegeben, dass 90% der sozialen Einrichtungen in Deutschland damit rechnen, dass sie den Januar nicht erreichen, wenn sie keine finanziellen Hilfen kriegen. Und der Schneider, glaube ich, heißt der vom Paritätischen, der meinte, da müsste jetzt nochmal ein zweistelliger Milliardenbetrag für bereitgestellt werden. Wie hoch der dann ist, weiß ich nicht genau. Aber Klar, wenn überall die Kohle ausgeht und überall die Preise hochgehen, dann eben auch bei denen, ne? Klar. Und selbst wenn die sich mit Lohn zurückhalten oder so, mit Lohnforderungen, dann ist ja immer noch irgendwie die ganze Verteuerung am Start. Ja, und weil die meisten in GmbHs organisiert sind, gelten für die bestimmte buchhalterische Richtlinien, dass sie halt auch keine Rücklage für solche Sachen machen dürfen, und die dürfen halt nicht irgendwelche Aktionen fahren, um ihre Einnahmesituationen zu verbessern, sprich um Spenden aufrufen oder sowas. Es geht nur über andere Trägergesellschaften. Ja, es ist super. Ja, Paragraph 130 hatten wir gerade schon mal. Geht mal direkt weiter im Text. Der ist doch so ein Volksschlager, sag ich mal, dass wir den direkt mal ausweiten können. Ja, unsere beste Regierung hat den Paragraph 130 ausgeweitet. Wer Völkermord oder Kriegsverbrechen öffentlich gröblich verharmlost, dem drohen künftig bis zu 3 Jahre Haft wegen Volksverhetzung. Ja, nahezu unbemerkt haben die das im Omnibusverfahren durchgepeitscht. Also keine inhaltliche Prüfung, keine große Abstimmungsangelegenheit, wurde einfach an ein bestehendes Gesetz drangehängt. Und im Endeffekt das öffentliche billigen Leugnen und gröbliche Verharmlosen von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen wird unter Strafe gestellt, wenn die Tat in einer Weise begangen wird, die geeignet ist, zu Hass oder Gewalt aufzustacheln oder den öffentlichen Frieden zu stören. Schön. Also Hass und Gewalt aufstacheln, also ich meine, wir kennen es ja, ne? Hass und Hetze im Netze ist böse, weil das wird im Endeffekt auch, Worte führen zu Taten und so weiter und so fort. Deswegen ist das alles ein bisschen schwierig. Es wird jetzt nicht dem Nationalsozialismus und dem Holocaust gleichgestellt, weil da gibt es ja keinen Vergleich. Das wird mit 5 Jahren geahndet. Aber die haben jetzt schon direkt gesagt, alles klar, das wird natürlich, hat natürlich jetzt keinen zeitlichen Zusammenhang. Aber natürlich, es geht auch darum, wenn man den russischen Angriffskrieg quasi verharmlost, also ihn quasi nicht als russischen Angriffskrieg bezeichnet, sondern irgendwie anders bezeichnet. Ja, was weiß ich, ne, kann ich das jetzt überhaupt noch sagen? Also man muss es russischen Angriffskrieg nennen. Sonst wäre das im Endeffekt, ja, würde das unter diesen Paragraphen jetzt fallen. Ne? Und ja. Verstehe nicht, wie hat das denn mit dem Holocaust jetzt zu tun? Eine Verharmlosung allgemein ist dann verboten. Ja, wenn man es nicht als Angriffskrieg gegen die Ukraine bezeichnet, ist es ja eine Beschönigung, die zu Hass und Hetze im Netze aufstacheln könnte. Ja, es sind auch Sprachregelungen, die sonst aufoktroyieren. Das ist, oder irgendwie sowas, die, ne? Sind auch so Anfänge von Sprachvorschriften. Ne? Aber gut, das gibt es ja mit Paragraph 130 sowieso schon. Tja, es könnte zum Beispiel die Billigung eines der im Rahmen des russischen Angriffskrieges gegen die Gruppe der Ukrainer begangenen Kriegsverbrechens durch Parolen oder Schilder auf eine Versammlung strafbar sein. Also, ja, wenn es irgendeine Demo gibt und da steht irgendwas drauf, wo nicht drauf steht russischer Angriffskrieg, irgendwas anderes, könnte das halt als Billigung und als Verharmlosung gegeltet und geahndet werden. Nachdem ja, wenn man das nicht weiß. Also, aber wie gesagt, jeglicher Zusammenhang so? Mit der Verschärfung und dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist absolut. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ja. Ja. Und natürlich ist es auch keine Verharmlosung vom Holocaust, weil Holocaust wird ja mit 5 Jahren geahndet, das nur mit 3. Ist klar. Ja, das haben sie ja wohl jetzt erhöht, wenn man hier die Webseite vom Bundestag glauben kann. Extra, um das dann nochmal abzusetzen. Ja, genau. Und ich bin hier noch drüber gestolpert. Also erstmal zur Geschichte. Dieser Paragraph 130, den verdanken wir ja einer kommunistischen Desinformationskampagne. Weil, ist das so? Ja, das ist so. Weil die haben nämlich ihre Agenten losgeschickt, um an die wiedereröffnete Kölner Moschee und diverse jüdische Friedhöfe halt antisemitische Sachen zu schmieren. Und das hat dann unsere Regierung, damalige Regierung unter Herrn Adenauer veranlasst, dieses Gesetz zu erlassen. Also das ist natürlich damals nicht bekannt gewesen, das ist erst später bekannt geworden, dass das russische oder im Endeffekt sowjetische Agenten halt waren. Aber so war das, das ist dokumentiert. Und hier bin ich noch gestolpert über dieses, ich glaube, Price hat es gerade auch schon gesagt, ich weiß aber noch nicht so genau, inwieweit das da jetzt drin steht mit der Einzigartigkeit, weil da stolper ich auch immer wieder drüber, über diesen Begriff von der Einzigartigkeit vom Holocaust. Und das begegnet mir vor allen Dingen in dem Zusammenhang, dass wenn du jetzt sagst, dass irgendwelche Kommunisten lauter KZs hatten und die Leute da zur Zwangsarbeit massenhaft da rangeholt haben und nämlich nicht so wunderbare Gerechtigkeitsmenschen waren, dass es dann heißt, das ist ja hier, willst du jetzt etwa sagen, das war gar nicht einzigartig mit dem deutschen Holocaust oder was? Das ist ja Holocaustleugnung. Ne? Ja, es ist eine Relativierung, was auch nicht. Ne? Also wegen der Einzigartigkeit des Holocaustes müssen für dessen Billigung, Leugnung und Verharmlosung im Einzelfall höhere Strafen möglich sein als für vergleichbare Äußerungen betreffend andere Völkerrechtsverbrechen. Wisst ihr Bescheid? Ja, da muss man sich ja nochmal angucken, was sie da mit der Einzigartigkeit, ob das da wirklich in diesem Gesetz drin steht. Weil wenn sie das da sich wirklich mit reingeschrieben haben, dann vermute ich das dahinter, dass sie dann in Zukunft jeden Verweis auf kommunistische Verbrechen und solche Sachen als Holocaustleugnung dann darstellen wollen. So nach dem Motto, ja, das sagt ja dann, dass das nicht einzigartig ist. Man könnte jetzt ja argumentieren, ja, Moment mal, andere Völkerrechtsverbrechen gibt es ja auch. Und wenn du sagst, die Kommunisten hätten das nicht gemacht, verharmlost du das? Nee, wenn du sagst, die haben das gemacht, dann verharmlost du ja den Holocaust, weil du ja dann sagst, das ist auch schon. Nur wenn du es vergleichst, wenn du sagst, ja, aber die haben Ähnliches gemacht oder so. Ja, so wird das dann ausgelegt. Das begegnet mir ja ständig schon, diese Argumentationsweise, weißt du? Das ist ja so das Beste, was sie haben, ist ja dieses Ding, ja, aber wir sind ja nicht die Nazis. Und wenn wir drangekommen wären, dann wären die Nazis nicht drangekommen und deswegen sind wir gut. Wir sind die Antifaschisten. Das ist ja das Beste, was sie haben. Da könnte man jetzt ja auch sagen, ja, Moment mal, das mit der Ukraine verharmlost den Holocaust dann auch. Aber das ist ja nicht der Fall. Aber gut, ich meine, die suchen sich ihre Argumentation halt aus, wie sie wollen. Ne? Eben, ja. Ja, ich bin gespannt. Also, was es dann mal wird. Okay, das hatten wir vorhin schon. Achso, das war nur das andere Ding, das haben wir auch schon gesehen. Okay, Energie. Energie. Schutzschirm, ja. Ist das ein Traktorstrahl? Ja, Bundesrechnungshof, Energieschutzschirm, Finanzierung problematisch. Was? Haben die nicht ordentlich gearbeitet? Kann doch keiner glauben. Die 200 Milliarden Euro, die ja neben dem Haushalt über Kredit finanziert werden sollen, habe ich auch schon gesagt, das ist eine etwas komische Konstruktion und der Bundesrechnungshof sieht das auch. Die Etatisierung der Mittel in einem Sondervermögen verstärkt die bereits bestehende Intransparenz des Bundeshaushaltsplans. Finden Sie nicht gut. Die vorgesehene Kreditaufnahme auf Vorrat verstößt gegen den verfassungsmäßigen Grundsatz der Jährlichkeit. Sie betrifft Kredite für Ausgaben, die der Bund erst in den Jahren 2023 und 2024 leisten wird. Ja. So vom Erfinder nicht vorgesehen. Der vorgesehene Notlagenbeschluss des Deutschen Bundestags steht zumindest teilweise außerhalb des nach Artikel Jada Jada Grundgesetz zwingenden erforderlichen zeitlichen Veranlassungszusammenhangs. Im Endeffekt, dieses 200 Milliarden Euro Paket muss im Bundeshaushalt verwurstet werden. Dann kann er natürlich nicht mehr gerechtfertigt werden, dieser Bundeshaushalt. Deswegen wird er ja außerhalb des Haushalts gemacht. Statt der vorgesehenen Finanzierung über eine vom Bundeshaushalt unabhängige eigene Kreditermächtigung im Wirtschaftsstabilisierungsfonds wäre eine Finanzierung unmittelbar aus dem Bundeshaushalt angezeigt. Wie, was ich gerade gesagt habe, nur mit anderen Worten. Das sind für staatliche Handlungsfähigkeit und Daseinsfürsorge elementare Bereiche. Sie gehören in den Kernhaushalt, über den das Parlament transparent und nachvollziehbar entscheidet. So sieht es unsere Verfassung vor. Gerade das von der Bundesregierung mit dem Schutzschirm beabsichtigte, wichtige Signal an die VerbraucherInnen und Verbraucher und die Unternehmen verlangt eine über jeden Zweifel erhabene haushaltsmäßige Umsetzung. Ja, also der Bundesrechnungshof sagt, so solltet ihr das nicht machen. Allerdings sind die ja nur ein beratendes Gremium, deswegen kommt jetzt das Abstimmungsergebnis. Oder hast du das nicht mit reingenommen? Also im Endeffekt, der Bundestag hat es verabschiedet. Gegen alle Einwände, gegen alle handwerklichen Problematiken. Ne? Die beste Regierung hat das einfach gemacht. Ne? SPD geschlossen dafür, 12 haben geschlafen. CDU Einer hat dagegen gestimmt. Verzeihung. Einer hat dafür gestimmt. 172 haben dagegen gestimmt. 24 haben geschlafen. Die Bündnis 90 Guten, die haben mit 109 das Gute bestimmt und nur 9 haben geschlafen. Und 85 von der FDP haben dafür gestimmt, 7 haben geschlafen. Und die Linke hat sich natürlich wieder hervorgetan. Die sind einfach gar nicht aufgestanden. Die sind einfach, haben einfach durchgepennt. Was? Ist was passiert? Was? Wir sind nicht dafür verantwortlich. Ja gut, die AfD, die hat dagegen gestimmt. Ne, die CDU hat dagegen gestimmt, die Fraktionslosen haben dagegen gestimmt, größtenteils. Fachlich, handwerklich einfach ein Schnellschuss, nicht gerechtfertigt, begründete verfassungsmäßige Bedenken. Bundesrechnungshof sagt no, no, no. Solltet ihr nicht machen. Und warum? Weil wir generell in einer etwas komischen haushaltlichen Lage sind. Hatte ich ja schon mal gesagt, wo ich über die Steuereinnahmenseite und den Bundeshaushalt geredet habe. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Grafik. Was war die Planung? Was passiert tatsächlich? Und da ging die Schere einfach rapide auseinander. Jetzt gab es einen Bundeshaushaltsbericht bis einschließlich September, der jetzt vorgestellt wurde. Und der ist ein bisschen seltsam. Die Berichterstattung darüber ist auch in zwei Richtungen gegangen. Beispielsweise Steuereinnahmen bis September 10% höher als im Vorjahr. Andere Schlagzeile, Rückgang der Steuereinnahmen beschleunigt sich im September, also weniger Steuern. Warum? Weil wir haben mehr Mehrwertsteuereinnahmen gehabt. Warum? Weil Gas, Öl, Benzin ist teurer geworden, da gibt es ja Mehrwertsteuer drauf. Ne? Aber was ist zurückgegangen? Ja, Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer bei den Ländern und weitere Einnahmen, die an Geschäftstätigkeit gewickelt wurden. Also die Ausgaben sind auch ein bisschen gesunken, aber vor allem die Einnahmen sind gesunken. Ja, es sollten 356 Milliarden sein per jetzt. Es waren 256 Milliarden. Also mal eben 100 Milliarden weniger Einnahmen insgesamt auf Bundesebene. Das ist zwar schön, dass die Mehrwertsteuereinnahmen da gestiegen sind, aber ja, mal eben 100 Milliarden weniger Einnahmen. Dass es da wirklich einige Sachen wie FAZ und Süddeutsche und Focus und sowas gab, die halt nur geschrieben haben, ja, wir haben 10% mehr Einnahmen im September. Ja, kann man so schreiben, aber ist ein bisschen fragwürdig, sage ich jetzt einfach mal. Und bei diesen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen solche außerhaushaltlichen Sachen wie dieses 200 Milliarden Euro Paket zu beschließen, ich meine, das belastet den Staatshaushalt ja auch. Nur weil wir es nicht in die Bilanz schreiben, heißt das ja nicht, dass wir es nicht bezahlen müssen. Aber können wir es bei der derzeitigen finanziellen Situation auch noch in den Haushalt mit dazu schreiben? Und irgendwie rechtfertigen? Nee. Also was da gerade passiert, hatte ich ja schon mal ausführlicher darüber gesprochen, das ist jenseits von Gut und Böse. Ja, und der Lindner muss es irgendwie rechtfertigen, muss es irgendwie gerade biegen, aber die reinen Zahlen sind halt schwierig. So, ne, da kann man so viel sagen, wie diese oder jene einzelne Steuer ist zwar höher ausgefallen, aber unterm Strich 356 Milliarden und wir haben 234 Milliarden gehabt. 356 sollten wir haben und 200 Dingenskirchen hatten wir. Ja. Könnt ihr euch jetzt selbst überlegen, was bei euch zu Hause los wäre, wenn euch mal eben 100 Milliarden fehlen würden. Ne? Ja, ich frage mich auch, wie das mit dem Lindner ist. Der muss doch wissen, dass das nicht in Ordnung ist. Aber irgendwie sich ein zweites Problem. Natürlich weiß er das. Aber was soll er machen? Soll die Koalition aufkündigen? Was soll er denn sonst machen? Ja, der Finanzminister ist ja traditionell ein bisschen härter, dass das nur, ja, hält das Portemonnaie zu, sozusagen ein bisschen, ne? Der will jetzt halt über diesen Wirtschaftsstabilisierungsfonds die ganzen Defizite ausgleichen, ja, diese 200 Milliarden, die da jetzt aufgeführt werden. Weil hat ja auch die EU was gegen. Warum überhaupt 200 Milliarden? Habt ihr irgendwo mal eine Rechtfertigung gehört, was überhaupt alles daraus bezahlt werden soll? Jetzt haben wir 100 Milliarden weniger Steuereinnahmen gehabt. bis zum Planungszeitraum. Okay, dann haben wir, nehmen wir mal die 100 Milliarden aus den 200 Milliarden weg. Wunderbar, dann wird der Bundeshaushalt querfinanziert, was man so nicht machen darf. Aber hey, okay. Und 100 Milliarden kann man dann nochmal an die Bevölkerung ausschütten, um irgendwelche wirtschaftlichen Härten irgendwie abzufedern. Das sind nicht dieselben 200 Milliarden, die der Habeck auch schon mal genannt hatte, was an in den Erneuerbaren da auszubauen? Ja, das ist ja nochmal eine separate Sache. Das wäre separat, ja. Dann sind es 400 aber. Ja, ich meine, wir haben ja auch noch das Sondervermögen. Ja, dann ist 500, genau. Für den Bäretat. Mhm. Genau. Und ja. Ja, gut. Ja, also es ist eine ziemlich katastrophale Lage. Und keiner redet wirklich darüber, weil alle nur noch die Hände über den Kopf zusammenschlagen können und sagen, das wird nicht gut gehen. Wir haben ja keine Volkswirtschaftler, die das beraten können oder so. Ich meine, den Fratscher vielleicht nicht unbedingt, aber sind ja nicht auch nicht alles so Gurken, ne? Ja, aber was soll man denn sagen? Was soll man sagen? Wir sind in einer Schuldenkrise, wir laufen auf eine Schuldenkrise zu, wir werden eine finanzielle Krise haben, das sagen auch alle. Und hier haben wir den Nouriel Roubini, der sagt im Endeffekt eine weltweite Finanzkrise voraus. Hat 10 Punkte genannt, die dafür sprechen, dass wir bald eine weltweite finanzielle Krise haben. Mhm. Ich wiederhole mich da so ein bisschen, aber ich zähle sie kurz auf. Wir werden eine massive Schuldenkrise haben, weil wir sehr gestreckte Bilanzen haben im Staatshaushalt und im Haushalt. Das heißt, wenn die Kreditzinsen steigen, müssen die Unternehmen und die Staaten mehr Zinsen bezahlen, als sie Margen haben an Einnahmen, und dann können die ihre Kredite nicht mehr bedienen, beziehungsweise nicht verlängern. Dann müssen sie zurückzahlen, Sachen liquidieren, Wirtschaftskrise. Bailout, so, wenn die Unternehmen pleite gehen, dann muss der Staat irgendwie intervenieren und mit Wirtschaftshilfen agieren, hilft den Unternehmen vielleicht auf Wirtschaftsseite, aber verstärkt die Haushaltskrise. Die Demografie wird in den meisten wirtschaftlich entwickelten Ländern in den nächsten Jahren noch an Dynamik zunehmen. Wir kennen ja die Alterspyramide in Deutschland. Genauso sieht es aus in Japan, Italien, Spanien, Frankreich, also die G8-Staaten im Endeffekt. Das Problem, dass wir extreme Überinvestitionen in nicht profitablen Sektoren hatten, weil das langlaufende Kredite zu fast Nullzinsen waren, die alle bald in der Prolongation anstehen, wird die Unternehmenskreditkrise verstärken. Stagflation, stagnierende Wirtschaft bei steigender Inflation, wisst ihr mittlerweile alles, was das ist, erleben wir ja tagtäglich. Wir werden daraufhin gewisse Währungen haben, die sich nicht mehr im Ausland refinanzieren können. Da wird es mehrere Währungskrisen geben. Sehen wir jetzt beispielsweise, wir haben Parität zwischen US-Dollar, britischem Pfund und Euro. So eine Situation habe ich noch nicht erlebt. Ich glaube, niemand hat sowas erlebt. Alle drei ungefähr gleich viel wert, da stimmt irgendwas überhaupt nicht. Wir haben eine Tendenz zur Deglobalisierung. Das heißt, wir haben eine Lieferketten- und Wertschöpfungskette, die international aufgebaut ist, die zu niedrigen Preisen und zu relativen Margen führt. Das findet so nicht mehr statt. Wisst ihr, ist seit Corona Geschichte. Es werden extrem viele Bürojobs vernichtet werden durch Automatisierung im IT-Bereich. Gut, AI ist ein Schlagwort, was das Ganze angeht, aber es gibt halt Effizienzsteigerungen, dass gewisse Bürosachen automatisiert erfolgen können und Menschen dann nicht mehr arbeiten müssen. Mehr Druck auf den Arbeitsmarkt. Fachkräftemangel in Bürojobs wird es so in der Zukunft nicht geben. Bei Handwerksjobs sieht es ganz anders aus. Dann haben wir die große multipolare Ordnung, die ich vorhin bei China schon hatte. Und natürlich mit Russland, Iran, China, Indien auf der einen Seite und allen anderen westlichen Ländern auf der anderen Seite. Und dann haben wir noch starke wirtschaftliche Verteuerung für Mitigationsausgaben für Pandemiebekämpfung und der Aufpreis, der auf alles gezahlt wird für die ganzen CO2- und Klimawandelsachen, die alles verteuern, weil da ein CO2-Budget eingesetzt wird. Das sind die 10 Gründe, warum die Weltwirtschaft in den nächsten Jahren nicht gut laufen wird. Laut dem Herrn, der mehr oder weniger jede große Krise der letzten 20 Jahre hervorgesagt hat. Ja, und da war jetzt gerade ein Artikel, dass jetzt nochmal Geld aus der EU fließt, an 4 Bundesländer in dem Fall. Und ob das dann irgendwie sinnvollere Investitionen sind, das kann man sich auch fragen. Da geht es vor allen Dingen darum, aus der Kohle auszusteigen und Windräder zu bauen und so weiter. So sollen 200 Milliarden genutzt werden, um Beschäftigte umzuschulen oder in erneuerbare Energien zu investieren. Ja, unter anderem. Und als nächstes haben wir nochmal Klimawandel und Atomkraft gefährlicher. Da hat die Tagespost sich die Mühe gemacht und 2000 Leute gefragt, was sie denn für gefährlicher halten, den Klimawandel oder die Atomkraft an sich. Und da sind die Leute doch sehr gespalten. Das heißt, da waren irgendwie 38% für das eine und 40% für das andere. Ich meine, 40% hatten mehr Angst vor Klimawandel und 38% mehr Angst vor der Atomkraft. So, das haben sie aber nochmal zwischen Männern und Frauen ein bisschen aufgedröselt und so weiter. Kann man sich nochmal genauer angucken. Aber ja, das aber hält sich um für die Waage. Also, das fand ich gerade interessanter dran, das Männer- und Frauending, weil das ist nämlich genau umgekehrt gewesen. Ja, was anders. Also, die Männer haben mehr Angst vor. Wie war's? Ich glaube, die Frauen hatten mehr Angst vor der Atomkraft. Ich meine auch, ja, genau. Ich hab's auch hier. Achso, nee, das ist ein Artikel. Auch Katholiken. Ja, die müssen natürlich auch noch fragen, ja, bei der katholischen Zeitung. Ja, ich glaube, die Tagespost ist ein katholisches Blatt, deswegen. Ja, ja, ich habe das schon gesehen. Ja, es war auf jeden Fall umgekehrt und ich denke mal, die Männer werden wahrscheinlich mehr Angst vor dem Klimawandel gehabt haben. Die Älteren haben auch mehr Angst vor dem Klimawandel. Ja, männliche Befragte, die der Aussage relativ mehrheitlich zustimmen. 47% lehnen weibliche Befragte die Aussage relativ mehrheitlich ab. Also die Aussage, welche Aussage war die Aussage? Klimawandel ist meiner Meinung nach gefährlicher als Atomkraft. Achso, genau, das war die Aussage. Aussage, ja. Ja, nicht zustimmen, die Männer. Ja. Ja, und Robert Habeck durfte jetzt die erste Wasserstofflieferung in Empfang nehmen, wobei das nur halb richtig ist. Der Wasserstoff wurde in Form von Ammoniak geliefert. auf jeden Fall hat er da wohl irgendwie pressewirksam Knöpfchen gedrückt oder so, dass die Wasserstofflieferung dann in Empfang genommen wurde. Die kam wohl aus den Emiraten und ja, das ist jetzt einer der ersten Erfolge, wenn man denn so will, aus der Aktion da, die er gemacht hat, in Katar, meine ich, ne? Wo er den Bückling gemacht hat, bei den Saudis oder bei den Arabern eben. Ja, und da kommt jetzt Wasserstoff, ich weiß nicht genau, ob wir das wirklich brauchen oder ob das mehr so ein symbolisches Ding ist. Momentan ist es noch symbolisch, glaube ich. Aber sie glauben, sie könnten da eine vernünftige Wasserstoffwirtschaft aufziehen, ne? Das hat mich noch für fraglich. Ja, und der Witz ist, wir haben ja überhaupt gar keine Kraftwerke, die mit Wasserstoff laufen. Das heißt, es kann nur für Industrieprozess, Wärme und für irgendwelche Herstellungsprozesse in der Industrie überhaupt genutzt werden. Und es muss vom Ammoniak erstmal rausfiltriert werden. Also Ammoniak kannst du auch TNT machen, wie das, ne? Naja. Ja, auch sehr schöne Nachricht hier, das LNG-Schiff vor Wilhelmshaven wurde in Australien, eben wie es in der Meldung im Titel steht, wurde in Australien aufgrund von hoher Umweltbelastung abgelehnt und darf aber in Deutschland jetzt schwimmen, weil ja die Grünen die Umweltbestimmungen so runtergeschraubt haben. Insbesondere stößt das Ding wohl Chlor aus, oder ne, hinterlässt Chlor, ja, wo es lang gefahren ist. Viermal so viel, wie es darf. Ja, ja, viermal so viel. Letzte Woche hatte ich da auch schon drüber gesprochen, glaube ich, oder? Echt? Bin ich nicht ganz sicher, ja, kann sein. Ja, aber es ist ja, ja so ist das, so läuft das momentan. Dass man nur sagen kann, what the fuck. Und, ja, ja. Und wie gesagt, die haben ja noch keine Zusage, dass überhaupt die Lieferungen kommen, die da umgewandelt werden können. Nimmt das Ammoniak an und dreht die Braunkohle wieder auf und dreht die Schwarzkohle wieder auf und Steinkohle und so. Also momentan die geben die Grünen Gas, ne? Dann ist das auch von mir? Ja, genau, das war dein Gasartikel, wo sie so verschiedene Szenarien haben, aber ich fand eigentlich diese Grafik hier am schönsten. Das ist so der durchschnittliche Verbrauch mit Spitzen und Tiefen. Da sieht man halt ganz schön, wie hoch das gehen kann. Jo. Das ist ja doch so einiges da im März, Februar. Also 18 bis 21 ist jetzt okay. Oh ja. Ja, und das andere waren so Projektionen, wie viel man sparen muss quasi, damit das dann hier irgendwie überm Strich bleibt. Ja, genau. Und 30% haben sie gesagt, müssten eingespart werden. Es ist so die Frage, ob das, also von den privaten Leuten sozusagen, das halte ich für ganz schön viel. Und praktisch schon an der Grenze des Machbaren überhaupt 30%. Und es ist noch nicht ganz klar geworden, ob das die Einsparung bei den Bürgern von 30%, ob das auch eine Gesamteinsparung von 30% gibt. Natürlich eben nicht, ne? Also wer muss denn jetzt 30% einsparen? Alle oder nur die Leute? Oder wie? Das ist nicht ganz klar geworden bei dem Artikel. In dem anderen Artikel war ja auch 20%. Die Privatpersonen 20%. Und dann, da auf die Problematik hatte ich auch hingewiesen, die Gasspeicher, die wir in Deutschland haben, Wir werden einen sehr großen Teil von diesen deutschen Gasspeichern ans europäische Umland exportieren müssen. Ja. So, deswegen kann man sowieso nicht damit rechnen, dass wir das alles hier in Deutschland verbrauchen werden. Ja. Also funktioniert einfach nicht. Also eigentlich brauchen wir einen Zufluss noch, einen weiteren, einen dauerhaften. Jo. Ne? Jo. Genau. Und den haben wir, glaube ich, gerade gar nicht so. Also ist es ein bisschen aus Norwegen hier geklickert, da geklickert mit LNG-Schiffen und so. Ja, die LNG-Schiffe, die könnten helfen, aber da haben wir einfach noch keine Lieferverträge gemacht. Hm. Aber ein guter Preis. Gaspreise stürzen massiv ab. Aber die schlechte Nachricht, Verbrauchern hilft es nicht. Ja, durch die ganzen Einspeicherungssachen und etwas mittelfristigeren Prognosen, Einsparungspotenziale, Deckel, Staatshilfen für die Energieunternehmen, ist der Spotpreis tatsächlich von 340 in der Spitze auf 120 gefallen. Aber warum bringt uns das nichts? Weil wir ja nicht über den Spotmarkt uns mit Energie versorgen als Endverbraucher, sondern über die Stromunternehmen, die ja sich nicht am Spotmarkt bedienen, wenn sie längerfristige Kontrakte abgeschlossen haben. Und da war ja gerade die Panik in den letzten Monaten, dass jeder alles aufgekauft hat, was an langfristigen Verträgen sich kriegen konnte, was ja auch dazu geführt hat, dass die Preise so stark gestiegen worden sind. Und wunderbar. Schön. Ne? Immerhin. Ja, die Energiepreise werden für längere Zeit deswegen für Endverbraucher hoch bleiben. Mhm. Also ich sag mal, in sechs bis neun Monaten könnten die Preise sinken. Allerdings haben wir dann ja den nächsten Winter vor der Tür, wo man wieder die Gasspeicher auffüllen muss und. Deswegen, ja, ist das ein etwas längerfristiges Problem. Mhm. Ja, Scholz hat schön sich gefreut über das Wasserstoffammoniak, was er bekommen hat. Aber er hat eine außenpolitische Niederlage eingefahren, die hier nicht so viel diskutiert wurde. Ich hatte mal darüber gesprochen, es war eine Pipeline geplant von Spanien durch Frankreich nach Deutschland. Die EastMed, was hieß die EastMed? Jetzt muss ich mal den Tab selber öffnen. Pyrenäen Pipeline, wie hieß sie doch gleich? Die Midcat-Pipeline. So, also wie gesagt, aus Spanien sollte halt LNG-Gas und Gas aus Algerien und aus Nordafrika durch Spanien weitergeleitet, durch Frankreich weitergeleitet nach Europa kommen. Das Problem ist, dass Frankreich sich schon länger dagegen gesträubt hat, diese Pipeline in Betrieb zu nehmen. Aus verschiedenen Gründen, unter anderem, weil es bestehende Gaspipelines gibt, die noch nicht ausgelastet sind. Und Frankreich wollte einfach nicht das Geld in die Hand nehmen. Spanien hat gesagt, ja, das gibt überhaupt gar keinen Sinn, dass wir das weiterführen. Wir haben sie jetzt zwar zu 80% fertig gebaut, fast bis an die französische Grenze, aber wir lassen das jetzt einfach mal ungenutzt rumliegen, weil ist ja nicht schlimm, wenn wir da einfach so ganz viel Geld reingepulvert haben und das liegt jetzt rum ungenutzt. Und Scholz hat die Spanier dazu quasi überredet, die Pipeline weiterzubauen bis zur französischen Grenze. Ne? Und geplant war von Scholz und von den Spaniern, dass bis 2025 diese Durchleitung durch Frankreich auch durchgedrückt würde, obwohl Macron von Anfang an gesagt hat, nee, ich mach das nicht. Und jetzt ist das Projekt begraben. Und stattdessen soll jetzt eine Wasserstoffpipeline unter dem Mittelmeer von Barcelona bis nach Marseille gelegt werden. Im Endeffekt sollte Spanien irgendwann Wasserstoff irgendwie herstellen und liefern können, dann wird das passieren. Aber auf die Probleme, die es beim Wasserstoff gibt, bin ich auch schon eingegangen. Einerseits, man kann keine Erdgaspipelines benutzen. Andererseits muss man die Kapazitäten haben und überschüssige Energie haben, um Wasserstoff herstellen zu können, dass sich das irgendwie lohnt. Vor allem grüner Wasserstoff, der muss ja aus erneuerbaren Energien sein. Und das gibt es einfach in Spanien nicht, diese Kapazitäten. Ja, und bis 2030 soll diese neue Pipeline hergestellt werden. Also ihr merkt, kurzfristig nützt uns das alles gar nicht. Und das war im Endeffekt ein priorisiertes Projekt vom Scholz, was er präsentieren wollte, um zu sagen, ja, guck doch mal, ich tue was gegen die Gaskrise, wir brauchen Russland gar nicht. Aber ja, nee. Alles nur Makulatur. Ja, wir brauchen Russland nicht. Wir haben jetzt die Gaskrise. Was wir als nächstes bekommen werden, wird eine Ölkrise sein. Habe ich ja gesagt, russische Sanktionen gegen Öl werden ab Dezember europaweit stattfinden. Bis jetzt ist nur das Öl betroffen, was wir über Schiffe importieren. Dann wird jegliches Öl nicht mehr importiert werden, sprich 10% der gesamten weltweiten Ölkapazität wird dann nicht mehr zur Verfügung stehen für den westlichen Markt. Die OPEC-Länder sollten ihre Förderkapazitäten ausweiten, um das zu kompensieren. Ist unrealistisch gewesen, die hätten 2-3% ersetzen können, also von 10% hätten wir immer noch eine Lücke von 7% gehabt. Jetzt haben die OPEC-Länder beschlossen, wir reduzieren um 2%. Das heißt, wir haben ab Dezember eine Lücke von 12%. Hier seht ihr eine sehr schöne Webseite, OEC-Webseite, da kann man von jedem Land zu jedem Land sehen, was wird exportiert, was wird importiert, das kann man bis auf die einzelnen Produkte runterbrechen. Hier seht ihr nur die groben Sachen, was wir von Russland importieren, sehr viel Refined Petroleum, sprich Diesel und Benzin und Crude Petroleum, sprich Rohöl, was wir in unseren Raffinerien dann zu Diesel umformulieren tun. Ja, ab Dezember werden wir 40% weniger Diesel auf dem deutschen Markt haben. 40%. Deswegen. Ab Dezember. Dann stört die AdBlue-Krise gar nicht mehr, weil wir gar nichts mehr haben, womit wir das mischen können. Also, freut euch, jetzt regen sich alle übers Gas auf. Ab Dezember haben wir noch ein ganz anderes Problem. Und zwar, weil die EU Sanktionen dann durchziehen musste das. Ja, und bis jetzt halten alle dran fest. Und es ist, das ist eine absolute Öl-, Benzin- und Dieselmangellage mit Ansage. Ja, was ist mit kann Kohle? Kann man nicht anders sagen. Ist einfach so. Und ja, die ganze OPEC-Sache habe ich ja gerade schon angesprochen. Die OPEC macht seit einigen Jahren nicht mehr genau das, was Amerika möchte. Die schlimmsten Sachen, die die OPEC gemacht hat, war jetzt quasi zu sagen, ja, okay, wir müssen eigentlich Russland kompensieren, aber wir machen genau das Gegenteil, weil es nicht in unserem Interesse und wir haben eigentlich gar nichts gegen Russland und sonst irgendwas und wir sind gar nicht mehr so abhängig von Amerika und Amerika ist ja quasi unser Konkurrent wegen dem Fracking-Öl und Fracking-Gas, was sie auf den Markt schmeißen. Da gab es in den letzten 10 Jahren schon Verwerfungen, hat dazu geführt, dass die Amerikaner ein sogenanntes Gesetz, das NOPEC Gesetz, also No OPEC oder kein OPEC, ausformuliert haben, ist in Amerika jetzt auch schon durch den Senat, durch das Justizkomitee durch und das Hausprüfkomitee ist auch durch. Das heißt, es kann jetzt quasi direkt im Senat und im Haus in Amerika darüber abgestimmt werden und kann umgesetzt werden. Das ist im Endeffekt ein Anti-Kartell-Gesetz, was quasi die OPEC illegal machen würde, dass OPEC nicht mehr in US-Dollar handeln dürfte. OPEC ist ja im Endeffekt das Ölpreiskartell, das weiß jeder. Das ist ein stillschweigender Deal gewesen zwischen den Amerikanern und den Saudis, der als Petrodollar ja bezeichnet wird. Seit 1945 wurde das quasi beschlossen. Hieß im Endeffekt, okay, ihr stellt uns Öl für den Weltmarkt zur Verfügung, das wird in US-Dollar gehandelt und als Gegenzug bekommt ihr amerikanische Protektionismus durch Militär und wir unterstützen das saudische Königshaus, dass es zu keiner Revolution kommt, dass kein ausländische Militärmacht euch angreifen kann, euch euer Öl wegnehmen können oder sonst irgendwas. Und diese ganze Sache steht jetzt halt kurz vor der Kippe. Die Saudis haben ja schon angefangen, Öl nicht nur in US-Dollar zu handeln, sondern auch in Yen. Sogar nicht nur über Direktzahlungen, sondern halt auch über den Future-Markt und über den Bond-Markt, was halt wirklich ein Affront gegenüber die Amerikaner war. Und jetzt mit den letzten Entscheidungen, dass sie sich auf die Seite von Russland gestellt haben, ist das tatsächlich eine realistische Chance, dass dieser NOPEC-Bill, der kommt alle 10 Jahre, kommt er mal wieder hoch, mehr oder weniger als Druckmittel gegen Saudi-Arabien. Aber derzeit sieht es halt so aus, als ob Saudi-Arabien sich da nicht mehr unter Druck setzen lassen wird. Und deswegen könnte es sein, dass wir eine Konfrontation zwischen Saudi-Arabien und Amerika sehen werden in den nächsten Jahren. Was krass ist, aber mittlerweile eine realistische Perspektive tatsächlich. Ja, und interessante Zeiten, in denen wir leben. Über Spanien hatte ich geredet. Wir haben die europäische Energietreaty quasi verlassen, aus verschiedenen Gründen. Begründet haben sie das mit dem Klimawandel und dass sie nicht genug erneuerbare Energien bauen können, wenn sie den alten fossil Wirtschaftsunternehmen quasi Reparationen zahlen müssen dafür, dass die ihre Kraftwerke stilllegen. Das machen im Endeffekt jetzt immer mehr Länder. Seit letzter Woche ist Holland ausgestiegen. Italien ist schon vor ein paar Jahren ausgestiegen. Frankreich ist jetzt ausgestiegen. Polen sagt, es wird bald aussteigen. Also diese internationale europäische Energie-Treaty-Sache wird bald Geschichte sein. Und im Endeffekt heißt das, dass die europäischen Staaten nicht mehr diese europäische Koordination bei der ganzen Energieplanung machen müssen. Hat zur Folge, dass sie halt auch ihrer Bevölkerung Ausgleichszahlungen geben können, Energiepreis deckeln können, sagen können, ja, ihr macht jetzt die Kraftwerke schneller wieder auf, ne, für 2 Jahre und schaltet sie runter und ihr habt dann keinen Anspruch auf Reparationen. Es hat auch zur Folge, dass die mehr erneuerbare Energien bauen können. Aber die anderen Gründe, die ich gesagt habe, sind tatsächlich die realwirtschaftlichen Gründe dafür. Und das war jetzt quasi wie so ein Dominostein. Spanien hat gesagt, die sind ausgestiegen und dann jetzt halt, ne, Holland, Frankreich, Polen. Ja. Schnelle Veränderungen gibt es. Ja, und schnelle Veränderungen gibt es auch im Weltall. Da fliegen so ein paar Asteroiden rum, die sind ja auch relativ schnell. Und es ist ja jetzt in letzter Zeit mit dieser DART-Mission, ne, wo man einen Satelliten auf einen Asteroiden geschossen hat, um zu gucken, wie können wir die Umlaufbahn von dem verändern, quasi als Teil von einem Erdenverteidigungssystem gegen Asteroideneinschläge war das Ganze ja geplant. Das war ja ein durchschlagender Erfolg, hat besser funktioniert, als die Leute dachten, dass es funktioniert hätte, was ja auch selten ist. Ja, also der Asteroid hat stärker die Umlaufbahn verändert, als man es gedacht hätte. Und Teil von so einem Asteroidenschirm ist natürlich, dass man erstmal gucken kann, wo sind die Asteroiden. Hatte ich auch schon öfters in der Vergangenheit darüber berichtet, wir haben da nicht so ein super gutes System, um zu gucken, welche Asteroiden haben wir denn um uns herum. Allein in den letzten 5 Jahren haben wir 10.000 mehr Asteroiden in erdähnlichen Umlaufbahnen gefunden, allein in den letzten 10 Jahren. Ungefähr 30.000 haben wir. Davon sind 2000, wie es hier steht, 2072 eine Gefahr für den Planeten Erde und für Objekte, die in der Erdumlaufbahn sind, sprich Satelliten, Raumstationen, weitere Sachen. Und 1400 sind tatsächlich Gefährdung für den Planeten selber. Wir haben auch mehrere Asteroiden, von denen wir wissen, sie werden auf der Erde einschlagen. Allerdings der früheste im Jahr 2132. So, also haben wir noch ein bisschen Zeit, uns darauf vorzubereiten. Wie bereiten wir uns darauf vor? Wir müssen auf der Erde Observationsstationen haben. Da gibt es immer wieder Rückschläge. Ja, da hatten wir ja zeitlang so, dass wir die gesamte Südhalbkugel quasi überhaupt gar keine Kapazitäten hatten zu gucken, kommt da ein Asteroid oder nicht. Aber wir müssen im Weltraum halt auch Observationsstationen bzw. Satelliten haben, die explizit gucken, welche Asteroiden gibt es noch und welche fliegen auf die Erde zu. Das macht man am besten nicht aus der Erdumlaufbahn raus, sondern aus der Umlaufbahn, die um die Sonne, die Venus ungefähr entspricht, dass man halt auch Objekte sieht, die man ansonsten wegen der Sonneneinstrahlung oder anderen Gründen nicht sehen würde. Und hier haben die Chinesen so ein System vorgeschlagen, was sie in den nächsten Jahren implementieren wollen. Da schicken sie im Endeffekt ein Raumschiff hoch, das selber fliegen kann mit 6 Satelliten, die in der Venus-Umlaufbahn sind und von diesem Mutterschiff quasi automatisiert eingesammelt werden können, gewartet werden können und in der Umlaufbahn gemacht werden. 4 von solchen Schiffen sollen geplant werden bis zum Jahr 2050, dass wir endlich eine Grundlage für eine Asteroidenabwehr weltweit haben, was gut ist und lange überfällig ist. Ja, weil wenn wir morgen sehen würden, dass ein Asteroid auf uns zufliegen würde, A, würden wir ihn wahrscheinlich gar nicht sehen und B, hätten wir nicht unbedingt die Möglichkeit, den abzulenken. Wir könnten eigentlich nur, keine Ahnung, Armageddon, Bruce Willis-mäßig irgendwelche anderen Aktionen starten. Das sollte sich jetzt mit dieser DART-Mission geändert haben. Das war ein gezielter Versuch, mit einem kleinen Objekt ein großes Objekt umzulenken. Allerdings wäre es dann natürlich gut, wenn wir sehen, okay, der Asteroid schlägt in 20 Jahren auf der Erde ein und nicht in ein paar Wochen. Und derzeit gibt es halt genug Objekte, die wir noch nicht auf dem Schirm haben, dass das immer noch eine realistische Gefahr ist für den Planeten. Mit so einem System wird sich das ändern. Ja. Aber ein chinesischer Vorschlag. Ja. Donald Trump, don't trust China. China is asshole. Genau. Aber der Trump ist ja nicht mehr an der Macht. Aber vielleicht bald wieder. Ja, ja. Aber wie war das irgendwie? Erst kommt eine Pandemie, dann kommen die Asteroiden, dann kommen die Aliens. Das war doch irgendwie so eine Verschwörungstheorie für New World Order oder irgendwie sowas. Ah, lang ist's her. Finde ich ja gar keine guten Verschwörungstheorie-YouTube-Kanäle mehr. Die sind alle weg irgendwie. Ja, hier haben wir eine kleine mathematische Spielerei. Ihr könnt euch beruhigen, wir werden alle sterben. In spätestens 17.000 Jahren geht die Welt unter. Ja, eine mathematische Berechnung, wann die Bevölkerung der Erde aussterben wird. So, und zwar hat man da mit einigen mathematischen Formeln eine 95-prozentige Wahrscheinlichkeit errechnet, dass das in 17.000 Jahren der Fall sein wird. Wie kommt man da drauf? Um es kurz zu machen, man hat einen Durchschnitt errechnet. Bis jetzt gab es seit Anbeginn der Menschheit ungefähr 117 Milliarden Menschen, die auf der Erde gelebt haben. So, und darauf kann man einen Rückschluss ziehen mit mathematischen Mitteln, mit einer Wahrscheinlichkeit von 95%, dass wir uns, wenn man uns sich einen Zeitstrahl vorstellt, du kannst ein bisschen runter scrollen bis zur zweiten oder dritten Grafik, da sieht man diesen Zeitstrahl. Es ist eine reine mathematische Spielerei. Man kann halt zu 95% Wahrscheinlichkeit errechnen, dass man sich auf einem gewissen Spektrum in diesem Zeitstrahl befindet. So, und dann nimmt man einfach die Zahl von 117 Milliarden, die es bereits gab, und kann daraus berechnen, dass es insgesamt in der gesamten Menschheitsgeschichte 2340 Milliarden Menschen geben wird. Und dann kann man gucken, aha, wir hatten 117 Milliarden, es werden noch 2223 Milliarden Menschen kommen. Daraus ergibt sich bei ungefähr so und so viel Bevölkerungszuwachs pro Jahr diese Zahl von 17.000 Jahren. Hört sich jetzt erstmal dämlich an, aber es ist, so funktioniert Mathematik. Und wir reden ja nur über eine 95-prozentige Wahrscheinlichkeit. Und es ist ein Gedankenexperiment. Allerdings gibt es halt erschreckende andere Experimente in der Vergangenheit, wo irgendwelche Sachen anhand von dieser Methodik berechnet wurden, die dann innerhalb von einem gewissen Wahrscheinlichkeitszufall eingetreten sind. Beispielsweise konnte man so errechnen, wie lange die Berliner Mauer stehen würde. So, also da wurde errechnet bis zu 23 Jahre, und innerhalb irgendwie 21 Jahre, nachdem diese Berechnung angestellt wurde, ist ja auch tatsächlich gefallen, so, ne, also, und da gibt es auch noch ein paar andere Beispiele, die darauf zurückschließen. Es ist ein absolutes Gedankenexperiment, und ich meine, 17.000 Jahre, ich glaube, das wird eure persönliche Familienplanung jetzt nicht unbedingt beeinflussen, vielleicht auch nicht eure Entscheidungen, es sei denn, ihr habt einen ganz langfristigen Horizont. Und natürlich setzt das voraus, dass wir jetzt nicht eine multiplanetare Spezies sein werden, sondern einfach nur auf unserer Erde bleiben, weil wir faul sind und wir haben einfach keinen Bock, unseren Arsch hochzubekommen und andere Planeten zu kolonisieren. Ne? Ja, eine mathematische Spielerei, Doomsday, Doom and Gloom. Kolonialisieren, ne? Sollen wir? Ja. 17.000 ist aber deutlich weniger, als wir jetzt schon auf der Welt sind, ne? Tja, wie gesagt, wie diese Rechnung zustande kam, habe ich gerade in groben Zügen erklärt. Und ja, ich meine, mit technologischem Fortschritt passiert das ja auch. Und deswegen, das einzige Gute an der Situation ist, selbst wenn wir weg sind, was wird es weiterhin geben? Den Wald. Den Wald wird es weiterhin geben. Alles andere wahrscheinlich auch. Ne? Für uns nicht. Ne? Aber wenn es uns nicht mehr gibt, gibt es auch keine Gender mehr. Das ist doch eigentlich schön. Also die großen Genderkriege des Jahres 19.700, die werden uns hinraffen. Ihr habt das wissenschaftlich erklärt. Hoffentlich, dann reicht's auch. Die Gender gibt's dann auf Dude, dem Genderplaneten. Und was dann übrig bleibt, identifiziert sich das überhaupt noch als Mensch oder ist das dann irgendwie Pseudo-Queer Two-Spirit? In the year 2525. Ja. Buchpreisverdächtig ist das auf jeden Fall, was da übrig bleibt. Wir sind dann alle noch Ace, Flux und Tree Gender. Kann dieser Blödsinn jetzt endlich ein Ende haben? Ich halte das nicht mehr auf. Noch sind unsere Streams keine 17.000 Jahre lang, aber kann sich noch ändern. Fast. Schaffen wir auch noch. Ob die Backups so lange reichen, ich weiß es nicht. Ja, begeht keine Gamergate-Leugnung. Für wahr. Ja. Oder Verharmlosung. Fördert, was den Buchpreis, nee, was der Freiheit, die zerschmettert, was ihr schadet. Den Gaspreis senkt, genau. Ja, ihr müsst alle Farts werden, dann haben wir kein Gasproblem mehr. Und lest vielleicht auch mal Bücher, die nicht den Buchpreis bekommen haben, wie Miete pro Kopf oder Knicklicht. Ja, geht auf That Safe Space, die sind auch irgendwann preisgekrönt. Man kann sich ja fast schon wundern, dass so ein Typ wie der Kellkamp irgendwie auch immer preisig kriegt in Deutschland, ne? Der meckert ja und der macht ja gar nicht so richtig mit und so. Echt der Preis? Na gut. Ja, oder ja, doch für zumindest ja, stimmt, für Verkaufsrekorde den, oder so. Sein Turm hat, glaube ich, irgendwie einen hohen Preis gewonnen gehabt, irgendwie. Mhm. So ist der, glaube ich, auch ein bisschen. Naja, passt ja bei dem Turm, dass der Preis auch hoch ist. Ja, ja, die 25.000 Preis gehört noch nicht so viel, ne? Aber das war ja auch noch, bevor er in Ungnade gefallen ist. Der Telekom, meinst du? Ja, kann sein. Also ja, ich meine, verkauft er gut, ne? Alles klar, bis nächste Woche. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Ab in den Wald. Kultur Praxis Boss.